Ja, moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur neuesten Aufgabe, die Dorfchenhelden. Das ist wieder Aufgabe. Es war schon mal so 48, die Dorfchenhelden. Heute ein kleineres Thema und ein Special am Schluss. Also bleibt dran. Aber dazu später mehr. Ich begrüße meinen Kumpel, meinen Bauarbeiter Nummer 1. Kumpel. Peter, grüß dich. Ja, hallo, Robert. Der Helge Schneider des Ostens. Oh Gott. Geil. Richtig. Ja, da war spontan. Da war spontan so halt. Aber auch einfach spontan. Aber auch nicht mehr, gell? Und nicht weniger. Naja, spontan. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu dürfen. Guck mal hier. Aua. Detlef, jetzt beruhig dich doch mal. Ach, dieser Scheißstein. Dem Scheiß hier gleich den Kopf los. Der hält halt auch mal so geil rum. Ja. Die ganze Kombination. Wow. Ja. Das ist ein dummer Stein. Das brennt wie Schwanz. So Leute, super geil. Herzlich willkommen zurück zur neuesten, wie gesagt, zu den Dorfchenhelden. Scheiße, Peter, ich wollte dich noch was off Mikrofon fragen. Ich muss mich da noch erinnern. Ja, wir begrüßen euch. Machen wir ein Opening-Gespräch. Ganz kurz. Ich freue mich auf den 11. Den 11.10. Den 11.10. Denn da kommt nämlich der Breaking Bad-Film auf Netflix. Ach ja. Blö. Der kommt direkt auf Netflix. Also ich habe davon gehört. Aber nicht davon. Ja gut, du kannst den ja eh nicht gucken, weil du spoilerst dir, damit es endet. Du darfst nicht mal einen Trailer gucken. Das ist natürlich kacke, ja. Du darfst eigentlich den aktuellen Trailer, der jetzt rausgekommen ist, den durftest du rein theoretisch nicht gucken. Das ging mir jetzt schon so auf Netflix hier mit Disenchantment. Ja. Da gehst du nur kurz drauf und dann zeigen sie kurz so eine Zusammenfassung von wegen, ja, das und das passiert übrigens in der ersten Staffel, wo ich nur gehört hatte, dass mit dem Cliffhanger geendet ist. Da habe ich gedacht, was soll der Scheiß? Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, das interessiert mich nicht wirklich. Ich habe die erste Folge mal reingeguckt und ich finde es mega lame. Mega lame, Junge. Lame. Auf Amazon Prime sind übrigens jetzt die South Park Staffeln drin. Okay. Richtig gut. Das klingt gut. Vielleicht. Das klingt verdammt gut. Wir versprechen nichts, aber vielleicht gibt's mal einen South Park Podcast. Mit dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, der ja wirklich einen wunderschönen Kommentar auf unserer diedorfschönheiten.com-Seite hinterlassen hat. Das muss man nochmal honorieren, auf jeden das Fall. Das ist so geil. Das muss man eigentlich an Ritchie noch weiterleiten. Das ist wie war das mit der Freundin vom Dach gestoßen? Ja, irgendwie so. Er hat es schön aufgegriffen, das hat er gut gemacht. Das war die Verwechslungsepisode aus dem Leben. Ja. Also du freust dich auf jeden Fall, okay? Ich freue mich. Aber Peter, schau endlich mal Breaking Bad. Ja. Und Dark. Ich weiß ja. Ich habe ja neulich schon eine Sprachnachricht bekommen von unserem geschätzten ehemaligen Bandkollegen Smith, der mir dann auch sagte, ich höre gerade wieder Folgen von euch, während der Autofahrt habe ich ein bisschen Zeit. Ja, stimmt. Und der hat mir dann nochmal irgendeine Empfehlung, aber das muss ich mir nochmal genau anhören, die habe ich irgendwie abgebrochen, die Sprachnachricht, da mich gleich irgendjemand angerufen hat. Das sagt schon alles. Ja, wenn man 4 Minuten Sprachnachrichten geschickt bekommt, auf einmal. Stimmt, ich habe letztens auch eine gemacht, die war auch so übertrieben lang. Du musst halt erstmal hören und wenn du zwischendurch dann angerufen wirst von irgendjemandem, dann vergisst du halt alles irgendwann. Ja. Irgendwann denkst du, ja, das hast du gemacht. Ja, habe ich nicht gemacht, tut mir leid, hole ich noch nach. Aber da kam auf jeden Fall noch mal eine Empfehlung. Na, guck dir vielleicht erstmal die erste Staffel an und so. Also von Breaking Bad, oder? Von Breaking Bad, genau. Also da merkst du schon. Guck dir das einfach komplett an und gut ist. Das ist Smithers. Er hat versucht, nochmal Empfehlungen zu geben, nochmal Tipps. Smithers und sein Bruder haben zu mir gesagt, Smithers Bruder ist ja auch Mega-Fan. Mhm. Deswegen hieß ja unsere kurzzeitige Kollaboration auch Tuco and the Salamanca Boys. Das gibt bei Breaking Bad jemanden, der heißt Tuco Salamanca. Und ja, das ist halt, kommt glaube ich schon in der ersten Staffel. Fett. Leute, ihr wisst, wovon ich rede. Und die haben mal so schön gesagt, alle Staffeln vorher sind eigentlich nur Vorbereitung für die letzte Staffel. Und es stimmt. Okay. Und es stimmt. Aber es ist eine Vorbereitung, die nicht langweilig ist. Hm? Aber es ist so geil. Ich liebe Hank Schrader. Da habe ich meinen berühmten Shredder-Charme spielen lassen. Ich liebe diesen Typen, ey. Das ist. Ich kann ja mal kurz den Plot erzählen. Walter White ist Chemielehrer, der nicht wirklich viel verdient, hat eine schwangere Frau zu Hause, einen Sohn, der behindert ist zu Hause und bekommt die Diagnose, ja, sie haben Krebs und haben nur noch knapp ein Jahr zu leben. Und entschließt sich dann mit seinem ehemaligen Schüler, den er wieder getroffen hat, und zwar, weil er mit seinem Schwager, der ein DEA-Agent ist, Drug Enforcement Administration, der wollte halt mal mit auf so einen Einsatz kommen, Walter White. Und dann hat er gesagt, okay, ich komme dann mal mit, und hat er sich das angeguckt und trifft da zufällig seinen alten Schüler Jesse Pinkman wieder. Und und die tun sich dann zusammen und kochen Meth, und das gerät dann ein bisschen außer Rand und Band. Er macht das halt, um Geld beiseite zu schaffen. Er macht sich da wirklich richtig eine Rechnung. Okay, wenn ich jetzt noch ein Jahr lebe, wir machen pro Monat so und so viel Geld durch zwei. Okay, dann kann man das Haus abbezahlen. Dann haben sie noch so und so viel dann übrig zum Leben und so weiter und so fort. Und das ist sein Ziel. Und das gerät halt sowas von außer Kontrolle. Und ich zitiere, ich bin nicht im Drogengeschäft. Ich bin im Imperiengeschäft. Ich liebe das. Ich liebe das, wie der Mensch, also wie der so eine Charakterveränderung, ey, ich liebe, das ist so eine große Liebe, das, ey. Das ist besser als Game of Thrones. Das ist meine Lieblingsserie. Das ist für mich die Number One Serie von allen. Ende. Diskussion beendet, Fettstift. Das war's. Ja. Peter, guck dir das endlich an. Ich warte ja auf den großen Breaking Bad Podcast. Peter, das wird dein nächstes Projekt. Peter, das musst du noch schnell ziehen, bevor du wieder zur Uni musst. Ich muss auch noch was schreiben. Leute, überlegt euch das. Ob ihr nochmal studieren wollt später. Überlegt euch gut. Komm, es sind nur 6 Staffeln. Das ist kein Game of Thrones. Ich dachte, das Studium sind nur 6 Semester. Ja, komm, das Semester eine Staffel. Studium hat nur 6 Staffeln. Die erste Staffel, Studium. Die 6. Staffel, Versagen. Prüfung durchgefallen, Wiederholungsprüfung. Genau, das war dann der Film. Staffel 7. Bachelorarbeit war kacke. Leider nein. Tja. Ganz schön kacke gebaut. Stolze. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich freue mich auf den Breaking Bad Film. Ich erzähle euch dann in ein paar Tagen, wie der war, ob der mir gefallen hat oder nicht. Aber wie gesagt, Peter, guck dir keinen Trailer an. Guck auch nicht rein. Du spoilerst dich. Ich liebe das. Ey, das ist so geil. Ey. Mega. Never Spoiler, der Stolze. Nee, also das ist wirklich eine Serie, wo ich mich am Ende ärgern würde. Also ich ärgere mich ja über wenig, wenn ich was gespoilert kriege. Aber da würde ich mich ärgern. Ohne Scheiß. Ich spoilere mich sowieso immer selbst irgendwie. Ach, halt die Fresse. Weil ich mich immer nicht zurückhalten kann. Peter, nee. Nee. Du fängst heute an, guckst die erste Staffel, dann guckst du morgen die zweite. So, Peter, ey. Wie fühlt sich das eigentlich? Ah, nee, wir sind ja noch nicht. Wir haben es ja noch nicht gemacht. Wir sind noch nicht im nächsten Zyklus. Nee, wir sind noch nicht im nächsten Zyklus. Apropos Zyklus. Dark. Da guck lieber erst Breaking Bad und dann Dark, Peter. Weil Breaking Bad ist wirklich noch wichtiger. Ah, da kenne ich halt schneller durch. Ja, aber dann guckst du das nächstes Jahr eh nochmal, weil dann die dritte Staffel kommt und man sich das und das geistig so verschwurbelt ist, dass ich eh wieder alle Staffeln gucken muss. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der das letzte Mal in Bezug auf Dark zu mir sagte, guck's lieber jetzt. Stimmt. Du verpasst den Hype, das Freuen. Jetzt ist es gerade geil, die Serie. So, jetzt, nach der zweiten Staffel ist es richtig geil. Du verpasst was. Das stimmt. Stimmt, die Vorfreude verpasst du. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ja. Also guck am besten beides. Mach abwechselnd. Eine Folge das, eine Folge das, eine Folge das, eine Folge das. Eine Folge das, eine Folge das. Eine Folge A, eine Folge B. Eine Folge A, eine Folge A. A, nochmal A. Eine Folge A und noch eine Folge A. Folge also heute, A. Wir merken schon, das wird wirklich eine Gülle-Talk-Folge. Auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, wir haben nämlich nicht viel Plan, denn wie gesagt, wir haben heute noch ein Special, aber dazu später mehr. Ist heute alles ein bisschen, genau, alles heute ein bisschen... Übrigens, vor 3 Tagen hatte Stephen King Geburtstag. Mega. Gleich noch eingebracht. Gleich noch mit eingebracht, wenn ich einmal im Reden bin. Und da hat er sein 62. seinen 62. Roman rausgebracht. Oh, ein Spaß. Okay. Der hat eine Meise, ey. Ja. Er ist halt fast so weit von einem Roman wie sein Alter. So. Muss der halt einfach mal überlegen. Wie der das macht, es ist unbegreiflich. Und das sind nur die Romane. Hat er noch Kurzgeschichten? Kurzgeschichten und Novellen. Mikrowellen. Mikrowellen. Peter macht gleich seine podcastmäßige Rubrik Empfehlungen. RBTV News. Genau. Die kommen auf jeden Fall immer. Und an dieser Stelle, RBTV News. Hallo, ich bin's wieder. Euer Influencer in Sachen RBTV. richtig scheiße. Guckt euch Nerdquiz an einfach. Nerdquiz ist wieder super geil, die neue Staffel. Okay. Macht wieder riesig Spaß, super Fragen. Ich habe mega gefeiert, einfach jetzt die letzte Folge war das, glaube ich, jetzt. Also da waren wieder super panne Antworten zum Teil dabei, aber extrem, also unter anderem die zweite Runde war wieder lustig mit Nils und Simon. Simon, der immer zu früh drückt und da was irgendwelche Minuspunkte sich holt durch Raten, aber der was riskiert. Was ich immer sehr schätze an ihm, aber leider liegt er dann immer daneben bei diesen Fragen mit vielen Punkten. Und natürlich gerade jetzt die letzte Folge fand ich wieder super lustig mit Booty Ian am Start. Geil. The Booty Bros. Geil. Und Trant, gell? Und Trant, der immer sich selbst komplett, der ja amtierender Nerdquiz-Champion ist, wusste okay, ich auch nicht mehr. Okay, das habe ich nicht mitbekommen, ja. Wusste ich auch nicht mehr, wusste Trant auch nicht mehr, stellt er fest in der Folge. Aber Gregor zeigt ihm schnell auf dem Gürtel, dass sein Name draufsteht als letzter Champion. Krass. Ich weiß ja nur noch, wie Ede das mal geworden ist. Also der erste Nordquiz-Staffel. Das war das goldene Ede-Zeitalter, gell? Genau, das war Nordquiz und Royal Beef, wo er diesen Gürtel drum hat. Ich liebe ja diesen Trash-Talk, den er dann immer macht. Vitali, pass auf! Das ist so geil. Und auf jeden Fall, die dritte Runde müsst ihr euch angucken, es war super lustig, fand ich. Also Trant, der sich dann so übelst tief stapelt und so sagt, naja, aber vielleicht hast du mich jetzt schon alles gefragt, was ich weiß. Und dann kommt die erste Frage und der drückt einfach schneller als alle anderen, gell, und ist wieder komplett auf der richtigen Spur, weiß es einfach und alle gucken ihn komisch an, gell. Und er selbst glaubt es einfach nicht. Das liebe ich so an Trant. Aber Trant ist sowieso, was Monster Hunter angeht, ja auch so ein Phänomen. Ja, ich habe das so gern gespielt. Und da gab es diesen glorreichen Moment. Ich weiß nicht mehr, in welchem Format das war. Ich glaube, das war Filmfights oder irgend sowas. Nee, Quatsch. Das war in der Preview zu dem neuen Add-on sozusagen hier. Iceborne, ja. Und dann sitzen die zusammen, haben so einen kleinen Talk dazu, Game Talk war das, glaube ich. Nee, Iceborne war das. Okay, ich habe jetzt überlegt, hieß das nicht Frostborne? Nee, Iceborne. Iceborne. Und da haben die so einen kleinen Talk dazu gemacht, ich glaube mit Ilias. Und dann geht's so, ja, welchen Hunter-Rang hast du denn eigentlich bisher? Welchen Jäger-Rang hast du denn eigentlich dran? Und dran so, fragt mich doch sowas nicht so ganz bescheiden, gell? Und Etienne so, jetzt sag's dran, jetzt raus damit. Und dran so ganz kleinlaut, haut dann raus, original, ja, 800. Und Ede rastet komplett aus, gell? Einfach nur 800? Ich bin 41 und ich habe gedacht, ich bin der Shit. Ja, ich habe das aber auch gerne gespielt, sagt dann einfach dran. Das ist halt einfach so, ich weiß nicht, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich den dran sehe. Ich finde ihn so lustig. Ich mag den, ja. Und dass sie den auch bei Game 2 jetzt so viel einbauen in die Beiträge, dass er da immer die viele Figuren spielt, einfach jetzt wie Link Ritter in der letzten Folge und sowas. Genau. Finde ich so cool. Diesen geilen Wolfgang Petri Bart. Ja, genau. Wir haben es zur Zeit mit Bärten, oder? Das stimmt. Simon hat ja auch übelste Schenkelbürste zur Zeit. Den erkennt man teilweise gar nicht mal wieder mit dem Bart, finde ich. Mega. Sieht komplett anders aus. Mega, irgendwie. Ja. Ist krass. Aber die haben ja jetzt auch da einen Vertrag, gell, mit so einem Rasierer. Also für besonders schöne Spiele mit Bart. Okay. Nee, Spiele mit besonders schönem Bart, oder wie sie es jetzt nennen, haben sie aber leicht umbenannt. Geil. Besonders schönen Bart. Und dann haben sie immer diesen Rasierer dabei und machen irgendwelche dumme Witze damit. Ja, ah, ja, ich rasiere dich jetzt schnell damit. Haust dich nur weg, ey. Mit Simon. Geil, die Typen, ey. Und Greg. Gregor. Und Craig. Craig. Craigot. Genau. Und dann habe ich noch ein paar Empfehlungen. Ich gehe mal gleich über. Ein paar vielleicht Geschenk-Kaufempfehlungen. Möchtest du einen Luftballon? Ich habe so eine Seite immer im Auge, die nennt sich Redback. Wir werden nicht dafür bezahlt, keine Sorge. Aber wir machen das einfach, weil wir Bock drauf haben. Ihr könnt es auch gerne Geld dafür geben. Redback meine ich damit. Na. Und ich habe gesehen, wer eine Partnerin hat oder vielleicht ein Geschenk für einen Valentinstag oder sowas sucht, ich muss ehrlich gesagt, muss ich eigentlich an deine Frau denken, weil ich das gesehen habe. Echt? Krass. Valentinstag, wir gehen doch zu Valentinstag, gehen wir doch zu Baby Metal. Ach stimmt, ja, Baby Metal, das steht noch im Plan. Ja, weil ich deine Frau eine ganze Zeit lang nur liegend kennengelernt habe, eigentlich. Ja, also, ja gut, du kanntest sie vorher schon. Ich kannte sie vorher schon, also ich kannte sie stehend. Aber oftmals, wenn ich hergekommen bin zur Aufnahme und kurz Hallo gesagt habe, habe ich sie meist liegend getroffen. Jedenfalls gibt es so eine Meerjungfrauendecke. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Meerjungfrauendecke, 5 Sterne. Genau. Schönes Geschenk für... Ich finde der Preis geht voll für eure, ja, finde ich auch. Für eure Liebste, wenn ihr nicht wisst, was ihr verschenken sollt, oder für die Mutti, gibt's einmal in Türkis und Violett. Sieht euch aus. Oder für die Mutti. Irgendwie finde ich das so witzig, so dumme Kaufempfehlungen zu geben. So, wenn ihr mal kein Geschenk habt, weil mir geht's manchmal so, ich weiß immer nicht, was ich schenken soll oder sowas. Gell? Genau. Und dann sitze ich immer da und dann irgendwann später kommt mir der große Einfall und dann denke ich, fuck, jetzt musst du bis nächstes Jahr warten und dann hast du wieder vergessen. Gell? Deswegen kommt das jetzt immer auf meine, auf meine Lesezeichenliste. Oder für die Mutti. Und, ja, auf die Mutti. Und eine Sache, fuck, der Link geht nicht mehr. Die ich auch verdammt cool war, also es ist eher ein Geschenk für mich oder für Nerds. Die du verdammt cool warst. Die ich verdammt cool fand, das ist ein Getränkehalter fürs Auto. Ja. In Form vom Batman-Zeichen. Also der sieht aus wie so ein Batarang. Geil. Und da kannst du dann ein Smartphone reinstellen und dann klappt der so leicht nach oben, um das Smartphone festzuhalten, wie so ein Batman-Gadget. Geil. Habe ich übelst gefeiert. Ich glaube, der hieß auch Batarang oder sowas. Batarang! Das klang heftig. Batarang! Ja, das sind meine Empfehlungen. Geil, da gibt's auch Weißbrothausschuhe. Die feiere ich auch. Vor allem, musst du mal draufgehen und das zweite Bild angucken, wo die die zusammengelegt haben. Da sieht's aus wie ein ganzes Weißbrot. Ist die Lederjacke zerrubbt? Da haust du Weißbrot. Dich einfach nur weg. Stimmt hier. Das ist super stark. Also generell, wenn ihr mal Geschenke sucht, die Seite ist... Redback. Die kannst du auch schön filtern nach hast Geschenke mal, für Männer. Hast du schon mal was? Eine Bartschürze, gell? Hast du schon mal was bestellt dort? Ja, ich habe schon dort bestellt. Und geht alles seinen Gang und so? Gemacht, ne? Schön. Also hat alles geklappt. Top eBayer. Gern wieder. Gern wieder. Nee, hat super geklappt. Ich habe da schon Sachen für mich bestellt. Teilweise auch fürs Geocachen oder sowas. Da gab es mal so einen Süßigkeiten-Container. Ich glaube, den gibt's noch. Der ist wie so ein Kryptex. Kryptex heißt es, gell? Ja, aus Da Vinci Code. Genau, aus dem Da Vinci Code. Das ist, kannst du quasi aus Sparbüchse nutzen. Und das Ding kriegst du dann nur mit dem Passwort auf. Und das kannst du selbst individuell einstellen, das Ding. Geil finde ich auch hier diesen Football-Leder-Kulturbeutel. Da habe ich schon stark überlegt, mir den zu besorgen. Das ist wirklich stark. Das ist einfach nur geil, finde ich. Der ist so ergonomisch. Und aber auch sportlich elegant irgendwie. Aber auch irgendwie so rough. Das ist ja so abgenutzt. Vintage-mäßig. Vintage. Vintage. Vintage. Der Leonardo, der Vintage-Code. ihr merkt schon, wir sind ein bisschen durch auch. Weil wir waren heute schon auf dem Bau. Genau. Das kann man ja auch mal sagen. Das kann man sehen. Wir haben heute eine Wand eingerissen, Leute. War auf jeden Fall ein Riesenspaß. Einen dicken Bello hat man dabei. Ja. Ey, Star Wars Todessternzelt oder was? Das geht auch klar eigentlich. Ja. Aber 200 Euro für ein Zelt, ey. Aber die haben schon spooky, die haben schon geile Sachen, auch so nerdy Sachen einfach. Ich hätte gerne einen singenden Lachs. Singenden Lachs. Bin der singende Lachs und ich singe den ganzen Tag. Bin der singende Lachs und ich singe den ganzen Tag. Na, du hast die Tonerlage besser drauf. Bin der singende Lachs und ich singe den ganzen Tag. Ey, auf jeden Fall haben wir bei mir im neuen Haus eine Wand eingerissen. Und es war lustig. Das war mega lustig. So mega, Leute. Wir haben auf jeden Fall alles gegeben. Stück für Stück das Ding eingerissen, so gut wir konnten. Ey. Geschwitzt wie ein Schwein, ey. Ja, man muss dazu sagen, es war der Heizungsraum. Ja. Also der wärmste Ort im ganzen Haus. Und ja, es war interessant. Schweiß hat sich vermischt Mit Schürfwunden. Von wegen, mach schweißegal. Und Fliesen. Schweißegal. Also diese Rock'n'Roll-Kerze, die war auch was für dich. Die auf jeden Fall auch. Schöne Pommesgabel, gell, vom Metal Festival rausgeholt. Beer is coming. Bist du leider raus mittlerweile. Ja, leider, ja. Was heißt leider? Ja, zum Glück. Zum Glück, genau. Ich bin der singende Spaß. Ich bin der singende Spaß. Spaß. Leute. Richtig geil. Ach, und noch eine Empfehlung. Geile Empfehlung. Eine Empfehlung habe ich noch. Peter hat noch eine Empfehlung. Das ist vielleicht auch was für dich. Ja, eine Empfehlung in der Stelle. Eine Empfehlung an der Stelle. Die letzte Empfehlung. Ich werde mich vielleicht jetzt unbeliebt machen, aber ich tue es trotzdem. Nein, ich mache mich nicht unbeliebt. Und zwar, ach krass, schon wieder nächste Edition. Es gibt mittlerweile Pokémon passend zu Jahreszeiten als kleine Figuren. Und den wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ich wollte nicht den Bisasam in der Weihnachtsedition, sondern den Halloween Bisasam. Den fand ich so geil. Der sieht stark aus, ja. Der hat nämlich einfach mal hinten auf dem Rücken so einen Kürbis drauf. Geil. Der auch leuchtet. Schau mal, Sandra. Das kommt einfach nur geil. Muss ich personalisieren lassen. Kann man dann deinen, kannst du deinen Namen dran schreiben. Das ist schöner als ja, das andere. Ja, kannst du dann ja auch. Gut, dann reden wir da mal drüber. Gleich mal abspeichern. Gleich mal abspeichern. Abgespeichert. Fettstift. Und da gibt's sie immer oder gibt's das? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie das nur so seasonal machen. Also ja. Dieser Weihnachts-Bisasam war das letzte Mal noch nicht da, weiß ich. Der ist auch gefällt noch nicht, das heißt nicht. Nee, der ist nicht der so ist gut, cool, aber ja. dieser Halloween-Bisasam ist mega geil. Das stimmt. Also wenn ihr noch was als Dekoration sucht und Pokémon-Fan seid. Was gibt's da noch? Gute Frage. Vor allem, dass man diesen Kürbis auch rausnehmen kann, gell? Ja, den kannst also, du. Gibt's noch so Pikachus und sowas. Okay. Noch so ein paar Halloween-Pokémon. Gibt's Lauchzillers? Ich frage nur. Ich glaube noch nicht. Der musste erst Pokémon Schwert besorgen. Lauchzelot, ey, ich liebe ihn. Ich habe schon zu Robert gesagt, das ist eine der Entwicklungen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Lauchzelot, guckt es euch an, eine Weiterentwicklung von Porenta. Mhm. Eine der Entwicklungen, wo mein innerer Darwinismus damit okay geht. geht, in Ordnung ist. Weil einfach, ja, es passt für mich. Es ist für mich eine sinnvolle Weiterentwicklung, die ich anerkenne. In seiner Evolution. Der Satz nimmt schon wieder kein Ende. Und, ja, scheiße Unimodus, ey. Und ich einfach sagen muss, sehr geil. Sehr geil. Wieder einfach diesen, du hast es so geil gesagt, mit dieser Lanze, gell, aus genau. Dem Lauch, vorne so ein bisschen angeschrägt. Genau, einfach, wir geben einfach, nehmen weißes Porenta, geben den so ein, alter Peter, ein Gitarrenschneidebrett. Okay, Robert. Ich habe gerade Robert was gezeigt, glaube ich. Das ist the next big thing nach QWERTY. Aber ja. QWERTY ist immer noch geil. Ah, hier gibt's auch diesen Gitarrenkocher, den du mal gezeigt hast. Genau, da hatte ich auch diese Lunchbox her, ne? Genau. Also ich habe mir den noch nicht bestellt, aber die ist auch auf der Liste. Stolzes Liste. Ja, schade, dass ich diesen Batarang nicht mehr finde, weil den fand ich so geil. Der hat auch einfach so was hergemacht von so einem Gadget, aber ich habe Batarang. Bangarang. Bangarang. Bang, bang. Bang, bang. Aber ticke, bang, bang, ticke, bang. Irgendwie die Seite ist nicht mehr zu finden. Totenkopf, Superlöffel. Da gibt's auch ganz schön viel Quatsch. Was? Mount for Carbad. Nee, Carbad. Cool Phone Mount for Carbad. Carbad? Gut. Ich muss glatt mal gucken, ob ich das nochmal wiederfinde. Also, willkommen zur großen Shopping-Folge, die Dorfschönheiten. Nach der Nerdy-Shopping-Tour, die kommen jetzt. Die wir googeln Folge. Ach so, siehst du, Robert, jetzt kann ich es dir nochmal zeigen, genau. Ja. Genau, also, gebt mal ein, wenn ihr das Ding sehen wollt, irgendwie, cool Mount for Carbad so. oder Cellphone Holder for Carbad oder was weiß ich. Das Ding ist so geil. For Carbad. Das packst du dann rein und dann schnappt das noch so ein Stück nach oben, die Flügel sozusagen, um das festzuhalten. Super geil. Ist auf jeden Fall auch fett auf der Liste drauf. Ja, genau, hier siehst du, dass das nochmal so ausfährt quasi. Die Lampen sind mega, ey. Robert hat gerade einen Stormtrooper und Darth Vader als Lampen gefunden. Ey, die sind mega, ey. Also die sind noch, richtig mega, ey. Er ist immer noch bei Redback. Um das mal noch dazu zu sagen. Okay, gut. Ja, meine ich glaube, ich muss mal das Thema wechseln. Auf jeden Fall, ich merke das schon. Ich habe gerade wieder unsere Shopping-Affinität angesprochen. Ja, das machst du irgendwie immer. Bei mir ist momentan auch wieder schlimm. Echt? Mit dem Bestellen, ja. Und, ja. Ich wäre aber froh, wenn ich mal wieder was bestellen durfte. Ja, gut, okay. Aber ich habe ja die diese geilen 90er Jahre Retro Turtles bestellt. So, ja, die stimmt. Mega, ey. So, das war auch ein krasses Set, was ich da jetzt vorhin gesehen habe. Auf jeden Fall. Ich muss es schnell wegtun, schön, dass meine Frau nicht sieht. Schön, jeder noch ein Pizzastück in der Hand. Alles dabei, die Waffen dabei. Ey, richtig. Und richtig, die bleiben mega. So, die bleiben original verpackt. Nee, bleibt nicht original verpackt. Ich pack sie aus. Nee. Die packe ich aus. Ja. Weil erstmal ist die geile NES-Lampe hier, ey. Okay, Robert verliert sich gerade in der Seite. Ich verliere mich gerade richtig. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Okay, dann mache ich mal noch weiter mit einem anderen Thema. Fax ist schon wieder ein bisschen her, ist ein bisschen ärgerlich jetzt fast. Ich wollte, glaube ich, irgendwann anders schon mal drüber reden, habe es gleich vergessen oder dann irgendwie verschoben. Ich weiß es nicht mehr. Es war einmal in Hollywood. Once upon a time in Hollywood. Ich war im Kino. Warst du? Okay. Ich geguckt, ne? Mhm. Also auf Deutsch. Ja. Ich war mit Richie Rich im Kino. Mit Rick Hart. Und Rick Hart, genau. Und wir hatten einfach nur eine gute Zeit. Also ich muss sagen, also der hat so Spaß gemacht, dieser Film. Der ist wirklich, also Tarantino nimmt sich ja wieder die Freiheiten so ein bisschen. Ja. Einfach die Geschichte. Es geht ja um eine wahre Geschichte mit den Manson, berüchtigten Manson-Morden. Genau. Und jetzt komme ich nicht auf den Namen von der Schauspielerin, die da tragisch umgekommen Margot ist. Margot Robbie. Genau. Also auf jeden Fall, die von Margot Robbie dargestellt wird. Genau. Und ja, also Tarantino nimmt sich halt die Freiheit, das Ganze ein bisschen anders zu erzählen. Genau. Und da Spoiler. Irgendwelche Charaktere einzuführen. Spoiler, meine Damen und Herren. Einzuführen und ja, mittlerweile könnt ihr den alle mal gesehen haben, weißt du? Also wer Tarantino gut findet, der kann auch einfach mal ins Kino gehen. Leute, es kommt nur alle paar Jahre in Tarantino. Da könnt ihr auch einfach mal gehen. Tarantino. Ja, und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe riesen Spaß gehabt. Ich finde wieder, also irgendwie muss ich sagen, dieser Leonardo DiCaprio, der beeindruckt mich immer mehr. Ich liebe den. Hey, auch wieder in der Rolle als Rick Dalton. Die Namen auch, gell? Ja, na klar. Gefeierter Western-Star von früher, Rick Dalton, aber mittlerweile eher auf dem absteigenden Ast am Ende seiner Karriere und ist dadurch ein bisschen, ja, hat dadurch das Problem, dass er nicht mehr gute Rollen bekommt. Und sie muss ein bisschen zusehen, dass er noch irgendwie überhaupt was bekommt und dadurch muss er dann teilweise vom früheren Helden in Western, Serien oder Filmen, gell, also alle möglichen Filme, die er da gemacht hat, da wird da auch so ein bisschen Rundumschlag gezeigt, so querbeet, ob er nun irgendwie die Nazis gerade mit einem Flammenwerfer abfackelt oder irgendwas, muss er nun mittlerweile Aufträge annehmen, wo er dann eben den Bösewicht spielt und der neue aufstrebende Star ist natürlich dann der Held der Geschichte, gell, und kämpft gegen den alten Schauspieler, so recht symbolisch, gell. Ja. Nach dem Motto, der Junge löst den Alten ab und der Alte ist jetzt der Bösewicht geworden. So, und das nervt natürlich Rick Dalton auch und er versucht irgendwie nochmal alles aus sich rauszuholen, hat aber natürlich auch ein Alkoholproblem. Und da kommen halt so ein paar Sachen zusammen, die halt schön witzig zusammengeschrieben sind wieder. Ich habe von öfters gehört, so von anderen Seiten, also zumindest von Kritikerseiten, dass der Film so ein bisschen ziellos umherirrt, dass er nicht so richtig seine Story stringent erzählt. Das hat mich null gestört, muss ich sagen. Ich habe da einfach riesen Spaß gehabt. Ich muss sagen, ich fand das eigentlich auch ganz cool, dass der so ein bisschen da mal was erzählt, an der Stelle, so weißt du, versucht so ein bisschen ein breites Bild aufzumachen. Und natürlich ist auch Brad Pitt in der Rolle als das Stunt-Double von Rick Dalton in seiner Rolle als Cliff Booth auch super stark. Es gibt so ein paar Anspielungen noch, zum Beispiel Bruce Lee taucht auf. Da gab es ja auch Kritik natürlich von der Familie von Bruce Lee quasi. Ja. Dass sie gesagt haben, der wird halt in einem schlechten Bild dargestellt. Also natürlich, Bruce Lee macht übertriebene Geräusche und so weiter. Also hat er es aber nun mal gemacht. Ja, hat es wirklich so Quatsch. Gemacht. Ja. Aber es wird ein bisschen überspitzt natürlich. Also na klar. Da passiert noch was in dem Film, wo der Kino sei einfach gekrölt hat. Gell. Er hat zum Beispiel Sex wahrscheinlich. Nee, das nicht. Oh, ja. wie gesagt, ich hatte riesen Spaß. Es ging um, genau, also um diesen Fall mit Sharon Tate, die ist ja tragisch umgekommen durch die Manson-Morde und wie gesagt, jetzt habe ich den Namen nochmal genannt. Genau, das, Channing Tate. Da nimmt sich natürlich Tarantino alle Freiheiten und variiert da ganz Tempo wieder, wie er das immer so gut drauf hat. Genau. Es wird nochmal... Zumal es ja richtig assi wird, ist, dass sie die umgebracht haben. Genau. Zumal schwanger war. Genau. Ekelhaft. Es wird auf jeden Fall nochmal ordentlich splatterig. Das habe ich eigentlich fast gar nicht mehr erwartet in dem Film. Mhm, okay. Wo dann Tarantino nochmal richtig oft dreht, wie man ihn eben kennt. Und ja, alle seine Facetten zeigt, was er so drauf hat. Ja, und am Ende ist es, also man muss eben sagen, er erzählt ein Märchen. Deswegen heißt der Film auch nicht ohne Grund Once Upon a Time in Hollywood. Also es ist eine alternative Geschichte. Ja, ich habe viel Spaß mit den Charakteren. Und ich finde, ja, genau, da bin ich vorhin ein bisschen abgekommen. Ich finde Leonardo DiCaprio, der spielt mega. Also, ja, der hat ja bei Django, schon mega gespielt. Na. Es gibt da Montagen in dem Film, wo du denkst, ey, krass, da spielt jetzt ein Schauspieler, der einen Schauspieler spielt, der gerade so tut, als würde er seinen Text nicht drauf haben und dann machen sie den Take nochmal, im selben Take nochmal wieder. Also, so eine ganz lange, Szene im Endeffekt und in der Szene fährt halt die Kamera auch so um den Tisch drum rum. Und dann kommt er nicht mehr auf seinen Text und dann fährt die Kamera wieder zurück und sie zeigen halt, wie die Schauspieler so ein bisschen genervt sich nochmal vorbereiten und so, okay, setz mal nochmal an und fahren die gleiche Szene nochmal ab, gell? Am Stück. Und ich dachte, wie geil. Krass. Und einfach, also DiCaprio, da hat das halt so drauf, diese roten Augen, wenn er so richtig am Ende aussieht hier, nachdem er da die Nacht nochmal gesoffen hat, gell, am nächsten Tag dann Kater hat, gell. Und vor lauter Husten, er ist halt auch extremer Raucher, gell, vor lauter Husten kaum sprechen kann, gell, und einfach da hängt, überhaupt nicht klarkommt, hinter Maske, gell, und einfach, und der Regisseur kommt an, will ihm seine Vision erzählen, gell, und er sitzt da, kommt null klar, gell, auf sein Leben. Ja. Könntest du nur wegkloppen. Also sind so schöne viele Details drin und natürlich gibt es auch wieder Füße. Füße. Ich habe gerade ans falsche Spiel gedacht. Ich habe gerade an Final Fantasy 8 gedacht, was ich auch gezockt habe, so rum. Ist auch wieder neu rausgekommen. Jetzt komme ich gerade vom 100. ins 1000. Once Upon a Time. Das ja so super mega, geil. Ich finde das ja so mega. Also DiCaprio hat mich ja schon seit einer Weile gehabt. Ja. So Shutter Island und so mal habe ich sehr gemocht. Und so ein Kram. Und ich finde ja die Szene mega, wenn du weißt, dass das halt aus Versehen passiert ist und der einfach seinen Job gemacht hat und weitergespielt hat. Mhm. Bei Django, wo der zum Beispiel auf den Tisch haut. Der haut doch auf den Tisch und dann flippt er doch so aus und trifft ein Glas. Ja. Das ist echt. Ach was. Das ist halt einfach fucking, ey, da blutet der dann wie Schwein aus der Hand. Ja. Das war echt. Krass. Der hat in dem Moment gespielt, er hat gespielt und hat halt aus Versehen, die, ich glaube, das Klopfen war jetzt gut auf dem Mikrofon. Ich habe jetzt eben auch einen Laptop was umgeschmissen. Jetzt weiß ich mitgekriegt. Das war das andere Nebengeräusch. Hat. Ja, hat einfach nicht. Das Glas zerdroschen und hat dann halt auch, hat er dann weitergespielt, hat sich das ja dann noch um, hat er dann noch ein Taschentuch genommen, hat weitergespielt, hat sich das umwickelt. Das ist halt einfach echt. Mhm. So, das ist halt einfach passiert. So. Szene haben sie behalten, finde ich mega. Krass, kann sogar sein, das dass das so darauf nochmal eine Andeutung sein soll im Film. Also es gibt jetzt kein Glas oder so, was er da zerbricht oder so. Ja. Also gibt's schon, auch nicht in so, in so einer Szene. Aber es gibt dann eine Szene, wo er spielen soll und dann improvisiert er die Szene. Ja. Du siehst das eben und denkst, du weißt nicht, was er machen soll und denkst so, krass, jetzt, echt so haben die das geschrieben und danach kommt dann halt raus, nach der Szene kommt raus, da kommen sie alle an und sagen, ey, das war genial und sowas, wie bist du drauf gekommen auf diese Zeile und sowas und da macht halt auch so ein bisschen was Extremes, gell, und wo dann alle ein bisschen schockiert sind, aber am Ende sagen, ey, das war genial, das hat übelst gepasst, gell, und der Szene, also du kaufst ihm das dermaßen ab, wie der das spielt und denkst, ey, Wahnsinn. Mega, mega. Eine der besten Szenen auch im Film. Richtig geil. Zeigt doch nochmal richtig, was er drauf kann. Und natürlich ist er dann, das war einer der lustigsten Abschnitte eigentlich im Film für mich. Er ist am Ende ein bisschen genötigt, dann irgendwelche Spaghetti-Western zu drehen in Italien. Geil. Und da zeigt sie dann so verschiedene Filmplakate. Und da fällt mir gerade ein, das habe ich vergessen mitzubringen. Ich habe extra, wir haben nämlich nach dem Film dann gesehen, dass im Kino, im CineStar, da noch ein paar Plakate rumlagen von diesen Spaghetti-Western. Geil. 3 von 4 konnten wir finden, Richie und ich, Rick Hart. Und da haben wir natürlich jeder die 3 Dinger mitgenommen, gell? Geil. Stark. Muss ich dir mal zeigen, ey. Lass mir mal zeigen, ja. Richtig gut, ey. Die Titel sind so geil. Ah, das ist halt, ich respektiere den halt einfach hart als Schauspieler. Der ist halt einfach ein krasser Typ, ey. Von diesem Bubi-Image auf einfach von diesem, der, das er ja am Anfang hatte, ja, gerade durch Titanic auch so. Keiner konnte ihn so richtig sehen auf dieses, okay, das ist einfach ein fucking geiler Schauspieler, Ende aus Mickey Mouse. Ich finde das so geil, ich finde den so geil, ich mag den hart. Auf jeden Fall, der hat sich echt gemacht. Auch wenn du diese Szenen dann... Rick Dalton. Wenn du diese Szenen im Film siehst, dann teilweise, wenn er auch hier für die Werbung irgendwas macht oder sowas, kannst du nur wegkloppen. Genau, ich habe es jetzt gerade geöffnet. Jetzt gucken wir nochmal schnell nach den Plakaten. Genau, Rick Dalton ist Joe Tanner in Tanner. Alaska Dalton, Jim. Alaska Jim. Operazione Dynamite. Was haben wir hier noch? Ringo Gringo, glaube ich. Das ist halt nur weg. Ah, hier ist dann so nochmal richtig. Geil. Rick Dalton. Nebraska Jim. Nicht Alaska. Von Sergio Corbucci. Technicolor. Techniscope. Geil. Burt Reynolds. Nee, das war. Achso, das ist quasi dann. Achso, das sind die. Das ist quasi, worauf das anspielt, ja. Worauf das anspielt, genau. Navajo Joe. Rick Dalton, Margaret Lee, in Operazione Dynamite. Und dann haben wir noch Rick Dalton. Achso, das haben sie ins Deutsch übersetzt, das war dann auch lustig. Okidimi Subito Ringo Disse Il Gringo. So geil. Das mag ich eben an Tarantino. Das hat so eine umfassende Bibliothek im Kopf. Eine Videothek im Kopf, der Typ, der halt einfach kommt da mit Vornägel. Ich habe ihn nicht gesehen, aber okay. Er steht im Cast mit drin. Mhm. Ich habe ihn leider verpasst, wir haben beide nicht gesehen. Ein super geiles Element, was mir wurde aufgefallen ist, was Tarantino immer ganz drin hat, so einen Offsprecher, der dann teilweise so erklärt, warum die das gerade machen. Als Kind habe ich einmal ein Automobil gesehen. Genau. Und da gibt's öfter Szenen, wo der dann irgendwas erklärt, ja, aber an diesem Abend fühlte sie sich besonders schwanger. So eine Szene gibt's da noch. Ich liebe sowas. Sie war schon länger schwanger, aber an diesem Abend fühlte sie sich besonders schwanger. Ich glaube, das ist auch die Stimme von Bruce Willis, der Synchronsprecher, der das immer erzählt. Da kann ich mich nur wegholen. Und dann immer teilweise auch einfach so saloppe Sprache dran, so, aber er fand es ultra scheiße. Er wollte gern mit Cliff Booth, aber er wusste, es war ultra kacke, wenn er jetzt mitgegangen wäre. Ich liebe sowas, wo du immer denkst, das ist jetzt so ein Offsprecher, der darf keinen Scheiß erzählen, gell? Ja. So nach dem Motto, da muss er es jetzt ganz neutral, möglichst publikumkonform erzählen, aber nein, Tarantino scheißt da drauf, gell? Na klar, das ist mega. Der kann auch fluchen. Na klar. Da kann ruhig eine Wertung mit reinbringen. Nebraska Jim. Ich finde am geilsten, eigentlich Rick Dalton ist Joe Tanner in Tanner. Super geil. Ich erinnere mich an Friends, wo Joey Tribbiani, der ja Schauspieler ist, ja, in einer Serie einsteigt, wo er ein Detektiv und er als Gehilfen einen Roboter hat. Er heißt Mac und der Roboter heißt Cheese. Die Serie heißt Mac and Cheese. Sein Name ist Mac McValley, genannt Mac. Ich liebe sowas. Das ist so dumm. Also Friends, meine Damen und Herren, auch ganz große Liebe. Ich liebe dieses geile Lego Friends Set, was rausgekommen ist. Das Central Perk ist ja rausgekommen. Richtig geil, ey. Rick Dalton. McDonald's. Genau, also von mir eine Empfehlung natürlich. Also wer natürlich Tarantino-Filme liebt, der wird eh seinen Spaß, glaube ich, damit haben. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich warte einfach auf den Film. Guck dir mir den dann an, wahrscheinlich. Mhm. Das müsste doch bald raus sein, oder? Läuft ja mindestens schon zwei, drei Monate. Das stimmt eigentlich, ja. Das ist schon wieder eine Weile dran. Aber wie gesagt, ich möchte ja gerne zur... Es steht auf jeden Fall noch auf dem Programm. Mhm. Bei mir. Habe ich auch noch auf dem Schirm, ja. Und wichtig wäre mir halt auch noch Downton Abbey. Er ist halt seit letzter Woche draußen. Downton Abbey, meine Damen und Herren, mit der großen Maggie Smith. Eine Schauspielerin, die ich sehr mag. Kennst du auch, Maggie Smith? Hm? Professor McGonagall zum Beispiel. Ach ja, ja. Hm? Ich sehe die total gern. Ja. McGonagall. Professor McGonagall. Ja, meine Damen und Herren. Klingt das immer wie ein Gockel. McGonagall. Also ich bin zurzeit wieder auf dem Retro-Hype. Ich habe die Retro-Box rausgeholt und ich habe gefunden, wie man die Retro-Box verknüpfen kann zu einer Seite namens retroachievements.org. Ach was. Das bedeutet, also die Retro-Box hat Internetempfang. Mhm. So, und gibt dann quasi, wenn ich was freigeschaltet habe, schickt die quasi das rüber ins Internet auf mein Profil und schaltet mir dann bei retroachievements.org ein Achievement frei. Also da sind von der Community für die Community Achievements gemacht worden. Ist ja geil. So, und da hast du jetzt zum Beispiel, ich gucke mal, meine Frau hat jetzt zum Beispiel Super Mario Bros. 3 fürs NES gespielt. So. Und wenn du da halt, ich frage mich nicht, wie das funktioniert, aber sobald du da zum Beispiel einen Pilz gegessen hast oder so, nee, hier, wenn du zum Beispiel eine Blume aufgesammelt hast, dann gibt's halt das Achievement All Fired Up. Frag mich auch nicht, wie die das machen. Du spielst ja die ganze Zeit das Spiel und irgendwann hast du ja deine erste Blume. Und dann kriegst du dieses Achievement, wie die das tracken, wie das funktioniert. Mhm. Weißt du, wie dass das in das Spiel quasi, woher das weiß. So, weil das sind ja ROMs und die sind ja abgeschlossen und so weiter und so fort. Und da kannst du halt wirklich ganz viel freischalten, so. Da fehlt mir das Know-how, um dir das zu erklären. Für die Achievement-Hunter unter euch. Also wenn ihr Bock habt, Retro-Achievements. Das finde ich aber geil. Das ist das Einzige, was mir immer teilweise so bei der Switch auch fehlt. So, wo ich immer denke, ah, geil, so ein paar Achievements irgendwie motiviert es ja dann doch ein bisschen noch so zusätzlich. Das Geile ist ja, was leider total selten ist, leider, dass du mal eine Phase hattest auf der Xbox 360 und auf der Xbox One, weiß ich nicht, ob das noch so ist, aber auf der Xbox 360 war es auf jeden Fall so, du hast ja da sowas wie ein Mi. Mhm. Also so ein Avatar. Das nennt sich Xbox Avatar. Das ist halt so eine Cartoon-Figur, die du so anpassen kannst, wie du möchtest. So. Und dann hast du zum Beispiel, was weiß ich, 100 Tag-Nacht-Zyklen in Minecraft gespielt, da hast du so eine Minecraft-Uhr gekriegt. Mhm. Als Uhr für deinen Avatar. Da konntest du halt wirklich wie so ein DLC für deinen Avatar freischalten. Mhm. So, den hast du dann halt einfach bekommen. Oder ein Creeper als T-Shirt oder so. Ich finde das super rewardend. Mhm. Ich mag das total. Ja, das ist zumindest eine Belohnung, ja. Das finde ich richtig geil. An der Stelle. Das finde ich richtig mega. Vor allem kannst du das auch direkt vorzeigen, gell? Ja. Da hast du auch gleich was, so. Da gibt's übrigens auch Pokémon. Das ist wie so Leute, die dann so die Westen anziehen auf dem Festival, so die Kutten. Ja. Und dann so die ganzen hier Patches drauf haben, Aufnäher. Und ja, da mal zeigen, wo war ich überall, wie viele Festivals habe ich schon mitgemacht. Ja. Hast du zum Beispiel auch für Pokémon? Hm? So, Pokémon Blau. Feedbrook. Besiege Rocco und so. Es funktioniert halt auch mit den Deutschen so. Halbzeit. Du hast dein erstes Pokémon auf Level 50 und so weiter. Dann sind auch solche Sachen da, die einfach Story getrieben sind, zum Beispiel Geist. Wenn du zum Beispiel den Geist von Lavandia triffst und so, ist richtig geil. Und das Geile ist, du hast Gotta Catch 'em All. Also hier schnappst du die alle. Und da haben sie halt, weil die wussten, okay, die meisten benutzen das mit ROMs, gehst du halt hier, fange alle 124 Pokémon. Ach so. Mhm. Ja, also die du nicht mit tauschen musst. Mhm. Zum Beispiel. Die du nicht durch Ertauschen kriegst. Oder halt bei Blau logischerweise die auf der anderen Edition drauf sind. Ich finde es cool, dass sie darauf Rücksicht genommen haben. Das ist gut, ja. Ja, so besiege die Top 4, Elite 4 heißt das ja auf Englisch, mit einem Pokémon im Team. So, das ist halt einfach geil. Ich finde das richtig mega. Und ich glaube, hier könnte man sogar wirklich schaffen, alles freizuschalten. Das ist mega, ey. Dann könnte man wirklich probieren, alles freizuschalten. Ja. Könnte ich ja mal probieren. Das kannst du probieren. Könnte ich ja mal probieren. Ich glaube, ich würde die erst normal machen und dann Mewtwo fangen und dann nochmal mit Mewtwo durchruppen. Also das durch hat die man, Top 4. Das hat man ja früher auch schon gemacht, ey. Immer, oder? Mhm. Dieses, okay. Ich bin jetzt durch. Story ist beendet. Ich habe ganz viele Pokémon. Was machst du jetzt? Ich fange mir jetzt ein schwaches Pokémon und fange einfach nochmal von vorne an. Also Alabastia hingeflogen, alle Pokémon abgegeben und dann so und dann nochmal, einfach nochmal durch alles durch. Also so habe ich das früher auch gemacht. Wobei dir dann auch dann die ganzen Trainerkämpfe und so fehlen, gell? Na klar. Na klar, da bist du nur am Grinden. Ja, das finde ich mega, Peter. Finde ich mega. Jetzt ist eine geile Seite. Retroachievements.org. Ja. Und ich habe auch, also du kannst das auch mit der, die haben da auch quasi Emulatoren hier auf ihrer Seite. Die kannst du dann einfach runterladen und kannst es dann benutzen, sag ich mal. Und dann hast du die Achievements auch quasi. Und ich habe auch gelesen, irgendwie kannst du auch die das NES Mini und das SNES Mini glaube ich auch verbinden, habe ich gehört. Frag mich aber nicht, wie das geht, über irgendwelche verschwurbelten Dinge wahrscheinlich. Die Frage ist wie, ja. Genau, über irgendwelche verschwurbelten Dinge. Verschwurbelt. Und ich habe auch gesehen, hier gibt's auch ROM-Hacks. Also haben sie nicht nur normale Spiele, sondern auch, was weiß ich, Kaizo Mario oder so ein Scheiß. Ach, also ja, so die wirklich schweren Dinger. Haben sie halt auch mit drin. Ich glaube, da hätte ich null Bock drauf, ey. Was, Kaizo? Ich finde es immer interessant, mir das anzugucken, wenn das Leute irgendwie speedrunnen oder zeigen, wie man da durchkommt durch die Level. Ich glaube, ich hätte keinen Bock auf diese ganzen scheiß Kaizo-Blöcke und wo du erstmal gucken musst, wie komme ich da überhaupt durch die Level, gell? Ich habe schon öfter so Momente gehabt, wo ich teilweise für irgendwelche Herausforderungen dann mir einfach irgendwelche Speedruns angeguckt habe. Also wenn es dann so um Schnelligkeit geht oder sowas, wo du dann irgendwie ein Spiel auf einer gewissen Geschwindigkeit durchspielen musst oder sowas. Sowas gibt es da auch, aber frag mich nicht, warum's, wie die das machen. Zum Beispiel, ich habe vor, wo Peter kam, habe ich vorhin noch ein altes Game Boy Color Spiel gespielt, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich habe es geliebt, so ein schönes rundenbasiertes RPG-Kampfsystem-Ding, so wie ich es liebe, so wie ich es mag. Und da gibt es zum Beispiel am Anfang, wenn Harry quasi nach Hogwarts kommt, im ersten Teil ist doch, dass die Erstklässler werden immer mit den Schiffen nach Hogwarts gebracht über den großen See. Und dieser See, der ist quasi auch voller Random Encounter, also nicht Random Encounter, also Encounter, die du sehen kannst. Das ist so ein bisschen das Besondere an dem Spiel. Die werden halt da dargestellt in dem Spiel. So durch Wolken. Oder halt durch, wie auf dem See, halt so Seetentakel und so ein Kram. Und da ist halt die Aufgabe, zum Beispiel ohne einen Encounter über den See zu kommen. Also es ist quasi so, du fährst da quasi das Boot, also Sachen schwer auch. Und da gibt's dann auch so Zeit, also gibt's dann zum Beispiel auch noch einen Moment, wo du das erinnere mich fangen musst von Malfoy, wo du Malfoy quasi fangen musst und du musst irgendwie in 27 Sekunden musst du den gefangen haben, damit du diese Herausforderung bestanden hast. Also es geht auch nach Zeit und so weiter und so fort. Also die sind da auch total vielfältig, die Community, und das macht sehr, sehr Spaß eigentlich. Das ist sehr, sehr geil. Und das ist halt wirklich dadurch, dass die Box halt mit dem Internet verbunden ist. Da siehst du dann unten links eine gelbe Schrift. Da siehst du dann erst den Namen, wie der heißt. Und dann, worum es da ging. Also quasi wie ein richtiges Achievement. So Achievement freigeschaltet. Das klappt wirklich auch. Heißt so und so und bedeutet das und das. Das finde ich auch stark, dass das noch mit eingebaut haben. Das hätte ich nämlich jetzt nicht gedacht, dass das noch irgendwie aufploppt. Das ist richtig geil, ey. Aufploppt. Ich bin der Blöd. Und ich also dadurch, dass ich halt jetzt nicht wirklich was Langwieriges spielen kann zurzeit durch die Bauerei, dann hau ich mal eine Runde Mario rein oder so und da ist das gut. Deswegen zurzeit ist bei meinem Gaming dünner. Ja. Dünner. Ich muss auch sagen, dass ich momentan irgendwie, also nach wie vor irgendwie dazu tendiere, gerne mal kleine Spiele irgendwie zu spielen, wie Broforce habe ich neulich mal wieder gezockt, mir jetzt nochmal runtergeladen, das macht total Spaß. Devolver nach wie vor, ich feiere Devolver. Einfach für alles, was die machen. Ich habe zwar noch nicht alles durch, aber die bisher hat mir alles gefallen, was die gemacht haben. Ich habe zwar jetzt, kannst du wieder sagen, gell, ja, mit Final Fantasy 8 hat er auch angefangen und ich habe es auch bis zur vierten CD jetzt schon gespielt wieder, da 20 Stunden oder 25 Stunden rein versenkt quasi, natürlich auf dreifacher Geschwindigkeit, gell. Also das muss ich ja sagen, das gefällt mir sehr gut, dass das geht, dass man einfach diese alten Spiele beschleunigen kann. Natürlich nimmt das so ein bisschen den Charme raus, gell, und ja. Aber ich muss sagen, wenn du einfach noch Bock drauf hast, das Ding nochmal durchzuruppen, warum nicht auf dreifacher Geschwindigkeit, gell? Ja, das ist wahr. Es geht einfach dreimal so schnell in der Regel. Finde ich auch, ja. Das ist eine einfache Gleichung. Das ist ein Geschwindigkeit mal drei? Drei. Dreimal Geschwindigkeit. Hast du zumindest zweimal eingespart. Sofern du es noch kannst irgendwie, gell? Also ich habe jetzt auch wieder ein bisschen auf die Fresse bekommen, aber ich bin auf einem guten Weg. Ich bin jetzt auf CD4 angelangt und ich muss sagen, es macht nur Spaß. Final Fantasy 8 ist aber nicht das, was so ein bisschen pseudomittelalterlich ist, oder? Nee. Also das ist eher so ein bisschen, ja, ich finde, das ist eher so futuristisch angelegt. Du hast mir ja das eine, war das 9 oder? 9 war das, was so märchenhaft wirkt. Hm? Genau, da habe ich Bock drauf. Ja, Final Fantasy 8 ist, glaube ich, auch so unter den Fans nicht so das Spiel, was oft genannt wird. So richtig überragend ist das jetzt auch, aber es macht irgendwie trotzdem Spaß, muss ich sagen. Mich stört da diese Pseudo-Story auch nicht, da noch mit Laguna, weil es gibt dann immer wieder Szenen im Spiel, ja, wo dann die Charaktere plötzlich in den Schlaf fallen und sowas, dann so, oh mein Gott, warum schläfst du ein? Oh, ich schlaf auch ein, und dann nimmst du plötzlich drei andere Charaktere. Okay. Das wird später auch aufgeklärt, warum das immer passiert. Also du reist quasi mit einem anderen Körper herum dann in der Zwischenzeit. Okay. Aber an komplett anderen Orten der Welt, die du später auch besuchst dann im Rahmen der Story. Und, diese Charaktere, du spielst im Prinzip denen ihre Vergangenheit. Hm. So. Und später im Spiel, Spoiler, aber das Spiel ist halt auch ewig alt, triffst du wieder auf die. Okay. So in ihrer jetzigen Situation. Und die sagen dann, ach, ihr wart hier die Elfen, die uns damals geholfen haben. Plötzlich waren wir super stark und hatten Zauberkräfte und sowas. Das sorgt eigentlich für ein übelstes Paradox auch innerhalb der Welt. Gell? Okay. Diese Story, so nach dem Motto, die haben in der Zukunft, sind die in die Vergangenheit, in denen ihre Körper eingetaucht. Und die wussten aber, dass die in ihren Körpern waren und konnten nur so überleben. Und du denkst, hey, wie paradox ist das, was da abgeht? Und die leben auch in derselben Welt, gell? Okay, krass. Das ist absolut ein Zeitparadox, was die da aufmachen. Aber Final Fantasy hat es halt immer mal drauf, so absurde Sachen zu erzählen. Ja. Und was in dem Teil natürlich brutal ist, ist mit diesen Bestias. In dem Teil heißen die GFs. Guardian Forces. Girlfriends. Ach so. Guardian Forces, und die sind halt dermaßen brutal. Also da geht was ab. Die kriegst du halt gleich am Anfang des Spiels, die ersten, und später kannst du noch weitere Was ist das? Freischalten oder freikämpfen. Sowas wie Special Moves oder was? Ja, also das ist im Prinzip so Monster, die dabei rufst. Ach so. GFs. Das ist in Final Fantasy 7 sind das die Materia, da kriegst du dann rote Materia und dann kannst du hier meinetwegen ja Ifrit rufen. Ach ja, stimmt. Der dann so eine Feuerattacke macht. Oder Shiva, genau. Gell, mit einem Eiselement. Shira. So, und in Final Fantasy 7 ist eben dann Blitz Ramu und hier ist er plötzlich nach so einer mythologischen Sagengestalt, ich weiß jetzt nicht mehr aus welcher Mythologie, ich kann den immer nicht aussprechen, Quessakottel, irgend so ganz komischen Namen, Q-U-E. Ja. Z, irgendwas. Ich habe das mal gegoogelt, weil ich mich gefragt habe, wie kommen die auf so einen bescheuerten Namen, aber es ist auch ein mythologisches Geschöpf. Okay. Also Final Fantasy ist ja immer stark an mythologischen Gestalten auch orientiert. Also die Gegner haben teilweise Namen von irgendwelchen mythologischen Geschöpfen. Ja. Und genauso auch diese Guardian Forces zum Teil. Leviathan hier, die Wasserschlange, gibt es auch in der griechischen Mythologie. Cerberus, der Höllenhund. Der Höllenhund. Das kennt man ja. Flavi, auch nein. Hier sehe ich auch gerade an der Übersicht, welche mir noch fehlen. Alexander habe ich bisher alle gezogen. Geil. Auf jeden Fall fehlt der mächtige Kaktus. Genau, der Doom Train fehlt noch. Bahamut, ganz wichtig. King Tonberry. Und Mahmut. Das ist, glaube ich, Eden. Mahmut. Aber ich muss eben sagen, ich finde Final Fantasy 7 eben immer noch im Geist mit den Aufrufen, was da alles gibt. Da hast du eben nicht nur Bahamut, da hast du ja noch Neo Bahamut und Bahamut Zero. Und am Ende halt diese Master Materia hier, ein Ritter der Runde, das hat mir so Spaß gemacht. Und nach wie vor, ich freue mich aufs Remake. Und Mahmut. Genau. Der kommt dann als allerletzter. wenn alle verloren haben. Mammut, ich mach den Mammut. Das Geile ist in dem Teil auch, ich feiere halt in dem Teil einfach die Animation von Ifrit. Den hast du, das ist die dritte GF, die du im Spiel bekommst, der, okay. der erste Boss eigentlich, ja. den musst du bekämpfen. Und der ist halt so geil in Szene gesetzt, finde ich. Da ist also, da steigt halt mit so einem Meteorball in die Höhe und schmettert den einfach wie so ein Volley-Schuss in die Fresse der Gegner. Das finde ich so stark. Mammut, mach den Mammut. Müssen wir GF eingeben, damit es Robert mal parallel sehen kann. Okay. Ja, also ich habe da wieder extrem Spaß jetzt mit gehabt. Was ist ja bei dir los, ey? Ja, irgendwie, genau. Das ist wieder schön, eigentlich habe ich... Bisschen Quetzerköttel. Da stand wir gerade, Quetzerköttel. Quetzerköttel. Da kannst du ein schönes Kötel machen. Quetzerköttel. Ist ein Kötel machen, Kötel. Ist ein Kötel machen, Kötel. Und du hast ja auch bei dem Teil so eine Rivalität zwischen dem Hauptcharakter Squall, der gleich im Intro so eine Narbe abbekommt von Cypher, die da einfach die ganze Zeit über das Spiel auch in Konkurrenz treten. Überhaupt nicht übertrieben. Guckt euch einfach mal dieses Summoning-Video von Ifrit Final Fantasy 8 an. Es ist so lustig. Und ich rufe den auch so gerne auf einfach im Kampf, weil ich den einfach liebe. Ja. So schön Damage macht. Damage, Damage. Eine Besonderheit in dem Spiel ist. Eine Besonderheit in dem Spiel ist zum Beispiel auch, das wusste ich früher zum Beispiel nicht als ja. Jugendlicher. Ich habe es dann am Anfang teilweise. Heranwachsender. Genau, heranwachsender. Habe ich mich teilweise mal geirrt in der Tatsache, wie du mit den GFs eigentlich richtig umgehen musst. Ja. Vielleicht, wenn ihr das nochmal spielen wollt, kleiner Tipp. Pro-Tipp. Guckt euch genau an, die GFs, also die Guardian Forces, die auch Girlfriends. Ja. Genau, Girlfriends. Eure Girlfriends, die können verschiedene Sachen lernen. Nee, die können so Abilities lernen. So. Und das kann man sich auswählen, was die lernen sollen. Nach jedem Kampf bekommst du da immer Ability Points und wenn die dann voll sind, erlernt er diese Fähigkeit. Und fast alle GFs haben eine Ability, die kostet nur 10 Ability Points und die nennt sich Anfeuern. So, das erinnert jetzt wieder ein bisschen an Pokémon, ja. Diese Komponente. Gell? Also es ist generell, ich finde, das ist so stark Pokémon-esque, das Game, weil du diese GFs ganz häufig brauchst einfach im Kampf. Die Charaktere machen mit ihren normalen Waffen wenig Schaden einfach. Das kannst du an der Pfeife rauchen. Du brauchst die GFs. Ich hab aber schon wieder gesehen, dass das schon wieder so Pseudo-Action-Rollenspiel ist. Also mit so einem ablaufenden Balken. Ja. Und das ist das, was ich nicht mag. Aber was das Game hat, aber um dich nochmal zu überzeugen, gell? Aber was das Game hat, ist echt actionreich. Also von der Story her, was da abgeht. Also wenn du da dir allein Videos anguckst aus dem Game, also was da abgeht mit irgendwelchen Roboterspinne, die dich verfolgt auf Zeit und da die halbe Stadt verwüstet von Dolet und du hoch auf den Sendeturm kommst und dann wird einfach nur alles zerruppt. Ich verstehe kein Wort. Macht schon Spaß. Also kurz, es gibt ordentlich Action. Der Action. Es ist ein bisschen wie ein Actionfilm zum Teil. Also das fängt ja an dem Intro allein schon an, wo sich einfach Squall und Cypher da gegenseitig ein Schwertduell liefern. Scheiße aus. Und das haben sie auch ein bisschen aufgehübscht natürlich. Ja, ist halt PlayStation 1, gell? Ja. Ja, und wie die sich da einfach schon duellieren im Intro. Allein die Tatsache, dass die Kinder normalen Schwerter haben, sondern sogenannte Gunblades, die einfach noch einen Revolver haben als Griff, gell? So absurd, gell? Und am Ende Revolver. Otze. Nee, das war was anderes. Revolver Otze. Pillermann Otze. Also da geht schon ein bisschen was ab. Und hier die erste Mission hier, gleich mit den Schiffen rübergefahren, hier zum Sendeturm. Auf geht's. Und da kommt halt, wie gesagt, so eine fette Spinne her. Da geht's ordentlich ab. Ja, fette Roboter-Spinne. Bin schon raus. Ja. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eins der actionreichsten Final Fantasy, die es so mitgibt. Und das ist eben genau das, was ich nicht mag. So, dieses um jeden Preis noch so ein Mac, irgend so ein Mac-Kram mit reinbringen. Ja. Und irgendwelche krassen Monster-Dinger und, also, irgendwie mag ich das nicht. Hat man ja auch, dazu später mehr, wo es nochmal kurz um Final Fantasy 15 geht. Das Thema hat man ja auch. Ja, stimmt. Natürlich der obligatorische Schmetterling. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich hab ein schönes Schmetterling. Schmetterlingos. Komm gleich wieder. Kunilingos. Ja, also von mir, wer da nochmal Bock drauf hat, ist ja jetzt erst rausgekommen, Anfang September war das. Ich habe es mir direkt runtergeladen. Von mir natürlich eine Empfehlung für Leute, die Final Fantasy mögen. Aber das habt ihr wahrscheinlich eh schon gespielt. Aber ja, jetzt ist nochmal die Möglichkeit da, das nochmal nachzuholen oder es wieder zu spielen. Ich habe da wieder Spaß dran. Ja. Ja, und ich mag es einfach immer wieder, wenn Ifrit da seinen fetten Meteorball da runter smasht. Ach hier, Dr. Gregalia. Genau. Ja, auch da zum Beispiel musst du ein Attentat durchführen und sowas. Mhm. So Sachen kommen dann, dass ein Attentat so ein bisschen planen muss. Die machen da auch viele Pläne in dem Spiel eigentlich. Also du bist in einer Söldnereinheit. Seed genannt, S-E-E-D oder Seed. Und die sind im Endeffekt, werden die angeheuert für verschiedene Aufträge, wie eben hier für diesen Söldnerauftrag, um die Hexe umzubringen, die eben droht, die Macht an sich zu reißen mit ihrer magischen Kraft und allem. Mhm. Und es ist halt eine böse Hexe. Und ja, dann kommt halt raus so nach dem Motto, ja, ihr wurdet eigentlich gegründet, um Hexen zu töten. So, eure eigentliche Aufgabe ist, Hexen zu vernichten, die die Welt bedrohen. Und alles, was er jetzt vorgemacht hat, war nur so Nippes. So, also das habt ihr nur gemacht, um Geld zu verdienen, damit wir euch überhaupt ausbilden können und die Einheit überhaupt weiterhin bestehen lassen können. Für den Ernstfall sozusagen. Ja. Tiefer, cool. Ja. Und ja, Stück für Stück wird das dann halt. Ich finde das immer so, also das ernster. Final Fantasy, hast du ja mir erklärt, ist immer was anderes. Hm? Trotzdem sehen die immer gleich aus. Ja, vom Stil her. Spitze Haare. Fette Schwerter. Dicke. Revolver an den Schwerter. Schönen Raketenangriff. Fettstift. Ja, Leute. Japaner-Rollenspiele muss man mögen. Ja, so, auf jeden Fall. Das ist halt einfach so. Ich bin jetzt so ein richtiger westlicher Rollenspieler. Hm? Ist halt einfach so. Hier, Tifa schon wieder. In dem Fall Renoa. Ja, das ist auch mein Problem. Ich kann die irgendwann alle nicht mehr auseinanderhalten. Mir ging das Neue schon mal so. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, wie hieß jetzt die Frau aus Final Fantasy X da von Titus, die Tarantula. Titus und Tarantula. Die Love Interest, die eigentlich die wichtige Rolle. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Hast du noch vergessen, ist halt damals. Da siehst du mal auch, wie austauschbar das ist, gell? So. Ich weiß nur, Titus hat halt die geilste Lache. Oh nee, das ist wirklich ganz schlimm eigentlich. Ich habe mal eine Weile, habe ich mir das Video wie blöd angeguckt, weil ich es so lustig fand. Echt? Und dann habe ich eine Weile auch so gelacht, mit Absicht. Gott. Um den Leuten richtig auf den Nerv zu gehen. Dann kommt hier irgendwie eine fliegende Burg an. Ja, das sind diese Gardens. Also das ist der Ballamp-Garten, den einen, den du da fliegen siehst. Das ist quasi die Ausbildungsstätte quasi von den. Ja, und das haben sie auch gerne immer irgendwelche Helden. Ja, mit den vier leuchtenden Punkten drauf. Mit den Motorrädern, gell? Ja. Einfach schöne Startrampen und die springen einfach durch die Luft mit den Motorrädern. Und schön auf die gegnerische Festung. Aber wenn man das spielen könnte, das wäre doch cool. Das wäre nice, ja. So ein bisschen Mario Kart mäßig, ja. Ja, das sind im Endeffekt sind es eigentlich Festungen, die stehen, aber später im Spiel stellen sie halt fest, ach, da gibt es ja geheime Vorrichtungen, dass die auch fliegen können. Dann fliegen sie einfach mit den Dingen davon. Du fliegst halt mit deinem ganzen Ausbildungsstandort durch die Gegend dann. Ja, oh, Tifa stürzt gleich ab. Aber, was ich geil Tifa hat größere Hupen als dir. Das stimmt, ja. Aber was ich richtig geil finde, ist das Flugzeug, was du später bekommst. Das ist, hier, der Ragnarok. Einfach ein Flugzeug, also ein Raumschiff, ein Space-Raumschiff, also du bist dann auch im Weltraum zwischendurch mal wieder. Ein Space-Raumschiff, was aussieht wie ein Drache. Ein Raumschiff. Raum. Ja, das ist dann jetzt schon wieder eher so Power Rangers-esque. Das stimmt, ja. Ja, schön abgehoben, Fettstift. Geil, schöne Abschussrampe, ey. Na, jetzt klemmen sie sich da dran hier. Ey, geil. Mega Sucht. Wir sehen gerade drei Viecher, Drachen, Mecha, Sorts, die quasi da was anderes katapultieren. Also du siehst schon, da ist ordentlich Action, aber genug zu Final Fantasy 8. Okay. Es ist absurd, wie immer. Ja. Und wenn ich dir jetzt noch ein paar Plot-Twists erzählen würde, was da passiert, da schüttelst du, glaube ich, komplett mit dem Kopf. Dazu später mehr im nächsten Split-Theme. Genau. Wahrscheinlich. Peters Japano-Ecke. Oh nee, hier ist schon sehr. Okay. Also selbst für, also da muss ich sagen, bei Final Fantasy 8, da haben sie echt absurde Sachen gemacht. Ich glaube, deswegen kommt er auch nicht so gut weg, weil die okay. Story echt, weil du denkst so an manchen Stellen, das ist jetzt der Plot Twist oder was? Was habt ihr euch dabei gedacht, gell? Ich find's okay. Natürlich wieder geil, weil Plot Twist kann's nicht genug geben für mich. Stimmt, für Peter. Plot Twist. Plot Twist, du Kommando. Plot Twist, Plot Twist. Ich glaube, das wäre deine Superkraft, wenn du ein Superheld wärst. Das stimmt, ja. Peter Plot Twist. Der Plot Twister. Oliver Plot Twist. Es ist. Ist es ein Tornado? Ist es ein Twister? Nein, es ist ein Plot Tornister. Plot Twister. Plot Twister. Neu im Kino. Nach Sharknado. Direkt im Anschluss wird als Double Feature gezeigt. Geil. Wie Totoro. Totoro. Und The Grave. Wenn du das hörst, Rickard, ich kriege immer noch meine Blu-ray zurück. Grave of the Fireflies. Genau. Grave Digger of the Fireflies. Grave Digger. Ich bin Grave Digger. Der hat dieser geile Monster Truck aus den 90ern. Grave Digger. Ach, ja. Und wie hieß der andere noch? Solche, halt, wisst schon. Grave Digger und Bigfoot und so. Das ist ein Name, gell? Auf jeden Fall. Grave Digger. Grave Digger. Meine Damen und Herren, wir leiten jetzt um zu unserem Hauptthema. Okay, heute. Bist durch. Also ich bin durch. Ich habe nichts zu erzählen, weil ich zurzeit wirklich sowas von vom Bauen aufgefressen werde. Okay, dann habe ich ein Thema noch. Okay, Peter hat ein noch ganz schnelles. Bevor wir ins Hauptthema gehen, habe ich noch eine Anime-Empfehlung. Und zwar jetzt auf Netflix neue Carol and Tuesday. Hat mir riesen Spaß gemacht. Das war's. Nee, kurz noch dazu. Ist ein Film oder was? Ist ein Anime. 10, 12 Folgen. Ja. Ein Musik-Anime mit zwei Damen, die auf dem Mars. Es befindet sich alles auf Mars, man glaubt es kaum, aber es. Oh, hoppla, das ist schief gegangen. Wo man erstmal denkt, was die sollen auf dem Mars sein. Also es wirkt alles relativ normal, also ein bisschen abgespaceter und sowas, ja. Also von der Technik einfach her. Aber so, was die Mädels da so machen und sowas, wenn die dann in ihren Wohnungen sind. Coco auf Anime. Wirkt das eben, ja, leider nicht so exakt, was die Griffstruktur angeht und sowas. Gell? Also was die Griffhaltung angeht, ja. Und der Anführung und sowas. Coco ist Wahnsinn. Aber ganz interessant, die sind auf jeden Fall supported von Gibson. Echt? Die Tuesday, die spielt nämlich eine Gibson Hummingbird. Geil. Und da steht auch einfach auf dem Koffer, ist das Gibson-Logo drauf. Geil. Schön. Und oben auf der Gitarre siehst du immer prominent dieses Gibson. Das Gibson ist doch nicht. Das Gibson noch nicht. Immer einfach sauber. Das war ein richtiger Stolz, ey. Siehst du einfach immer wieder, wie das Logo erstrahlt. Ja, und natürlich Foto. Instagram und sowas spielt natürlich auch mit rein. Ja. So Kram. Also es geht drum, im Endeffekt, die beiden begegnen sich ein bisschen zufällig. Ist das ein Hentai? Nein. Okay. Leider nicht. Für dich leider nicht. Für mich alles okay. Schön rausgezogen aus der Nummer, gell? Ja. So richtig assi, gell? Rausgezogen. Rausgezogen. Ja, genau, und die beiden begegnen sich mehr oder weniger zufällig und stellen dann fest, ach ja, du musizierst ja auch, ich spiele selber Gitarre und ich spiel Keyboard, ach komm, lass mal. Ich stimme tiefer als Drop C. Genau, und die Seiten schon machen. Jedenfalls stellen die beiden fest, so dass sie sich irgendwie gut leiten können, also dass da irgendwie gleich so eine. Das ist junge Mädchen. Oder Mädchen und Mädchen? Das sind beides Mädchen. Okay, weil das war nämlich seit nämlich so. Ja, so sieht androgyn aus. Aber es wird dann eben durch die Stimmen und alles und wie sie miteinander reden. So. Das ist auch eine schöne, das gibt's. Man merkt halt auch, wie unterschiedlich die beiden sind. Die Carol. Stimmt, da sieht man, dass das ein Mädchen ist. Er ist so ein bisschen tough unterwegs. Er so hier Latzhosen-Style, eher ein bisschen locker. Mhm. So. Deutliche Haare. Genau. Und die Tuesday kommt halt aus gutem Haus und sowas, eher aus einer reicheren Familie, die Mutter Politikerin und sowas, gell, ja. Und ist geflohen quasi, ist ausgerissen, gleich in der ersten Folge wird es also erzählt. Okay. Ja, und ist geflohen, das siehst du auch an der Kleidung, dass sie so übertriebene Kleidung da anhat, gell, so ein bisschen, ich weiß nicht. Was haben sie mit der Gitarre gemacht irgendwie, oder? So optisch. Ja, die sieht aus wie reingesetzt, ja, wie reingekeyt. Also wie aus, ne? Wie wie PC. Ebony. Gerade wenn du auf das Logo achtest. Every live together in perfect harmony. Side by side on my piano. Leute, tut uns leid. Wir sind durch. Es gibt auch Haustiere. Das sind natürlich. Das ist so random. Es gibt auch Haustiere. Wir gucken gerade parallel die erste Folge so ein bisschen, dann sehe ich noch diese komische Eulo, aber es ist natürlich Eulo. Eulo. Die neueste Entwicklung von Noctu. Das Eulo. Eulo. Nee, und die sind natürlich alles Robo-Haustiere. Echt? Es ist keine normale Eule, es ist ein Roboter-Haustier, das auch gleichzeitig der Wecker ist und so Kram. Krass. Und natürlich muss auf diese Haustiere auch geachtet werden, also ein bisschen Pokémon ist auch mit drin. Geil, ein bisschen weil sonst Tamagotchi. Drehen sie irgendwann durch, da drehen dann die inneren Schaltkreise durch und dann rasten die aus. So. Darfst du nicht und zu lange leiden lassen. Dann in irgendwas Krasses. Genau. Oder dann einfach ein Garados. Gara-Eule. Garage-Dos. Garage. Da stelle ich mein Auto rein. Auf jeden Fall. Garage das. Und sehe das sonst ein rotes Garage das. Wie Robert das jetzt auch richtig boykottiert, gell? Diesen Anime. Wieso? Hasse dich. Echt? Nee, alles gut. Ich boykottiere den noch nicht. Alles gut. Ich warte nur, dass du mal Inhalte erzählst. Alles gut. So. Jedenfalls, sie treffen dann aufeinander. Übrigens richtig geil auch das Keyboard. Das Keyboard von ihr. Ja, gibt's wirklich. Ist von Quark. Geil. Aber nicht Quark. Also Quark ist ein Musikinstrumentohersteller genau. Und sowas. Oder Stimmgeräte und sowas gibt's von denen. Genau, ja. Und die werden ja auch K-O-R-G geschrieben, ja. Glaube ich, gell? Und auf ihrem Keyboard steht K-Org. Geil. Quasi Key-Org quasi. Also geil. Guitar-Org oder wie man will, gell? Ja. Immer, gell? Also sie kann das Ding ja sich auch umschneiden. Es ist ja ein bisschen so futuristischer. Okay, geil. Style. Aber das finde ich geil, solche kleinen Details, ja. Die sie damit eingebaut haben. Und es gibt dann auch wirklich in der Serie auch noch so ein paar Querverweise. Ja, siehst du mal das Gibson-Logo. Geil. Genau. Also später reden sie auch mal über die Gitarre und dann sagt sie so, ja, wie heißt denn die Gitarre eigentlich? Ja, ich habe sie Hummingbird genannt. Wo du dann denkst, oh, das ist auch jetzt auch plakative Werbung, gell? Ja. Da habt ihr Gibson auch fit eingekauft, gell, als Sponsor. Aber gut, da musst du halt durch. Gitarre, muss ich mir mal angucken. Die Hummingbird ist geil, vor allem weil du dann auch wirklich diesen. Ich suche ja mal eine ordentliche Gitarre. Was ist denn der Hummingbird? Das ist hier der hier Kolibri. Ja. Ja, der senkrecht. Stotter. Kolibri, so macht der Kolibri für mich. Hat ja auch eine übelst lange Zunge, der Kolibri. Ja. Ist richtig eklig, wenn du das siehst. Stimmt. Ich habe mal Sudokus gesehen, das ist so eine ganz lange Spitze. Ich habe mal Sudokus gesehen. Sudokus. So in der Zeitung und so. Ja. Ein paar Sudokus gesehen. Mega, ey. Nee, jedenfalls, genau, also da gibt es so ein paar herzerwärmende Momente auch einfach zwischen den beiden. Okay. Ich finde die Chemie gut zwischen den beiden. Und es passiert eben auch, also zum Plot einfach in der ersten Folge gleich, dass sie sich zusammensetzen und sagen, ach, ich habe auch ein Instrument dabei und komm, lass einfach mal jammen, wie das manchmal so ist zwischen Musikern. Scheiße, aber. Ja, gibt es auch zum Beispiel auch von Epiphone, die Hummingbird. Ja, aber Epiphone, Alter. Hast du auch unten das auf dem Schlagbrett. Du weißt doch, wie ich darüber denke, ja, Peter. Wenn der nur Marke. Ja, auf jeden Fall. Es muss makellos sein. Ja. Es muss da richtig was makellos sein. Mit der Gitarre. Jedenfalls, die jammen dann ein bisschen zusammen und stellen dann fest, ja, hey, ich mache schon lange Musik, sagt dann hier Carol und sagt, aber ich habe nie Texte gehabt. Ja. Ich habe nur Melodien gehabt. Dann sagt eben Tuesday passend dazu. Robert zeigt mir gerade eine schöne Eric Clapton Gitarre für ein paar Scheine. Und dann sagt direkt zu PayPal. Dann sagt Tuesday, weißt du was? Ich schreibe schon ewig Texte. Aber ich wusste nie, was ich da drunter setzen soll. So. Und dann sagt eben Carol, na, ey, wie bist du da drauf gekommen? Keine Ahnung, sie sind mir einfach eingefallen. Und dann schreiben sie halt einfach ihren ersten Hit. Weißt du? Einfach so ein bisschen Tenacious D-mäßig, ja? Ja. Oder Durchschönheiten-mäßig. Sie schreiben halt einfach ihren ersten Song bei der ersten Jam-Session. Also setzen das zusammen. Also die Carol hatte quasi schon ihre Melodie und Tuesday sagt, okay, ich habe hier einen Text dazu, könnte passen. Und singt das halt drauf, probiert ein bisschen rum, hast dann so ein bisschen noch Ausschnitte. Also siehst ein bisschen diese Jam-Session, wie die ein bisschen rumsummen. Ja. Und am Ende der ersten Folge haben sie halt, Spoiler zur ersten Folge, haben sie ihr erstes Lied fertig. Und das heißt The Loneliest Girl. Das einsamste Ein Mädchen. Timing, ey, Pera. Und es hat gerade richtig gepasst zum Bild, gell? Und ja, das ist so ein ganz getragenes Lied. Und ich muss sagen, ich habe im Vorfeld schon, ich glaube, über Ninotaku TV und so von der Serie gehört. Und da haben sie immer in allen Trailern dazu dieses Lied immer schon so angestimmt. So, ja. Wo du dann hörst, wie die beiden zusammen so da sitzen, ein bisschen jammen und so ein bisschen dazu summen. Es ist natürlich in Moll geschrieben und sehr getragen. Und mir gefällt das aber. Die Harmonie, die sie da eingesetzt haben, ist nicht kompliziert, aber mir gefällt irgendwie die Harmoniefolge, die sie da haben. So, und wie sie auch dazu singt, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist mein The Night We Met 2 ist das, glaube ich, für mich. Das Geile ist halt, die singen auch beide. Also singt nicht nur eine, die singen beide. Ja. Und die haben dann auch teilweise so schöne Harmonien drin, wo die dann einfach so die Melodie... Also die eigentlich erst, die weiblichen Wir. Die weiblichen Wir. Ja. Weiblich. Also wie wir, nur weiblich. Genau. Die weiblichen Wir. Female Ass. Ass. Wir. Female Ass. Femalus. Femalus. Ja, und dann wollen sie natürlich ein bisschen durchstarten und machen erstmal so ein bisschen aus Gaudi, sagen wir so dann, ja genau, erstmal machen einen Podcast, damit wir durchstarten können mit unserer Musik. Ja. Wir gehen natürlich gleich auf Instagram und sagen dann, okay, gucken wir mal hier, wir haben jetzt unseren ersten Song geschrieben, Leute, folgt uns, so nach dem Motto. Mhm. Die Blonde nervt mich jetzt schon. Mit ihrer pseudo-zögerischen Art, das nervt mich jetzt schon. Ja, die ist immer so extrem schüchtern, da ist immer Carol da, so der Gegenpool, aber das ergänzt sich gut, also das passt, das ist eben so ein schönes Gegenspiel, die sind auch aus ganz unterschiedlichen Schichten, gell, natürlich, also auch ein bisschen plakativ, Carol ist natürlich in einem Waisenhaus aufgewachsen, gell, und weiß gar nicht, wer ihre Eltern sind. Wir werden Klischees noch gelebt. Ja, genau, hier werden Klischees noch gelebt. Und geil ist dann, gleich in der zweiten Folge machen sie wie so ein Flashmob, da gehen sie einfach in den Saal der Migranten oder sowas nennt er sich auch. Gell? Also der erinnert halt an die ersten Migranten auf dem Mars sozusagen, also es hat auch eine Story. Ja. Das Keyboard, was da steht, habe ich auch übelst gefeiert, weil es einfach aussieht wie eine Rakete von oben. Geil, rote Rakete. Rote Rakete, genau. Und dann machen sie halt ihren ersten Flashmob, werden natürlich dabei gefilmt und wollen einfach mal in einem großen Saal auf einem richtig geilen Piano spielen, den Song zusammen. Und dann gehen sie viral. Genau, und daraufhin gehen sie viral, so die typische Story, die wir alle kennen. Geil. Genau. Unser Leben in a nutshell. In weiblich. Nicht. Und zwar nicht. Ja, und da spielen sie halt auch Loneliest Girl und ich feiere einfach diesen Song so. Also ich habe mich da so verliebt in diesen Song. I'm a Loneliest Girl. Das kannst du keinem erzählen. I'm a Loneliest Girl. Ja. Das sieht aus wie ein Penis ein bisschen. Auch ein bisschen, ja. So ein Phallus. Fahrradsattel. I'm a Loneliest Girl. Ich habe eher an eine Rakete gedacht, aber ja, Phallus. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. Ey, das wäre geil. Ja, und daraufhin im Endeffekt, nachdem sie da gefilmt wurden, fängt das ganze Game ein bisschen an. Da kommt der Manager um die Ecke, der eigentlich so, nicht mehr Bands managt, so ein bisschen abgehalfterter Rocker, der selber früher Schlagzeug gespielt hat, gell, und da aber mittlerweile übelste Wampe hat, gell, und eigentlich nur noch trinkt und dann damit daraufhin aufhört und plötzlich wieder denkt, ey, fuck, die kann ich wirklich nach vorn bringen, die haben Talent, gell, hier schreibt mehr Songs und versucht so das drumrum zu managen und natürlich versuchen sie dann alles drum und dran, also ein bisschen Peter Bryan Band versuchen, Musikvideo zu drehen. Wir kriegen euch schon dahin, wo wir euch hinhaben wollen. Ich hab's halt sehr gemocht. Unser Manager hat ja auch eine Wampe gehabt. Ja. Ja, das stimmt. Oh Leute, das war echt so eine geile Zeit. Und was ich auch sehr mag, die Folgen sind immer nach Songs benannt. Also die erste Folge hast du gleich gesehen, Time After Colors. Born to Run, glaube ich, die zwei, die ist Born to Run. Und falls man sie mal nicht kennt, kommt immer in der Mitte so ein Trenner für die Werbung. Ja. Und da wird tatsächlich immer eine Schallplatte angezeigt. Who's that Pokémon? Genau. It's Pikachu! It's Clefairy! Fuck! Das ist super geil. Ja, das mag ich sehr. Wie viele Staffeln? Eine. Diese Referenzen. Bisher eine Staffel, leider nicht fertig. Das ärgert mich sehr. Ich habe die 12 Folgen geguckt. Ist das Netflix exclusive oder ist das? Da bin ich mir nicht sicher. Dann gehen wir zurück. Ich glaube, es steht aber da eine Netflix. Doch, das müsste von Netflix direkt sein, das Ding. Wo ist es denn jetzt? Hier, das ist das N oben. Genau. Okay, also geht das weiter dann. Was mich halt ärgert, ja genau, also wenn man dann ein bisschen danach recherchiert nach dieser Serie, sieht man, das sind eigentlich 24 Folgen. Also es ist erst die Hälfte, die draußen ist. Okay, vielleicht mal die hauen sie noch nach, aber wenn die schon produziert ist, ist doch gut. Mhm. Ich meine, man hat einen guten Punkt erstmal, wo das hinführt nach 12 Folgen. Ja. Sie machen damit natürlich bei einer Talentshow und sowas, um die Publicity zu steigern, sowas wie X-Factor, er nennt sich dann Mars Superstar. Da sind noch übelst geile Referenzen dran drin hier an hier. Ach, wie heißt denn der? Dieser. Aha. Der hier. Vitas, oder? Vitas, ne? Den parodieren sie zum Beispiel in der Folge dann. Bei dem Casting haben sie dann so ein Video. Geil. Haben sie dann wie so einen Außerirdischen, der dann sagt, ja, ich bin eigentlich vom Planeten Mars und sowas, gell, und ich bin aber gekommen, um euch Frieden zu bringen oder Liebe mitzubringen durch meine Musik. Und dann kommen wir jetzt zu einem ganz irren Track. Ich krieg euch Liebe. Kleiner Simpsons-Gag. Kommt halt so ein komplett irrer Track, gell? Also es wird auch so mit den, ja, mit den Casting-Shows wird so ein bisschen aufgeräumt, so was da abgeht, haust dich nur weg, ey. Geil. So richtig übertrieben, dann euch so Opa. Geil, das was noch geil wäre? Ja. Wenn dann einfach so eine Schwarzhaarige noch singen würde. Anyone? You can blame me. Try to shame me. Ist ja auch so eine Folge, die so auf diese Castingshow-Scheiße eingeht. Stimmt, ja. Da war ja der Song auch schon. Ja. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall extrem weggeschmissen. Ja, Mars the Brightest. Da kommen ein paar Freaks, ey, da haust du nur weg, ey. Sag mal. Hast du eigentlich endlich mal Breaking Bad geguckt? Hast du endlich mal Black Mirror geguckt? Black Flag. Immer noch nicht. Vielleicht noch nicht. Du bist das Letzte. Hab ich noch nicht nachgeholt. Kommt auch noch. Jetzt muss ich mal ja nach Marsmännchen gucken. Ja, ja. Da ist er. Geil, Leute. I'm a native Martian. Schon tanzt, gell? Geil, ist wirklich so. Wenn hier die Zunge. Dann die Augen noch dazu. Geil. So richtig dumm. Also generell, die Serie hat auch einige... Das ist auch so richtig geil. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal am Telefon. Und dann geht's irgendwie so, er singt dann irgendwie so, es tut mir leid, irgendwie so ganz dumm. Ich liebe das. Also noch gut waren. Also einige geile Referenzen auch drin. Ja. Ich glaube, da ist auch viel an mir vorbeigegangen, weil ich da am Anfang gar nicht so drauf geachtet habe, weil ich dachte, das war vielleicht jetzt ein Zufall. Ja. Und dann sind mir immer mehr Sachen aufgefallen im Laufe der Serie, wo ich dann drauf geachtet habe. So. Wie das eben. Mhm. Ja, also manche Sachen erkennt man vielleicht auch nicht sofort, auf was das anspielt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da gehen sie zu einem berühmten DJ, der halt so übelst gefeierter Star ist. Ja. Und wollen sie bei denen halt anwerben, so nach dem Motto, hier, vielleicht können wir in deinem Vorprogramm aufgenommen werden und so. Ja. Da wird die halt erstmal gar nicht anhören, aber dann kommen sie irgendwie in das Haus rein und laufen so durch den Gang und da hängen halt so ein Haufen Gemälde und sowas, gell. Und dann gehen sie so vorbei und sagen so, oh, was ist mit dem Gemälde? Das ist ja kaputt. Und dann siehst du halt einfach diesen Bilderrahmen und siehst halb das Bild oben drin und unten das zerschreddert, genau. Ey, stark. Und dann sagt sie, ja, das ist bestimmt viel wert, fass es nicht an, Tuesday, gell. Und sie sagt so, das ist aber doch kaputt. Und dann sagt sie, ah, komm, lass uns weitergehen. Und einfach so kleine Anspielungen. Geil, stark. Einfach schön Backspeed noch hier. Ich glaube, den guck ich mir mal rein. Das guck ich mir Das guck ich mir mal rein. Ich bin schon wieder durch. Und mega geil ist einfach dann auch hier Mars the Brightest, diese Edition. Also ich habe am meisten gefeiert einfach die Mermaid Sisters. Die sind so geil. Du hast teilweise auch so einen Songmix. Vieles ist sehr digital gemacht, alles ja. So. Natürlich auch passend zu der Stimmung. Also es geht halt drum, auf dem Mars wird kaum noch handgemachte Musik produziert. Ja. Es alles wird digital, durch Algorithmen wird Musik produziert. Ja. Es gibt Produzenten, die erfolgreich sind, durch die, die fast nur mit KI produzieren, haben fast keine Angestellten mehr. Ja. Und dem wirken so ein bisschen Carol and Tuesday entgegen, indem sie einfach handgemachte Musik machen. Ja, eigentlich so. Das, was zurzeit läuft. Ein bisschen so. Singer-Songwriter, ne? Ja. Der alte Clinch, irgendwelche Remixe gegen richtige Musik. Genau. Und das habe ich natürlich auch sehr gemocht. Und am geilsten sind wirklich die Mermaid Sisters. Also den Song, den habe ich so gefeiert, der wird leider unterbrochen. Ah fuck, da brauchst du eigentlich Untertitel dazu, weil die einfach nur fluchen. Da gibt es dann, just fuck that. Und dann so ein Swing. Fuck that fucking bullshit. It's so fucking, you fucking asshole. Gott, hauen echt nur. Also ich finde den Song so geil. Den kannst du eigentlich jedem entgegenschmettern, wenn der jemand auf den Sack geht. Einfach The Mermaid Sisters angestellt. Und dann so it's so fucking bullshit. Ja, also von mir eine Empfehlung. Es hat auch einfach so was Märchenhaftes irgendwie, die Serie. Also so was Anmutiges, so was Unwirkliches teilweise. Mhm. Es wird natürlich wieder, das ärgert mich immer teilweise in so Animes, dass immer am Anfang schon geforeshadowed wird, auf was es hinausläuft. So. Es ist bei dem Anime da genauso. Da wird am Anfang halt erzählt, Carol und Tuesday, sie werden, eine Legende. Sie werden das 7-Minuten-Wunder des Mars vollbringen. Aber wie es dazu kam. Also dann siehst du schon so eine riesen Oper, weißt du, Bühne, und siehst schon, wie so das goldene Lametta so von der Bühne runterkommt, und nach dem Motto, sie haben es geschafft, gell? Sie haben den großen Erfolg des Mars geschafft, haben die Leute davon begeistert. Das 7-Minuten-Wunder. Ja, und da denke ich mir mal, ey, was soll denn die Scheiße, ey? Lass das doch einfach mal, lass die Story für sich sprechen. Vielleicht 7-Minuten-Wunder, oder? Und meine Frau sagt, ein guter Abend. Ja, gut. Entschuldigung. Kleiner Scherz, ne? Ja, gut. Fucking Bullshit. Holy shit. Oh, fucker. Fucking Bullshit. Leute, das hat so Meme-Qualität. Ey, das muss ich mal kurz anmachen. Ja, mach an, das muss man riskieren. Warte. Ja. Oh Gott. Die Gesichter sind gut. Ey, das hab ich so gefeiert. Das glaube ich. Vor allem müsst ihr euch vorstellen, da fahrt die ganze Zeit so ganz ernst alle versuchen, mit ihrer Musik zu überzeugen, gell? Und dann haben die es in die Endrunde geschafft, gell? Und kommen mit so einem Song auf die Bühne, gell? Und die haben ja auch in der Jury, wird auch jedes Klischee mitgenommen. Hier, sie ist natürlich hier, ist so eine ältere Dame dabei hier mit lila Haaren. Die ist natürlich hier so eine Anspielung auf Dieter Bohlen oder hier aus Amerika, den Kunden da Simmons, glaube ich, heißt er, gell? Die immer die Leute runtermachen, gell? Und sie ist auch immer so übel skeptisch, gell? Gleich am Anfang, beim ersten Casting, das war ganz schön scheiße und sowas. Also ganz ehrlich, gell? Und die Leute stehen da, was? Und in dem Fall, gell, platzt ihr richtig die Hutschnur, gell? Da rastet die richtig aus und sagt, hier, ja, unterbrecht jetzt. Der Platz der Bett. Und sagt dann, was ist das für ein scheiß Text? Dann rastet richtig aus. Gell. Geil. Und vor allem die Mermaid Sisters sind so übelst schockiert und sagen so, dieser Text kann tief aus unserem Herzen. Wie können Sie das anzweifeln? Also ganz ernst nimmt sie die Serie auch nicht. Gell. Aber ich feiere einfach trotzdem die Lieder, die da, diese Kombination aus teilweise untypisch für mich, digitalen Tracks. Ja. Das sind interessante Sachen dabei, wirklich. Ja. Die dann teilweise auch so Soul-Funk-Sachen mit digitalen Sounds kombinieren. Und ich dann denke, also gibt es dann auch so einen Bassisten, der natürlich schwarz ist, gern übelst die Muckis hat und Rasta-Locken. Token. Und alle Schwarzen können Bass spielen. Genau, und der haut da halt einfach was raus. Und wie singt er? Natürlich in der Kopfstimme, gell? Also übelst saulig, gell? Ja. Oh, you love. Und singt irgendwie so einen Liebessong, gell? Die gehen dann auch auf so ein Festival auf dem Mars und sowas, kommt da alles. Und hören dann da mehrere Bands und Leute, gell? Sehr cool. Also man lernt dann noch ein paar Songs. Ich guck's mir mal rein. Kennen. Also ich glaube, dir wird's auch Spaß machen. Guck's mir mal rein. Ja, wird auch dann interessant mit dem Plot so ein bisschen. Also es ist ärgerlich, dass es nach den 12 Folgen endet, weil, du hast einen Abschluss. Es endet eigentlich nicht, aber danach... Ist quasi in der Pause. Ja. Ist das dann halt beendet nächste, nach 24 Folgen wenigstens? Hoffe ich. Es trägt ja dann nicht mehr, oder? Ja, gerade wenn die das auch schon so ankündigen, mit den 7-Minuten-Wunder. Und ich sag mal, da wo das nach 12 Folgen ist, denkst du dir, oh, jetzt haben sie auch wirklich schon einen Riesenschritt gemacht bis dahin. Gell? Also die schaffen es wirklich explosionsartig, wirklich ihre Karriere voranzutreiben, das muss man sagen. Okay. Also da läuft wirklich alles, also da läuft vieles auch daneben. Da gibt es auch viele Folgen, wo sie einfach nur komplett scheitern, aber eben weitermachen. Aber am Ende der 12. Folge sind sie echt an einem guten Punkt, an einer guten Ausgangslage. für eine Karriere, sag ich mal. Ja, Riesenempfehlung von mir. Also von der hat mich verzaubert. Eine Anime-Empfehlung von Peter. Das war heute wieder kommen das Vorgespräch der Empfehlung. Gell? Eine ehemalige Empfehlung von mir reden wir heute. Und zwar Food Wars. Shokugeki no Soma. Das, ja, Peter, wie soll man es beschreiben? Soma, ein junger, dieses Video enthält Spoiler. Ein 15-Jähriger, habe ich nochmal gelesen, ein 15-Jähriger Junge, der an eine Schule muss und mit seinem Vater ein kleines städtisches Restaurant betreibt. Ja, für Hausmannskost, genau, aber gehobene, so. Was heißt gehobene? Es ist Hausmannskost, aber sie haben halt mega Talent. Genau. Und es wird ja quasi so etabliert, dass sie mal wieder so ein kleines Kochduell machen, sein Vater und er und so weiter und so fort. Sein Vater muss weg, plötzlich. Soma verliert immer. Und gegen seinen Vater. Genau. Ja. Und er sagt dann, ja, du gehst jetzt auf eine Schule, du musst noch mal ein bisschen was lernen und so. Und Soma ist erst übel skeptisch und so, von wegen, ja, ich bin eigentlich schon richtig gut und so. Und er kommt an eine Elite-Schule, die Tutski Akademie. Und dort wird gekocht, Junge. Und das ist aber richtig spoilermäßig unterwegs. Das war richtig Spoiler gerade. Ich gesehen. Das ist aber richtig, richtig spoilermäßig. Ja, man muss dazu sagen, wir sind an unterschiedlichen Punkten. Ich habe anderthalb Staffeln geschaut. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen aufgehört. Ich gucke aber es aber bald weiter, weil mir macht es Spaß. Ich finde es mega. Das stimmt. Genau, das spielt auch so mit diesen mit diesen dummen Klischees hier. Der ist der geilste. Pink. Warte mal, jetzt haben wir alles durcheinander. Ich muss das mal kurz stoppen, sonst springt mich so aus dem Konzept. Ich mach's dann wieder ein. Also Food Wars, wie gesagt, da werden dann natürlich, es ist natürlich wieder so ein Schulding, wahrscheinlich, also wirklich ist wirklich auch so ein Thema, gell? So wirklich als Setting gibt's auch ganz oft Schule irgendwie. Das stimmt, ja. Ja, so Akademie, genau. Ausbildung und so. Ich glaube, das ist halt einfach auch so ein kultureller Unterschied, so, weil Japan ja auch ein ganz arbeitsames Land ist und so, gell, und ja. Auch so, die haben ja auch so ganz wenig frei, ganz wenig Urlaub und so ein Kram. Und da hat das doch alles einen ganz anderen Stellenwert, sag ich mal. Auf jeden Fall. Gerade Essen nimmt ja auch einen großen Stellenwert in der Kultur ein. Einfach rund um Japan. Daher ist eigentlich Pflicht, dass so ein Anime kommt. Gell? Also da gab es ja schon andere Animes so rund ums Essen. Okay. Vermute ich. Vermute ich einfach mal. Ich denke mal, da gab es schon ein paar Sachen. Generell, das Essen hat ja sowieso, also wenn du jetzt zurückdenkst an Dragon Ball oder sowas, was die da wegschwafeln oder so ein Goku, ich hab immer Hunger und sowas. Also Essen hat ja eigentlich immer irgendwie eine Rolle in vielen Animes. Das stimmt. Und hier ist es eben einfach so die Hauptrolle, das Kochen, das Essen, das Verspeisen von Essen, die Gefühle, die damit verbunden sind. Genau. Um nicht zu sagen, die Food-Gassen. Die Food-Gassens und vor allen Dingen die Gefühle und halt auch die... Naja, Gefühle drückt es ja eigentlich schon aus. Die aber Leidenschaft zum Kochen kommt. Die Leidenschaft zum Kochen. Über. Und vor allen Dingen, ja, es fühlt sich an wie ein frischer Sommermorgen im... wo der Tau auf den Blättern liegt. Oder so eine Scheiße, ja. Irgendwelche abstrusen Vergleiche, ja. Irgendwelche abgefahrenen Vergleiche werden da gezogen. Das ist einfach lustig. Das finde ich ja sowieso geil, wenn Leute so in sprachlichen Bildern reden. Ach, da wird das auf so ein Absurditäts... Level gehoben, wo du denkst, ey, das schmeckst du aus keinem Gericht raus, solche Bilder. Das ist halt wirklich absurd, ja. Wobei es aber irgendwie wieder so charmant gemacht ist, dass du denkst, na gut, es kommt euch mir, also ich verstehe, was ihr mir damit sagen wollt, wo der Geschmack hintendiert, gell, oder was für ein Gefühl das Essen vermitteln soll, gell. Oder was der Koch sich dabei gedacht hat, sozusagen, gell. Ja. Im Prinzip kann man sagen, es ist eigentlich so ein typischer Shonen-Anime wie Dragon Ball oder sowas, wo einfach immer wieder gegeneinander angetreten wird in unterschiedlichen Duellen, Kämpfen sozusagen. Ja. In dem Fall sind es sogenannte Kochduelle. Shokugekis. genau, wie es die Serie schon sagt, Shokugeki, das ist eben eine Tradition der Totsuki-Akademie, ja. Wo sie dann einfach, wo einfach ein Koch den anderen herausfordern kann. Es gibt nur so ein paar Regeln drumherum, aber das ist eigentlich, das wird am Anfang so etabliert, so nach dem Motto, ja, es muss noch ein Gremium geben von 3 Schiedsrichtern. Genau, das muss zugestimmt werden und beide müssen einverstanden sein, es muss eine Abmachung geben. Genau, es muss geht's. Einsätze müssen gemacht werden. Genau, so nach dem Motto, das ist eine höchst offizielle Sache, gell? Aber das wird halt dann im Rahmen der Serie wird's halt in der Absurdität auch wieder getrieben. Na, klar. Dann einfach irgendwas passiert. Na, wie wär's, wenn wir ein Shokugeki drum machen? Genau. So geil. Aber wie auch manchmal einfach so Dinge zelebriert werden, wie zum Beispiel, wow, was hat er da denn für ein Messer? Es ist eine Mezzaluna, ein traditionelles italienisches Hackmesser oder so, wo ich mich weghauen könnte. Ey, das ist so, wo ein, so dieses typisch, also in unserer Empfindung, dieses typisch übertriebene japanische, also dieses aus jedem Furz, so krass, wow, geil, so halt so richtig schön übertrieben, was Übertriebenes draus zu machen. Das ist einfach so überglorifizierte Sachen aus Alltagsgegenständen. So, das ist einfach geil. Ich liebe das. Ich feiere das so geil. Ach, teilweise geht es da nur um irgendwelche Backmischungen oder sowas. Genau. Also was ist Backmischung nehmen die nicht, aber wo sie dann irgendeinen Teig zusammenrühren, gell, und dann stellen sie fest, der schmeckt knusprig, wie er sein sollte, gell, aber trotzdem innen drin total luftig. Gell. Ja. Aber Moment, da ist mehr. Genau. So, aber da ist noch was. Er hat das Mehl extra gesiebt vorher. Das ist noch eine kleine Story aus Peters Privatleben. Das war eine Anekdote aus meinem Privatleben, wo es neulich Kuchen gab. Es gab Kuchen. Ja, mit Kuchengeschmack. Es war sogar bei mir auf Arbeit. Wir hatten eine Kaffeetafel anlässlich eines Geburtstags. Und das Geburtstagskind hat quasi Kuchen gebacken. Und die Tochter vom Geburtstagskind war mit am Tisch und fragt so, das Geburtstagskind sagt so, ey, der schmeckt irgendwie anders diesmal, der Kuchen. Der ist irgendwie, hast du den länger gebacken oder sowas? Und dann sagt sie so, nee, länger gebacken habe ich den nicht. Ja, aber dann irgendwie hast du da was anderes gemacht. Und dann sagt sie so, na, ich habe diesmal das Mehl gesiebt. Ich habe das Mehl extra gesiebt, weil es gibt einen fluffigeren Teig. Es wird einfach beim Backen fluffiger. Und ich mittendrin, ich saß an diesem Tisch, müsst ihr euch vorstellen, und kenne diese Serie, gell, guck die parallel und denke so, ey, das ist nicht denn ihr Ernst, dass die hier einfach so eine Food-Wars-Diskussion hier machen, gell. Und ich sitze daneben und keiner kennt diesen fucking Anime, gell? Und ich feiere einfach diese Situation so krass, gell? Das Allergeilste war noch, das habe ich dir gar nicht erzählt, da saß ja noch ein männlicher Kollege mit am Tisch, der auch einen Kuchen gebacken hat. Und der hat gesagt, ihr wollt mich jetzt verarschen. Das habe ich noch nie gehört. Mehr sieben. Das ist doch schon total fein. Der das komplett einfach angezweifelt hat, gell? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Das könnte man mit jemand anders machen, aber nicht mit mir. Mehl 7, so ein Quatsch. Geil. Das war für mich noch der Kracher, gell? Nee, aber das ist wirklich fluffiger. Das stimmt schon. Hat was gebracht. Dieses Auseinandernehmen. Und ich hatte auch so einen Moment, das habe ich vorhin schon Robert erzählt als Anekdote. Ich habe diese Serie geguckt und irgendwann saß ich beim Mittag da und habe einfach dieses Essen in seinen Komponenten auseinandergenommen. Das wird ja auch in dieser Serie immer wieder gemacht, dass da ein Gericht auf den Tisch kommt und dann analysieren die das und zeigen da alle Komponenten. Ja, er hat da noch eine extra Komponente. Ah, da ist noch Lauch dazu gekommen, den er ganz klein geschnippelt hat. Als Beilage. Ganz knackig geschnitten, kleine. Das ist so geil. Die erzählen das halt auch mit so einer Leidenschaft. Genau. Also, und hauen da so raus, was da alles rausschmecken. Und dann, ja. Moment, da ist noch mehr. Oder am geilsten finde ich auch, wenn sie dann immer sagen, wenn sie ihr Essen abgeben und sie es schon mega finden, also, aber dann probiert es jetzt mal mit dieser Soße, die ich dazu gemacht habe. So, wo sie dann aus der Hinterhand so eine Soße rausholt quasi. Ja. Phase 2 wird jetzt gezündet. Ja, generell ist da auch so mal so ein Spezialist eigentlich dafür, gell, der den Judges immer was abgibt, Judge Fudge, der den immer was hingibt zum Probieren, abgibt. Klingt so, als wollte er sie nicht probieren lassen. Dann immer was hinstellt, die probieren das und sagt dann so, okay, die Verkostung ist fertig, gell, ist ganz gewöhnlich, es ist schon gut, aber es haut uns nicht um. Gell. Ja. Oh mein Gott, der Direktor hat sich nicht ausgezogen, hat sich nicht, ja, ja, nicht freigemacht. Stimmt, das ist so ein dummes Ding. So als Indikator dafür, wie geil es war, gell? Ja. Muss der Rektor sich freimachen. Genau, der macht immer den Oberkörper frei, wenn es geil ist. Auch diese übertriebene, dieses Übertriebene, wenn er mit diesem riesigen Pinsel auf diese den Gewinner drauf schreibt. Das ist entschieden. Das ist so Banane. Es hat halt auch so viele Elemente aus irgendwelchen anderen Animes, vermute ich, die wir alle nicht kennen, nee, die da teilweise parodiert werden. Gell? Also gut, was man so kennt, sind eben so Sachen wie Sailor Moon oder Power Rangers, was immer angedeutet wird, Godzilla. Ja. Was waren da noch? Oh, das war so viel Kram. Irgendwelche Kampfsport-Animes, ich glaube, Street Fighter war irgendwo mal drin. Ja. Es war so viel Kram, ey, was ich schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Ja. Wo ich einfach nur gefeiert habe, Yu-Gi-Oh! Wird auch parodiert. Da bist du wahrscheinlich noch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist noch zweite Staffel gewesen. Da wird Yu-Gi-Oh! Auch mal parodiert zum Beispiel. Ich mich das kann sein, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Ey, das ist eine Mega-Serie. Das ist eine Mega-Serie. Und irgendwie sieht das Essen auch immer geil aus, irgendwie. Das ist auch, ey, da frage ich mich, wie die das machen einfach. Gut, es funkelt halt einfach nur und hat immer so einen deftigen Glanz, ja, so einen Fettglanz so ein bisschen. Ja. Das strahlt dich so an. Und dann, wenn die das immer analysieren mit ihrem scheiß Umami-Geschmack, gell? Stimmt, ja. Dadurch wird der Umami-Geschmack des Huhns noch, noch mehr unterstrichen. Die Tomate hat auch einen sehr bedeutsamen Umami-Geschmack. Ja, und das, der Umami-Geschmack der Tomate und des Huhns verbinden sich zu einer Umami-Explosion. Dann immer solche Sprüche die ganze Zeit, ey. Vor allem driften die teilweise dann auch so ins Analytische ab, wo sie teilweise schon so auf molekularer Ebene teilweise. Genau, so Ernährungsbiologen-Ebene und das plötzlich zerlegen und ja, da sind hier und plötzlich fliegen da im Hintergrund irgendwelche Stoff. Verbindungen rum, gell, irgendwelche molekularen Verbindungen, gell, hier C und OH, gell, Verbindungen. Ja. Das ist so dumm. Ich finde, was ich geil finde an der Serie, ist, dass halt jeder Koch so sein eigenes Gesicht hat, so an den Speisen, so. Hm. Das finde ich mega, so. Aber auch was da manchmal für Sachen, sie ist eine Spezialistin für die, wie hieß das? Für die medizinische Küche. Da habe ich auch gedacht. Die holen da teilweise Dinger raus. Ja, das ist so dumm. Also das ist geil. Aber für was ist denn dann Suma der Spezialist? Ich finde so Hausmannskost ist der. Obwohl ich finde, dass Megumi gerade so die Hausmannskost. Ja, das stimmt. Ist ja. So die Heimat ist ja auch immer so ihr Bild, was er viel nutzt. Hm. Wobei, das ergibt sich noch ein bisschen in der dritten Staffel. Ja. War das dritte Staffel oder war das zweite? Ich glaube, Ende zweite Staffel machen sie ja dann. Hast du es durchgeguckt oder was? Ich habe noch dritte Staffel, krass. Aber die ist leider auch nicht. Das nächste Ding, könnte ich mich auch wieder aufregen. Auch nicht fertig. Ich hatte es vorhin mit Carol and Tuesday. Ja. 12 Folgen da von 24. Food Wars, The Third Plate auf Anime On Demand. Leider nur 12 Folgen. Scheiße. Ich weiß nicht, ob die anderen 12 Folgen noch nicht vertont sind. Also die sind auf jeden Fall alle schon ausgestrahlt worden, habe ich nachgeguckt, 2018. Ja. Leider, ich konnte sie auch nicht in Deutsch auffinden irgendwo. Also ich habe dann bei Crunchyroll geguckt. Ja. Crunchy. Die haben zwar alle Crunchy. Die haben zwar alle 24 Folgen, ja, aber die sind nicht deutsch vertont. Okay. Also die restlichen. Also da kannst du es dann ab Folge 13 hast du dann mit deutschen Untertiteln quasi. Also so findest du es. Ja. Aber nicht auf Deutsch. Bei Crunchyroll. Bei Crunchyroll hast du ja. Ja, bei jetzt Crunchyroll. Jetzt kann ich es auch nicht mehr anders sagen, gell? Bei Crunchy. Bei Crunchy. Nischig. Crunchy. Bei Crunchy. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg's nicht mehr nochmal hin. Crunchy. Crunchyroll. Nee, wir sind auch zu daneben, gell? Wir haben jetzt so ein bisschen ins Gehirn weggekloppt. Auf jeden Fall. In der Wand. Jedenfalls dort auf diesen Anime, auf diesen Steaming. Auf Crunchyroll. Kannst du es ja. Weil man jetzt auch so doll drauf achtet, das ist das Problem. Ja, genau. Crunchyroll. Je mehr du drauf achtest, umso mehr trifft es da rein. Ja. In den Strudel des Crunchs. Ja, und da haben sie eben alle Folgen. Teilweise kannst du dir die auch kostenlos angucken. Die haben so ein Free-Angebot auch, das wusste ich gar nicht. bei diesem einen bei Crunchyroll. Crunchy? Ich traue es mir gar nicht mehr. Du kannst auf jeden Fall Sachen auch kostenlos angucken, dann halt mit Werbung. Und dann haben sie noch so verschiedene Abo-Modelle, wo du dann keine Werbung hast und auf alles Zugriff hast und so Kram. Okay. Finde ich auch interessant, dass sowas gibt. War mir noch nicht bekannt. Okay. Auf jeden Fall haben sie da wie alle. Wie ist die Seite nochmal? Crunchyroll. Ich war so ein Fehler. Crunchyroll. Rolf? Jetzt achte ich so auf das erste Wort und sprich das zweite falsch. Crunchy Rolf. Crunchy Rolf. Das war wie neulich, als jemand sagen wollte, ihr habt auch was von Powerwolf und sprecht das aber komplett thüringisch aus. Und Bauer was kommt Wolf. Raus? Bauer Ulf. Und das ist von Bauer Ulf. Der Bauer Ulf. Dann komplett alles auf... Passt auch wieder zum Dorfchenheim, der Bauer Ulf. Ja. Der Gschwendlinger Sepp. So schön hier so ein paar Kuhflecken, weißt du, auch so weiß-schwarz wie Bauer Ulf so geschminkt ist, weißt du, genau. Und dann mit so Kuhflecken, weißt du. Ja. Der Bauer Ulf. Bauer Ulf. Ich gehe jeden Tag auf die Weide und kümmere mich um meine Kühe. Um mein Getreide. Um mein Getreide. Traktor, Traktor. Milch. Die machen ja dann immer Powerwolf, machen ja immer so viele, machen ja immer so viele so kirchliche Anspielungen, ja, genau. So mit Amen und so Kram. Maria, Ave Maria. Das müssen wir dann adaptieren noch für einen Powerwolf. Ja. Es geht um eine Kuh, die gestorben ist. Arme Maria. Gott. Ich hab zu viele Tiere. Jeden Tag gehe ich auf meine Weide. Ich guck nach meinem Getreide. Die gehen auf Vieren. Okay. Also ich... merkt das Potenzial dahinter. Es ist, die Serie nimmt sich auf jeden Fall null ernst. Das mag irgendwie. Ich auch. Das finde ich richtig mega. Dieser eine Typ hier von den... Wie hießen die? Scheiße. Wie ist denn diese krasse... Ah ja, die Zehen. Dieses, der Zehnerrad. Genau. Dieser eine Typ, Satoshi Ishiki. Der dann auf immer nur nackt rumrennt mit einer Schürze. Einfach lustig, ey. Das sind aber auch so geile Überraschungen dabei gewesen. Ja. Ich dann dachte, jetzt sitzt er dem, kommt er da ans Polarsternwohnheim, lernt erstmal so einen Haufen Leute plötzlich so awkward kennen, wo ich dachte, ey, was soll das jetzt, gell? Ja. Zumal, wo Soma dann so eine Kampfansage gemacht hat, eigentlich vor allem, gell? Das finde ja. ich so stark, auch die Folge. Ja. Wie er da auf die Bühne kommt, nachträglich noch qualifiziert wird quasi, genau. Noch wechseln darf, gell? Und dann einfach sich da vorne auf die Bühne stellt, komplett unbekümmert und einfach allen einfach so eine Kampfansage macht und sagt so, ja, ich werde mich keinem hier geschlagen geben, der noch nie einen Gast bedient hat. Ich habe einfach hier meine Erfahrung aus meinem Restaurant. Genau. Ihr könnt mich alle mal. Und, schon, und mein Ziel ist nichts Geringeres als einen ersten Platz an der Todskriege. Das ist so krass. Natürlich sind alle baff und er sofort hier der Staatsfeind Nummer 1. Gell? Auf jeden Fall. Alle haben ihn auf dem Schirm und wollen ihn natürlich dann einen reinwirken und am liebsten ein Kochduell sofort gegen ihn machen und ihn halt seine Grenzen aufzeigen. Ja. Und da wird aber schnell klar, Soma ist kein Opfer. Also, ja. Er stellt sich auch nie so dar und man sieht immer wieder an jeder Stelle, dass er so einfach nur drauf hat und es irgendwie ganz oft drauf hat, sich aus den verschiedensten Situationen wieder rauszuwenden oder eben eine Wende zu vollbringen am Ende mit seinem Gericht. Dass er ja. nach irgendeinen Ass im Ärmel hat und plötzlich noch hier irgendeine, wie du eben vorhin gesagt hast, plötzlich noch irgendeine Soße kommt. Ja. Sagt, Moment, bevor sie jetzt... Oder wenn er einfach Omelettes rumschmeißt. Oder das, ja. Ja. Vor allem, wie das dann auch analysiert wird mit den Omelettes, gell? Dann ja. rein diese Omelettes zusammen. Genau. Und am Ende wendet er diese ganze Prüfung, indem er das ganz schnell als Showküche darstellt und wie die dann da sitzen und sagen, es gibt diese Praxis der Showküche. Ja. Dem ein Koch durch seine Fertigkeiten das Publikum fesselt, die Gäste, und natürlich sofort serviert. Du denkst, Alter, das kennen wir. Aber es muss nochmal so komplett zelebriert werden. Ja klar, das muss... Natürlich ist das geläufig, genauso wie die Molekularküche. Ja klar, hier, genau. Es wird so dermaßen zelebriert alles, gell? Die Molekularküche. Nur mit Zentrifugen. Genau. Einfach das Essen in seine Bestandteile zerlegt wird und wieder neu zusammengesetzt wird. Genau. Ja, er hat, wo er dieses Fleischduell gibt, Von wegen, die eine nimmt halt super krasses, mega teures Fleisch, weil sie halt da gut rankommt, weil sie quasi die Tochter von so einem Fleischlieferanten ist. Und er nimmt halt das billige Discountfleisch und bearbeitet das mit Sojasauce und so Kram und kloppt das übelst klein. Und das ist so geil, ey. Ich finde das so mega. Weil das ist halt wirklich einfach Banane. Und auch diese Food Gasm ist halt auch so, die sind halt einfach nackt, wenn die sich freuen, Ende. So. Ja, das ist halt einfach lustig. Ich verstehe ganz ehrlich nicht ganz, warum Isami Aldini erst dick ist und dann dünn. Es ist doch einfach, es wird doch am Anfang der zweiten Staffel auch einfach, oder im zweiten Teil der ersten Staffel, oder ich glaube in der zweiten Staffel. Ja. Das ist halt super schön sexistisch. Auf der Tomate geritten, ne? Tentakel gleich in der ersten Folge. Genau. Hier vor allem wie. Schön Tentakel-Porn. Hentai. Und, wo war ich denn jetzt? bei Isami Aldini. Genau, der dann einfach ohne Grund einfach so, ja, er hat einfach abgenommen während der Sommerferien oder so ungefähr, irgendwie so war das ja, doch. In einem Satz wird das erklärt und das war's. die sagen halt noch, er hatte mal keinen Appetit im Sommer. Deswegen isst er weniger und wird plötzlich übelst dünn. Genau, irgendwie so. Total Banane. Ja, die Aldini-Brüder sind auch so geil. Die finde ich auch cool, in ihrer italienischen Küche, gell? Die Mezzaluna eben, gell? Ja, ja. Und vor allem, wie diese Rivalität auch entsteht zwischen Takumi und Soma ganz schnell, gell? Ja. Und dann immer wieder drauf rumgeritten wird, aber sie sich ewig nicht mehr begegnen eigentlich in einem richtigen Shokugeki, aber trotzdem irgendwie so eine Freundschaft entsteht. Genau, das finde ich cool, dass eine Freundschaft entsteht und auch ein einfach Respekt voreinander, und das finde ich ganz gut. Ja. Obwohl eben Takumi trotzdem immer versucht, die Fassade, genauso wie eine Mito zum Beispiel hier, Meatmaster, wie die versuchen immer noch so eine Fassade zu wahren, aber eigentlich schon längst ihn so sehr mögen, dass sie es eigentlich nicht zugeben wollen, gell? Aber trotzdem immer noch sagen, du bist mein Erzfeind, vergiss das nicht, Yukihira. Genau. Ich mach dich fertig im nächsten Shokugeki, hol ich mir das zurück, gell? Genau. Darfst du nicht gewinnen. Genau. Ja, Mito will ja eigentlich auch Soma, das merkst du. Ja, Mito ist ja dann richtig verliebt in ihn. Wird immer rot, wenn er sie dann fragt, ob sie mal Zeit hat oder sowas, gell? Mito, hast du mal Zeit? Untenrum. Genau, und dann sagt sie so, ja, Soma, und überlegt sich extra, was sie anzieht, und dann ist immer euch eine andere dabei noch. Ja, macht schon wieder. Und rast immer halb aus. So geil. Ja, also die Foodgasm mit den Anspielungen, das hat man ja auch schon drin. Ich liebe auch sehr einfach, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, wenn die so Bilder zeichnen. Das mag ich eigentlich am meisten, wenn ihr anfangt. Das ist, als wäre ich eine Meerjungfrau, die plötzlich im Meer schwimmt. Genau. Und dann fest umarmt wird, fest umgriffen wird, gell? Ja. Und dann plötzlich siehst du einfach nur, dass der Typ, der sie umarmt, dann irgendeinen Hut auf hat, der halt wie so irgend so ein Schrimp aussieht oder genau. So ein Crunchy-Chip. So richtig. Crunchy-Chip. Die Fresse. Ja, auch Crunchy. Nee, und dann, dass immer so plötzlich irgendwelche Menschen plötzlich mit der Zutat so verschmolzen werden, gell? Oder, oder hier, wie heißt du, Misako? Nee, Quatsch. Ura? Nee, Quatsch. Hier, Megumi. Ja. Megumi meine ich, die habe ich gerade hier. Das war gerade von der Seite, also wäre so das. Ja, stimmt. Megumi, die dann später von Soma ein Frühstück kostet. Weißt du, ob du das noch gesehen hast, wo er sich mit seinem Vater mal wieder duelliert im Polarstern-Wohnheim? Ja, doch, das ist ja dann zwischendurch mal, genau. Ja. Und dann duellieren sie sich mit einem Frühstück, was eben die Kräfte wecken soll und sowas. Und so mal mischt halt so Apfelstückchen. Genau, dieser Ententyp. Mischt halt so. Ja, ich liebe es. Mischt halt so Apfelstückchen mit unter und am Ende. Das ist so Banane mit diesen Hüten. Und sie fühlt sich halt wie Schneewittchen, die von ihrem Prinz wach geküsst wird, genau. Und der Prinz ist auch der Apfel. Genau, stimmt. Und dann siehst du einfach nur, dass der Prinz halt so komplett das Kostüm anhat, aber in der letzten Szene einfach nur so einen riesen Apfelkopf hat. Hab ich mich so weggeschmissen. Ich mega, liebe das. Also mega. Auch mit der Ente, gerade mit der Stockente, die kocht ja hier Isomi. Nee, Quatsch. Megumi. Aldini. Ach so, Takumi. Ich hau die auch alle durcheinander. Ja. Es sind auch so viele Namen. Das ja, ist halt auch fast alles mit I. Ja. Ja, diese Foodgasm, da haust du einfach nur weg. Oder ob die dann hier plötzlich mal hier wie in arabischen Nächten sind oder sowas. Hier, so. Welt, ne? Wie sie sich gegenseitig noch festhalten auf dem fliegenden Teppich. Genau. Wir haben gerade so eine schöne Compilation. Such a gentle kiss. Einfach hintereinander kloppen. Geil. Hey, super geil. Crunchy Chicken. Fire. Der Zehnerrat ist ja auch so ein Mysterium, was eigentlich so in den ersten zwei Staffeln immer so ein bisschen so ein, zwei Leute, ich glaube drei Leute hast du am Ende kennengelernt, aber so richtig den Zehnerrat hast du bis zum Ende der zweiten Satoshi, Staffel. Satoshi auf jeden Fall. Genau, der wohnt mit im Polarsternheim. Kenne ich. Der ist da, ja genau. Ja, dann noch so, Jin Natiri. Dojima auf jeden Fall. Ja, okay. Den lernt man kennen. Also ehemaliges. Man lernt noch. Der ist doch noch, glaube ich. Nee, der ist nicht mehr. Der ist als Koch angestellt. Ach, Former ist ja, warte mal. Ja. Du musst weiter oben, du warst gerade eigentlich richtig, glaube ich. Oder? Hier, das ist der Zehnerrad. Nee, das ist die 91. Klasse, quasi. Stimmt. Ach so, okay, nee, dann ist das nicht. Weil der ist doch nicht im Zehnerrad. Nee, der nicht, nee. Former und? Ah, hier, das sind sie auf jeden Fall. Die. Erina ist auf jeden Fall drin. Dann müsste das ja logischerweise. Ja, dann müsste das ja logischerweise. Oh, ja. Na gut, wahrscheinlich haben sie mit austauschen und sowas. Second Seat. What the fuck? Okay, jetzt werden natürlich. 9. Aldini ist auch 9. Okay, na gut, das sind natürlich jetzt schon. Jetzt Spoiler, haben wir uns schon in der dritten Staffel. Ja, naja, gut. Denn in der dritten Staffel kann ich halt sagen, geht's halt mehr um den Zehnerrat. Natürlich, okay, der wird endlich vorgestellt. Du lernst alle Mitglieder kennen. Ja. Sie begegnen denen auch. Bondage Kram. Super geile Szene auch. Soma kann sich nicht nehmen lassen, gell? Sie sitzen das erste Mal mit dem Zehnerrat zusammen, weil sie eben die Herbstauslese, bei der Herbstauslese dabei waren. Ja. Das ist so ein großes Turnier unter den Köchen quasi. Der Tutski Akademie. Und ja, entsprechend die Finalisten werden dann nochmal entsprechend gewürdigt. Also die es in die letzten, unter die besten 8 waren das, glaube ich, geschafft haben. Okay. Und die dürfen halt den Zehnerrat mal gegenübersetzen und dürfen von denen mal Sachen kosten. Und natürlich so mal, wie er ist, sitzt da und sagt, ja, ihr Senpai ist da, jetzt alle da seid, wollte ich mal fragen, ob einer von euch einfach einen Schokogeki gegen mich machen würde. Geil. Die sitzen gemütlich da und sagten, ja, wer von euch will eigentlich gegen mich antreten? Ich hätte gerne einen Zehnerradplatz. Die Boards sind halt aber echt mega gut. Die Boards zu haben. Also der ist echt stark. Also das wird auch gerade, also in der dritten Staffel wird es nochmal richtig geil. Also deswegen ärgert es mich auch so, dass die restlichen 12 Folgen fehlen, weil da wird so ein geiler Plot auch dann aufgemacht. Da kommt dann eine neue Figur, die ein paar Sachen verändert an der Totski-Akademie. Da stehen dann plötzlich ganz viele Sachen auf dem Spiel. Natürlich alles immer so leicht Banane, das wird immer relativ schnell alles gekippt, aber. Ja, das ist halt, die bauen was auf und dann denkst du, oh, jetzt könnte was starten und dann wird's in 2 Sekunden irgendwie wieder mit dem Arsch eingerissen. Ja. Aber das ist auch das, was so mega charmant ist irgendwie dran. Das ist auch der Humor an der ganzen Sache irgendwie wieder. She's the meat general. Das sind schon so Sachen, wo sich wirklich was generell verändert und du hast ja jetzt schon gemerkt, Central sagt dir gar nichts, also diese Organisation entsteht dann und sowas. Das sind dann so Sachen, wo es dann plötzlich hier Schüler gegen Central und Central sind halt übelst gute Köche und sowas und müssen dann ein bisschen aufpassen, dass sie nicht ihre Schokogigis verlieren und ihre Orte verlieren quasi, die sie sich alle erkämpft haben über die Jahre. Sowas steht dann auf dem Spiel zum Beispiel. Also da geht es dann wirklich um Territorienkämpfe in ganz vielen Schokogigis. Da muss ich sagen, die dritte Staffel macht da echt nochmal Spaß, weil da geht es ordentlich ab. Und da werden auch nochmal so ein paar Sachen über so ein paar Quervorstrebungen nochmal gezogen. Ja. Mit eben Somas Vater und sowas. Das ist ja auch so ein Geheimnis, was immer noch über dem Ganzen schwebt. Das stimmt, es wird immer mal was erzählt über den. Somas Vater ist halt wirklich der Geheimnisvollste irgendwie. Ja, genau. Nett. Wird immer erzählt, er hieß dann Dämon zu seinen Zeiten. Genau. Aber dann wird auch wieder erzählt, er hat die Schule nicht fertig gemacht. Gell? Wo du die ganze Zeit denkst, warum? Warum eigentlich? Es wird ewig nicht erklärt einfach. Ja, stimmt. Du fragst dich immer, der ist so ein guter Koch, gell, aber irgendwie hat er diese Welt verlassen für sein kleines, bescheidenes Restaurant. Aber aus irgendeinem Grund entschließt er sich dann doch wieder, um die Welt zu reisen und so mal in diese Akademie zu schicken. Das ist alles ganz wirr irgendwie, also unklar. Und das macht es trotzdem interessant. Ich glaube ja, dass er irgendwas mit den Titanen zu tun hat. Mit was? Mit den Titanen. Titanen. Das war ein kleiner Witz, ein kleiner Gag. Oder vielleicht doch nicht. Food Wars. Das ist, dass sie die Anspielung nicht hatten, ne? Wer weiß. Vielleicht war es auch irgendwo dabei, ich habe sie nicht erkannt. Nee, ich glaube, das hättest du sofort erkannt. Das hättest du sofort erkannt. Das hättest du sofort erkannt. Ich finde aber auch diese ganze Truppe, so diese Leute, das werden irgendwie immer mehr Charaktere, wo ich eben vorhin auch gesagt habe, wo irgendwie die Übersicht immer schwieriger wird. Aber trotzdem haben die irgendwie alle was. Die sind alle unique. Genau. Die sind alle unique, ja. Was die so charakteristisch und liebenswert auch auf eine Art und Weise machen. Ja. Also da denke ich nur zum Beispiel auch an den Fischertypen hier, Ryo. Kurokiba. Kurokiba, der immer so... er als Langweiler so, rumläuft. So eine gespaltene Persönlichkeit so ein bisschen genau, hat. Fast ein bisschen wie ein Emo wirkt, so, der ganz halt so, ja, so antriebslos, gelangweilt rumläuft. Mhm. Und dann, sobald er da sein Stirnband aufsetzt, plötzlich total ausrastet, plötzlich zum, auch, ja, zum dollsten Hecht wird im wahrsten Sinne des, auf jeden Fall. Des Wortes. Und ja, da so richtig Feuer fängt und richtig ausrastet und die Leute voll sitzen und sagen, halt sie jetzt die Klappe, kosten sie einfach. Stimmt. Hört sich auf rumzusitzen. Ja. Probieren Sie das herrliche Aroma, das Feurige des Hechts im Zusammenspiel. Das stimmt. Ich fand das so geil, wo dann hier Megumi. Okay, ich zerlege jetzt vor Ort dieses. Was hatten die da zerlegt? Einen krassen Thunfisch, glaube ich. Ach, zerlege jetzt diesen Thunfisch. Ja, das war was Krasseres, aber ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, wo die den dann reinholt dann mit dem Dreibein. Genau, mit diesen krassen Dreibein. War das ein Thunfisch? Nee, gell? Nee, das war... Gucken wir doch mal nach. Wie ist denn das Vieh? War das ein Tintenfisch? Ein Mantarochen? Nee, das ist schon Fisch, aber... Ich guck mal nach. Ja, das war auch so eine Spezialität wieder, die sie sich zum Beispiel geeignet hat, da in ihrer Jugend auch schon, die ihre Familie ja, auch eigentlich... Auch diese Fähigkeit halt. Die ihr Großvater eigentlich schon innehatte, aber ihr nie weitergeben konnte und dann konnte er es nicht mehr und dann eignet sie sich das so ein bisschen selbst mit einem anderen Koch im Hafen an, also versucht sich da durchzukämpfen. Ja. Ah, ich hab nur noch 3 Folgen von der 2. Staffel. Das sind halt auch so geile Reveals, die da kommen. Ja. Warte mal, da bist du doch mit der Herbstauslese durch. Gell? Die Herbstauslese habe ich fertig geguckt, ja. Ja, danach gehen die doch ins Praktikum. Genau, aber ja, das habe ich noch nicht weitergeguckt. Das ist ja auch Schnee. Das Stagiaire. Stagiaire. Nee. Das ist Stagiaire. Das Stagiaire-Programm. Stagiaire. Na klar, hier. Da ist doch hier die Yu-Gi-Oh!-Anspielung. Ich wollte gerade sagen, da kämpfen ja die beiden gegeneinander hier. Der Typ der Gewürze gegen den Hafen. Hafen-Dude. Genau, in denen ihrem Duell geht es ja dann. Das ist drum. Irgendwie was anderes. Oder? Das ist was anderes, ja. Das ist so eine Filler-Folge, ja. Kann sein, dass da was angedeutet wird. Ja, auf jeden Fall zerlegt die übelst was. Und ich mir dachte, okay. Was war denn das für ein Fisch? Kartoffelfisch. Zum riesen Maul, na egal. Auf jeden Fall zerlegt er den. Hier, so ein Seeteufel. Nee. Seeteufel, ja, war das klar. Ja, irgendwie sowas. Seeteufel. Ich hier doch so übelst krass. Auf jeden Fall feiern könnte ich auch immer, wenn die dann teilweise die Töpfe aufmachen und diesem riesen Herbstauslesesaal, gell. Ja, und einer macht da in dieser Halle, gell, am Anfang kochen die alle. Und alle riechen mit einmal diesen Geruch, gell. Oh, ich kann es förmlich neben mir duften. Ey, es duftet wunderbar. So übertrieben. Und die riechen auch alles raus, gell? Ja, so übertrieben, wie es auch ist. Aber so, ich habe letztens war letztens auf der Baustelle und die Nachbarn haben angefangen zu kochen. Ey, und ich dachte nur, oh, mega, Alter. Aber da geht's halt wirklich so, wie wichtig das Riechen eigentlich fürs Kochen ist, ne? Also es ist eigentlich schon was dran halt. Alles Sinn. Er verbindet sich perfekt mit dem Umami-Geschmack des. Diese Typen, ey. Und dann immer so eine halbe Rumschreierei, typisch japanisch eben, so diese halbe Rumschreierei. So geil. So richtig reingesteigert. Ja. Ich fand auch dieses Trainingscamp, was die gemacht haben, das fand ich auch mega. Das hat auch Spaß gemacht. So. Die verschiedenen Prüfungen, ja. Genau. Bis da erstmal etabliert wird und so, ja, dann verlass bitte diesen Raum und so. Die sind halt auch krass, gell, an der Tutski, gell. Das wird ja am Anfang gleich etabliert, 10% Abschlussquote. Ja. Strengt euch an. Ich finde ja auch geil, was auch so ein Element war, was mich immer sehr zum Lachen gebracht hat, sind so die Leute, die dann aus dem Ausland kommen oder die woanders einen anderen Ursprung haben, wie dieser französische Koch da an der Totski, ihr kriegt jetzt ein Rezept von mir. Rezept, ja. Ihr werdet es schön nachkochen, wie ich es vorgesehen habe, und wenn es mir schmeckt, ich vergebe nur Einsen und alles andere ist durchgefallen. Versprechen. Er hat mein Rezept geändert. Aber er hat es verbessert. Ja. In einer Art, wie ich es nicht vermutet hätte. Ja. Hätte. Das ist so geil, dass wir da sprechen, gell, sich da reinsteigert. Oder hier dieser Amerikaner, gell? Die schönen Herbs. Er hat die Herbs mit schön reingemischt in sein Essen. Genau, stimmt. Das gibt einen wunderbaren Kräutergeschmack. Ja. Als würde man in schön auf die Wiese gehen. Als würde man über eine Kräuterwiese spazieren gehen. Das ist Banane. Das schmeckt ganz wunderbar. Ein Peter, da ist das voll drauf. Habe ich eigentlich mal meine Anekdote erzählt, als ich bei Thomann war und ein Problem mit meiner Gitarre hatte. Da irgendwas ganz Banales. Welche? Irgendeine E-Gitarre. Also ich glaube, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da gespielt habe. Es kann sein, dass ich dann noch bei Second Chance war. Also die Kork. Kann sein, die Kork. Jedenfalls, die war nicht so ganz bunt rein irgendwie. Also im 12. Bund klang die total schief. Und ich konnte es mir halt nicht erklären damals und sowas. Ja. Gell, so. Und das Internet war noch nicht angekommen im Hause Stolze. Und da bin ich halt hin zu Thomann gefahren, habe die Gitarre mitgenommen, habe gedacht, vielleicht... Thomann gefahren? Ja, wir waren so oder so bei Thomann mit der Band. Ja. Und habe dann gedacht, gut, jetzt wenn du einmal da bist, fragst mal jemand, ob er dir helfen kann. Ja. Gell? Und da war halt einer dabei, der war halt auch so Amerikaner ursprünglich. Gell? Und der hat auch total zu tun. Gell? Und ich habe den einfach so unterwegs abgefangen, gell? Um den mal kurz zu fragen, ob er mir dann einen Tipp geben kann. Gell? Ich dachte, ja, eigentlich sind die ja total offen und sowas. Gell? Und da habe ich den so kurz vor seiner Werkstatt abgefangen, gell, mit meiner Gitarre, ja, ich habe mal eine Frage hier und irgendwie klingt die jetzt im 12. Bund total unrein und gibt's da irgendwas, was man machen kann? Und der war halt so, der hatte null Bock auf mich, gell, und war komplett genervt, dass ich den komplett abgefangen habe. Und dann hat er gesagt, ja, das klingt furchtbar schrecklich. Das klingt ja furchtbar schrecklich für mich, aber ich muss leider jetzt in die Werkstatt. Das war aber Kacke. Hat mich komplett abgewiesen, gell. Und das aber noch versucht, so einen Hauch von Einfühlsamkeit noch rüberzubringen, der überhaupt nicht rüberkam. Das klingt furchtbar schrecklich, aber leider muss ich mich jetzt um die Gitarre da kümmern, gell. Da muss ich immer sofort dran denken, wenn ich Leute mit amerikanischen Akzent höre, gell. Geil. Ja, die schönen Herbs, die wunderbaren Frühlingskräuter. Sie machen das Gericht wunderbar, passend zur Jahreszeit. Aber leider muss ich jetzt in die Werkstatt. Das klingt furchtbar schrecklich, aber leider muss ich jetzt in die Werkstatt. Habe ich noch andere Aufträge zu erledigen. Der hat natürlich nicht so übertrieben geredet, aber ihr wisst schon, was ich meine, gell? Dieser Akzent war halt einfach da. Ich stelle mir gerade einen richtig geilen Dude vor, ey. Ich weiß gar nicht, ob der noch bei Thomann arbeitet, müssen wir mal gucken. Ey, mega, ey. Hat der so eine schöne Matte. Geil. Mit Brille. Das klingt für mich voll beschmecklich. Das ist voll beschmecklich. Ich weiß, wen du meinst. Das ist ein älterer Herr mit grauen Haaren gewesen, gell? Ich weiß nicht, ob der mittlerweile graue Haare hat, aber... Ey, der arbeitet noch dort. Den habe ich nämlich vor 2 Jahren, habe ich mit dem gequatscht. Was? Ich glaube, ich weiß... Na klar, natürlich, ich weiß, wen du meinst. Natürlich weiß ich, wen du meinst. Jetzt werden hier plötzlich der Wege zusammengeführt. Ja, na klar, weiß ich, wen du meinst. Ja, Mann. Ist der nicht Brian oder so? Irgendwie so? Ich glaube, ja, das könnte ihn haben. Ja, Mann, ich kenne den sogar. Da gibt es doch noch mehr. Da waren doch noch mehr Leute dabei. Hilfe Seite. Du musst Leute geben, das würde ich sich vorstellen. Die haben doch irgendwo haben die doch ein Team. Genau. Teamübersicht. Leute. Noch mehr tun, Mann. Das klingt schrecklich. Das klingt ja furchtbar schrecklich, aber leider, aber ich kann nicht sein. Ich weiß nicht mehr, wie das genau gesagt hat, aber jedenfalls ist furchtbar schrecklich. Aber ich muss dich leider enttäuschen, der ist Brite. Ach. Ich glaube. Kein Amerikaner. Kein Amerikaner? Ja, wir finden es noch raus. Auf jeden Fall. Ja, also das hat mich auch häufiger echt begeistert. Ich gucke mal. Einfach dieser, also man kann mir da schon viel Freude mit einer geilen Synchro bereiten, muss ich mal sagen. Oder auch hier Megumi, gell? Der auch wie so einen bayerischen Akzent hat. Ja. Jo, was sagst du denn da? Ja, genau, wenn die in ihren Heimatdialekt verfällt. Teilweise auch mal, wenn sie nervös wird, gell, plötzlich fällt sie wieder zurück in den Dialekt. Da gibt es auch noch eine richtig geile Szene, Ende der zweiten Staffel, die muss man fertig gucken. Ja. Da kommt dann die Mutter von einem sehr berühmten Koch plötzlich. Ja. Und die spricht, glaube ich, Rheinisch, spricht die, glaube ich. Okay, krass. Was sagst du da? Was sagst du da, mein Junge? Nee, so nicht, aber. Sind nicht bei der Herbsthauslese schon dabei? Ah, nee. Niederländisch. Da quatscht in den Niederländisch, glaube ich. Das gibt's sowas noch, ja, stimmt. Die quatscht auch richtig dumm. Ja. Stimmt, die gibt's noch. Die hat mich auch, da ich auch sehr feiern müssen. Da wollte ich mir noch irgendein Zitat aufschreiben, weil ich es so lustig fand. Wie du das formuliert. Ja, persönlich. Ich freue mich auf eure Gerichte. Persönliche Ansprechpartner. Ich möchte alle kosten. Fachabteilung. Kibbutz, Gitarren und Bässe. Ihr merkt auf jeden Fall, da wir sind sehr positiv. Oh, Robert hat es jetzt. Ich glaube, der ja, oder? Nee, nicht Alfred. Nee, der ist es nicht. Scheiße, die haben nicht alle Bilder. Ich wüsste, der hatte mal ein Bild auf jeden Fall. Wir sind gerade richtig investigativ unterwegs, wie ihr merkt. Ach, die haben aber auch immer viel in einer Abteilung, ey. Robin Nunn. Nee, der war's also, nicht. Also ich weiß, dass er es war. Der hatte eher so lockige Haare bei warte mir. Warte mal ab. Mit Brille. Ja, warte. Na klar. Warte. Der klang aber extrem nach amerikanischen. Ja, der. Ursprung. Nee, der ist es nicht. Auf jeden Fall ist der. Nee, der nicht. Das ist auch ein richtiges Original, Alter. Das ist auch ein richtiges Original, der Typ. Das ist auch richtig geil. Ja, also, dann nimmst du dir Fender Kabel. Das schreibe ich dir auch am Fender Kabel. Ich sage, was sagen Sie mal, ich brauche hier so ein kurzes Kabel, was ist denn da so das Beste? Am besten nimmst du ein Fender Kabel. Also, dann schreibe ich dir mal auch Fender Kabel. Was brauchst du noch? Hat er immer so gesagt. Was brauchst du noch? Ich brauche noch das. hat er so immer sein Bart reingeluschen. Das war geil. Das war ein richtig geiler Typ, der Typ, ey. Da war nämlich auch sofort trocken von seiner Art her, weißt du? Ja. So. Das hätte ich mir nämlich vorstellen können, dass er sagt, das finde ich schrecklich. Nee, was hat er gesagt? Das ist furchtbar schrecklich, ja. Ich kenne ja den. So. Aber hast du es da jetzt mal, um mal das Ende rauszufinden, hast du die Gitarre da bunt reingekriegt? Ich glaube, es war einfach nur danach, die ging dann wieder. Ja. Eigentlich, ich glaube, es war einfach nur eine alte Seite. Am Ende ist das Sinnigste. Oh nein. Beziehungsweise, was man auch machen kann, man kann da bei der Bridge kannst du ja. Ja. Bei der Bridge. hast du ja da noch so Schrauben hier mit so Federn, wo du das so ein bisschen verstellen kannst, dass der 12. Bund da exakter ist. Genau. Ne? Und es kann auch sein, dass es ein bisschen durch Kälte bedingt war, sowas, dass die sich einfach ein bisschen verzogen hatte in der Zwischenzeit. Also die klang dann mal richtig hässlich, aber ich glaube, der Großteil war einfach alte Seite. Das ist oftmals so ein Faktor, den man nicht außen vor lassen sollte. Dann lieber nochmal neue Seiten aufgezogen. Also wenn ältere Menschen über alte Seiten reden. Entschuldigung. Jetzt werden ja andere Seiten aufgezogen. Ey, Wahnsinn. Herrlich. Das finde ich furchtbar schrecklich. Das klingt ja furchtbar schrecklich. Leider kann ich nichts nehmen. Wie hast du in dem Moment reagiert? Hast du gelacht? Ich habe mich so richtig verarscht gefühlt. Ich stand da, gell? Das ist jetzt dein Ernst, gell? Dann lässt er mich da einfach stehen, gell? Aber ich muss in eine Werkstatt. Ich bin halt auch einfach in die Quere gekommen, gell? Ja, na klar. Aber wenn du es halt gewohnt bist, da von jedem angequatscht zu werden. Ey, das war auch das krasseste Premium-Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte. Warst du da dabei damals? Nee. Da warst du gar nicht dabei, wo ich mir die Fender gekauft habe, oder? Nee. Ey. Da war ich nicht dabei. Ne? Wo ich in diesem extra VIP-Anspielraum war, weil ich im Premium-Segment geshoppt habe. Echt, da warst du drin. Also nicht oben im Dach, wo das so teuer, wo die ganz teuren sind. Ne. Weißt du, was ich meine? Ja. Oben im Dach sind doch so die für 10.000 Euro, 15.000, 30.000 Euro. Hm. Die Gitarren. Aber da ist doch so ein verglastes. Ne. Und da war ich drinnen. Und die saßen alle draußen. Schön, wenn man draußen mal guckt. Das war herrlich, ey. Die haben mir alle zugeguckt, Alter. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Wisst ihr, wer mit dabei war? Wisst ihr, wer dabei war? Ja. Ike. Ach, Ike. Ja. Ike. war auf jeden Fall mit drin, der war mit drinnen. Hm? Da war mit drin. Zeig mal her den Hobel. Das heißt, da war der Verkäufer mit dabei. Zeig mal her das Brett. Also, da habe ich nämlich damit die Gitarre zweimal Probe gespielt. Einmal die Custom Shop Version für einen Schein mehr und die normale von der Stange. Ja. So. Und wir haben die gespielt und die waren wirklich exakt gleich. Die waren exakt gleich. So. Und eigentlich dann so. Also wenn man es jetzt mal ehrlich nimmt, gell, das mit dem Custom Shop ist auch nur Voodoo. So haut er da raus. Das ist auch nur Voodoo. Und da sagt der Verkäufer, ja, eigentlich hast du recht. So. Eigentlich hast du recht. Naja, ist ja so. Im Endeffekt ist das die gleiche Gitarre, bloß 1000 Euro Unterschied. Nur weil da halt mehr Komponenten von Hand gemacht wurden, sag ich mal. Ja, gut. Und dadurch entsteht der Mehrpreis. So. Und da habe ich mich natürlich dann doch sinnvollerweise für die etwas preiswertere entschieden. Für die 1000 Euro billigere. Nochmal gespart. Nochmal schön. Sparemann und Söhne. Sparemann. Turbo. Nee, Quatsch. Turbulenzen. Turbo Geki. Wir sind schon wieder abgedriftet. Oder Flatulenzen und Partner. Ja, aber das haben sie ja auch immer gerne mal in diesen deutschen Übersetzungen von Animes und Mangas, denn diese Frösche, ich weiß nicht, wie die bei, ich habe ja die Serie nicht wirklich geguckt, Naruto, die Frösche, die es da gibt, die reden ja auch in einem Dialekt. Ach so? Ja. Die reden auch in einem abgefuckten Dialekt, irgendwie. So, und das machen die gerne. Also quasi nehmen dann einfach ein deutsches Pendant dazu. Sicher, ich denke, Japan und so, die werden auch ganz viele Dialekte haben. Genauso wie China und so. Die haben ja ganz viele. Da gibt's Kantonesisch, da gibt's Mandarin, da gibt's irgendwelche Unterarten von Sprache, weißt du? Die dann ja aber auch so weit entfernt voneinander ist, dass die einen die anderen nicht verstehen. Ich meine, hier verstehst du ja in Bayern noch oder in Sachsen oder... Mhm. Ja. Joa. Joa. Ja. Schau, hey da. Du schaust. Also ich mag das einfach, wenn sowas mit eingemischt wird, weil das ist ja einfach so, auch so menschlich, weißt du? Da wo du herkommst, wird halt eben so manchmal gesprochen. Anders gesprochen. Und das auch in einem Land. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie sowas mitgekriegt. Wir haben ja Erina noch gar nicht. Ach so, ja, stimmt. Den goldenen Gaumen. Genau, die Starschülerin. Irina Nakiri, genau. Akademie, die Enkeltochter. Die Enkeltochter des Direktors. Des Direktors, der aber auch irgendwie in pseudomafiöse Strukturen irgendwie am Anfang gleich rein etabliert wird. Kannst du dich erinnern? Ich überlege gerade. Irgendwie so, dass er irgendwie, ja, ist irgendwie der Boss der Romy-Welt oder so eine Scheiße. Ach so, ja, stimmt. Irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich das irgendwie falsch mitbekommen. Ja, sie vermisst ja ihren Vater oder so. Sie weiß nicht, wer ihr Vater ist oder irgendwie so, gell? Nee, doch. Sie kennt den. Das ist nämlich etwas, was in der dritten Staffel dann revealed wird. Das revealed ist, wird, wer das dass, ist und so. Dass Soma und sie Geschwister sind wahrscheinlich. Nee. Okay, schade. Der Vater, der ist halt nicht mehr da, also wie soll man sagen, da. Ich weiß gar nicht, ob das richtig genannt wurde in der ersten, zweiten Staffel, wie die da genau mit umgeht. Auf jeden Fall ist er nicht da. Der ist irgendwo anders. Aber sie sieht ihn immer mal oder irgendwas, irgendwie, weiß ich nicht. Bei was war denn das? Da war doch hier der Dude von Soma da und der ist dann die Straße lang gelaufen und sie ist mit dem Auto vorbeigefahren, hat sich dann rumgedreht. Ich weiß nicht, ob ich mich da falsch erinnere. Ach, du meinst jetzt den Vater von Soma, meinst du jetzt? Ja. Ja, da gibt's, das ist auch wieder eine andere Sache. Okay. Der muss früher bei ihr gekocht haben. Ah, ja. Der war quasi der Hauskoch. Okay. Und was da nun genau zwischen denen war, irgendwann holt die mal so ein Spezialbuch raus aus ihrer Schublade, irgendwas mit hier das Beste der Küche oder sowas, ja, wo wahrscheinlich irgendwelche gesammelten Rezepte drin sind. Rezept. Und, Reset. Ja, stimmt. Reset. Jetzt ist es mir eingefallen. Und dazwischen ist dann halt dazwischen hat sie ein Bild von ihm. Ja. Von Somas Dad. Genau. Yuichiro Saiba. Seto Kaiba. Seto Kaiba, ja, stimmt. Ja, genau. Und sie scheint ihn irgendwie, das scheint auch wie so eine Ersatzvaterfigur für sie gewesen zu sein. So wirkt das zumindest. Also ganz wird es noch nicht revealed. Mhm. Auf jeden Fall. Fehlen ja 12 Folgen. Auf jeden Fall hofft sie darauf, ihn wiederzusehen. Mhm. Und wahrscheinlich hat er auch einen großen Anteil daran, dass sie so geworden ist, also dass sie ihren Geschmack auch mehr verfeinert hat. Okay. Also es wird ja erzählt, dass sie als göttlicher Gaumen schon geboren wurde und bereits nach wenigen Monaten konnte sie schon sprechen. Ist eine super Szene, wo sie da an der Titte von der Mutter hängt oder stimmt. Und dann einfach so kurz ablässt und widerlich. Und dann sagt, das ist total geschmacklos. Oder so, ja. So ein dummes Geräusch macht. Dann irgendwelche Reissorten verkostet, nee, Salzsorten oder irgendwas, ja, genau, dann genau. Der Reihe nach und kann genau zuordnen, wo welches Salz das herkommt, ja. Total Banane, ey. Was ich auch im Zusammenhang mit ihr sehr mag, sind die ersten Anti-Food-Gässen, die sie hat. Es gibt am Anfang Essen, was sie verkosten soll oder stimmt. Was ihr serviert wird und es schmeckt aber nicht. Es ist irgendwas drin, was dann nicht passt oder nicht zusammenpasst oder ihrem göttlichen Gaumen nicht ansteht. Genau. Und dann versucht sie sich in so eine Entspannungsphase zu begeben, sitzt in der Sauna plötzlich so und auf einmal sitzt ihr gegenüber ein Gorilla. So komplett awkward. Ja, ja, ist total gut gemacht, stimmt. Das sind Szenen, ey, da habe ich extrem gefeiert. Was hat mich einfach so an Never Say No to Panda erinnert. Kennst du das? Das waren mal so Werbespots. Ja, doch. Mit dem scheiß Panda, ja, und da dann plötzlich aus nichts dieser scheiß Panda da steht, so ganz awkward. Stimmt, ja. Und dann sich immer recht. Naja, das mag ich auf jeden Fall sehr mit ihr, genau. Also mit dem Vater, das ist nicht so ganz klar bis zur dritten Staffel. Also in meiner Ansicht nach war mir das nicht ganz klar. Der wird verstoßen. Okay. Der wird verstoßen. Er darf sich nicht mal mehr Nakiri nennen. Da musste in der Werkstatt. Da wurde das klingt vor, Fracking. Das kommt gut. Ich liebe diese Geschichte wieder. Da wurde auf jeden Fall, was ich dir noch nie erzählt habe, ey. Das hat mir selbst der, dessen Name nicht genannt werden darf, hat das schon ein paar Mal, den habe ich das ja auch vor Ewigkeiten erzählt. Und selbst der kommt manchmal mit den Dingern um die Ecke und sagt dann so, das klingt jetzt furchtbar schrecklich, oder? Peter. So geil. Dann sage ich immer, ja, ich weiß. Wer einen Schaden hat, gell? Ja. Nee, auf jeden Fall, genau, da wurde verstoßen. Wow. Und interessant bei dem ist, der war halt auch im Elferrad. Im Zehnerrad. Im Elferrad. Ey, ich hasse Fasching, ihr Fotzen. Und er hat, oh, ist jetzt übel Spoiler, aber er hat den dritten Sitz belegt. Okay. Neben Yuichiro Saiba und Gendojima. Also Gendojima hat den ersten Sitz, den zweiten Sitz hatte Yuichiro Saiba, der Vater von Soma. Und den dritten Sitz hatte Asami Nakiri eigentlich. Nakamura. Aber Nakamura, ja. Also darf es ja nicht mal Nakiri nennen eigentlich. Diese Kräuterfrau hier rechts, diese Gewürzfrau. Ja, ist auch so Banane. Ja, sie sieht aus wie kein Tag gealtert. Auch so einfach ohne Grund. So. Ja, da werden manchmal Dinger reingeworfen. Ja. Auch teilweise diese ehemaligen Absolventen, die dann auch als Prüfer kommen. Ja. Die dann teilweise auch, wo die eine nur vom anderen zusammengeflackt wird hier, von hier Shinomiya, Kuchiro Shinomiya hier, den Magier des Ostens. Genau, das ist der, der nach Paris gegangen ist. Ne? Der sich getraut hat, noch genau nach Paris zu expandieren. Und genau. Da irgendwie versucht der Magier hat. Des Ostens. Oder so nennen sie den doch, oder? Nee, der Zauberer des Ostens. Der Zauberer des Ostens. Der aber hier die Hinako Inui, also die sind ja alle in irgendwelchen Top-Restaurants, gell? Ja. Der die immer nur zusammenscheißen und sagen, halt die Fresse, du blöde Kuh. Aber wirklich. Jetzt beeil dich mal. Das ist halt geil. Die haben halt so wirklich auch so viele Kontraste in den Charakteren. Ja. Halt. Die sich so. Und da muss ich eben auch sagen, in der dritten Staffel schaffen sie es. Deswegen fand ich jetzt die dritte auch richtig stark. Mhm. Da kannst du dich auch was freuen. Da kommen dann Situationen, wo du wirklich, also wo ich mitgefiebert habe mit den Charakteren, wo ich dann dachte, ey krass, ja. Das packt mich gerade sogar emotional, dass ich sogar denke, ey krass, das Shokugeki dürfen die jetzt nicht verlieren. Ja. Sonst sind die am Arsch wirklich. Also dann sind die ganzen Leute hier, die da im Polarsternwohnheim wohnen, Polarstern. Sind einfach alle am Arsch, wenn sie das verlieren. Am Arsch. Im Puller. Quanji. Geil finde ich auch, wie Soma einfach Quanji. Wie Soma immer rumexperimentiert, auch so mit dem Essen. Ja, mit diesen abartigen. Ne? Ah, das ist auch geil. Das ist auch immer geil. So. Ja, hier, Meins ist viel ekliger. Genau, das ist auch so eine Eigenschaft von den Dudes. Ja. So geil, ja, mit Erdnussbutter. Tintenfischarme mit Erdnussbutter. Da gibt's auch in der dritten Folge eine Szene, wo wirklich sich zwei gefunden haben, was auch wieder so passt, wo Soma auf Nao Sadatsuka trifft. Ja. Und sie macht eher so eine schwarze Hexenküche, könnte man sagen. Ja. Und das sieht man total gruselig aus, irgendwie total dunklen Kessel, gell, genau. Mit irgendwelchen Tintenfisch Farbe noch eingefärbt. Genau. Und sie hat es natürlich auch drauf, solche gruseligen Sachen zu gestalten und dann kosten die da gegenseitig ihr Zeug, gell. Meins ist viel ekliger, nein, meins ist ekliger. Das stimmt. Und freuen sich da. Und die ist ja aber auch im Schokogeki. Nee, nicht im Schokogeki, in der Herbstauslese dabei. Ja. Und da ist ja diese Bondage-Szene, so, wo die Olle angekettet ist beim Foodgasm. Stimmt, ja. Ja. Ja, weil die halt ein bisschen krasser kocht, gell. Ja, wie viele Folgen gibt's in Staffel 2? 13, das Ding oder so. 13, ja. Genau. Und dann hättest du eben jetzt in Staffel 3 nochmal 12 bisher. Ja. Da fehlen eben noch 12, leider. Ist aber geil. Holy, nee, kommt das bald raus. Da werden echt geile, also das hat mir echt, ich habe mich richtig geärgert nach Folge 12, dass es jetzt nicht weitergeht, weil. Schade. Weil da am Ende der Folge 12 ist nochmal ein Reveal, also den wusste man die ganze Zeit, aber der wird jetzt endlich den Charakteren präsentiert. Ja. Und, beziehungsweise den Charakteren, die es noch nicht wussten, und dann merkst du plötzlich, fuck. Ja. Jetzt ist gerade was offenbart worden. Genau, wo wirklich die Leute dann da stehen und sagen, krass, dass du das bist. Weißt du? Ja. Ich muss wahrscheinlich wirklich mal wieder ein Anime on Demand Profil machen. Damit ich erstmal die dritte Staffel, die erste Hälfte der dritten Staffel gucken kann. Mhm. Und vor allen Dingen My Hero Academia noch weiter gucken kann. Stimmt, ja. Ich habe ja nur die erste Staffel gesehen bis jetzt. Das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Dann. Geil. Also, die Herbstauslese hat richtig Spaß gemacht. Das stimmt. Die hat auch richtig Spaß gemacht. Ich finde, die schaffen das immer ganz gut. Da hast du mal eine Filler-Folge dazwischen. Das merkst du dann auch richtig, leider. Mhm. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schade. So, aber dann haben sie dann wieder irgendwelche Wettbewerbssituationen, die ich einfach mega finde. So irgendwelche geilen Sachen. Ich finde das halt auch dann halt auch konsequent, dann zu sagen, okay, da ist ja wirklich, am Anfang hat ja Soma halt einfach einen krassen Streak. So, er gewinnt halt einfach immer. So. Mhm. Und dann, ich glaube, die Herbstauslese war, glaube ich, das erste Mal verloren hat. Also jetzt mal abgesehen von seinem Vater. Oder? Ja. Ich glaube auch, ja. Und in der Herbstauslese gibt es ja dieses Triple Threat Match. Das fand ich auch geil, dass sie das so geregelt haben, da rechnest du auch nicht mit. Ja. Das sind Sachen, ja, das ist unentschieden, das sind gleichwertig. Ja. Die Produkte. Ja, und selbst gegen den Zauberer des Ostens hat er ja auch unentschieden gemacht. Deswegen hat er eigentlich ja nie verloren. Mhm. So. Außer in der Herbstauslese. Spoiler. Reset. Weiterer Spoiler, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Okay. Ja, gehört dazu, nicht? Ich finde das auch cool, dass er dann irgendwie nicht immer gewinnt, obwohl es ihm immer wünscht, weil der eben auch so. Der ist halt sympathisch irgendwie. Der ist halt irgendwie, hat er so was Naives an sich, aber trotzdem steht er eben total für die Leute ein. Na, dann klar. Nimmt halt jedes Schokogeki auf sich, gell, einfach um die Leute auch irgendwie zu retten oder das mit den Messern. Mit den Messern auch. Zu holen. Ja. Was? Na, wo der die Mezzaluna zurückgewinnt. Ach hier, ja. Zum Beispiel. Das ist richtig nice. Das ist richtig heftig. Wo er quasi immer. Wo dieser Typ, dessen Fähigkeit es ist, vorauszuahnen, was der andere kocht und es dann zu verbessern. Mhm. Und dann zu dieser Situation steht, ja, aber daran habe ich gedacht und habe es besser gemacht. Aber nein, ich habe hier noch eine Soße vorbereitet. Aber daran habe ich auch gedacht, dass du das machst. Aber ich habe da noch was vorbereitet. Da macht er dann auch hier sein. Probieren Sie doch einfach diesen Reis mit der Soße zusammen. Dann macht er dann auch immer so sein Training, gell, damit er sich überhaupt auf die Rolle vorbereiten kann. Gell. Genau. Dann immer versucht, den Gegner nachzuahmen und alle seine Schritte eben dadurch vorausahnen zu können im Endeffekt. Und beobachtet seine Gegner ganz genau. Aber mit dem wird es auch nochmal geil. Also der kommt nochmal vor. Der kommt dann in der dritten Staffel nochmal, gibt es eine richtig geile Szene, wo ich übelst lachen musste. Geil. Mit dem. Und ich liebe den ja auch. Es gibt ja schon in der zweiten Staffel so eine Szene, wo er Soma nachmacht. Mhm. Dann so, ich hoffe, es hat gemundet. Ja, genau. Stimmt, die haben ja auch immer so ihre Catchphrases, gerade so immer. Ja, auf jeden Fall. Einen Moment, warten Sie bitte. Vielen Dank für Ihre Geduld. Genau. Ich hoffe, es hat gemundet, obwohl er das einfach so nacheinander alles nachmacht. Ja. Okay, kommt sofort. Ja, gleich. Ich hoffe, es hat gemundet. Wie geil, dass er auch einfach so sein Stirnband da immer die ganze Zeit ums Handgelenk trägt. Genau. Immer schön. Und dann sobald er kocht, dann geht's los. Ich finde es auch mega, wie am Anfang auch so etabliert wird, alle haben so ihre scheiß Uniform an. Hm. Nur Soma hat immer sein Koch-Outfit an. Sein Yukihira-Outfit an. Stimmt. So sein schwarzes. Und dann wird das ja aufgeweicht durch Mito und so, wenn man die dann kennenlernt und so. Das stimmt. In der zweiten, dritten Folge und so weiter und so fort. Das ist richtig nice, ey. Yukihira. Es ist so Banane, aber es macht so Spaß, es zu gucken, ey. Das ist wahrscheinlich das Japanischste so, was ich so bis jetzt so an Animes geguckt habe. Kann sein, ja. So, also weil das halt so aus Alltag einfach Kampf gemacht wurde. So. Das ist halt einfach mega. Vor allem in der dritten Staffel könntest du noch drauf freuen, da kommen noch so ein paar, da werden noch so ein paar Sachen im Hintergrund auch aufgeklärt, so, okay. Wo Fäden gezogen wurden, hier zum Beispiel dieser Aizan, weil ich ihn gerade sehe hier. Ja. Etsuya Aizan. Genau, der ist auch im Zehnerrad. Der ja weniger Koch ist, sondern eher so ein Manager. Also Berater oder sowas oder Manager, genau, ja. Und der aber trotzdem, der setzt ja diesen Typen mit seinem Method-Training da hier, Method-Acting. Method-Training. Auf Soma und alle anderen an im Endeffekt, gell? Genau. Ja, also ja. Subaru Mimasaka. Leute, guckt es euch an. Guckt es euch an. Es gibt eigentlich nichts weiter zu sagen, weil es macht Spaß, es ist unterhaltsam, es ist halt, ich finde es mega. Sind auch so, ihr merkt es uns ja an, es sind so viele geile Momente einfach drin. Ja, ja. Was uns jetzt im Nachhinein alles noch eingefallen ist, was weil's für geile halt, Interaktionen halt gibt. Wirklich auch so schön absurd ist. Hm? Das ist so schön Banane. Dass es trotzdem irgendwie eine Story erzählt, wo du noch denkst, die ist jetzt nicht... Trotzdem will ich wissen, wie es weitergeht. Genau, ja. Wo du denkst, ja, so. Das ist so Banane, eigentlich ist scheißegal. Schafft er die Herbstauslese und so weiter und so fort. Schafft sie hier, Megumi, die eigentlich kurz vorm Rausschmiss stand, ihre Schüchternheit, ihre zurückhaltende Art zu überwinden und dann einfach Gas zu geben. Und einfach mal einen Seeteufel zu zerschneiden. Ja. Oder dieses geheime Shokugeki, gell, im Camp hier. Gegen diesen Koch, ne? Genau, gegen diesen krassen Koch. Da hat sie ja gegen den, wie heißt er hier, der französische Star? Der Zauberer des... Kojiro Shinomiya. Kojima. Da kommt ja auch später noch so geile Sachen, wo ich immer denke, das haben sie schön bedacht. Wo dann hier der französische Lehrer, ja. Koch mit dabei ist. Und hier die Absolventen sind dabei. Und dann rutscht irgendjemand raus so nach dem Motto, ja, das war damals mit den Shokugeki gegen die beiden, gell? Und dann sagt er so, was für ein Shokugeki? Hab ich da gerade Shokugeki gehört? Ah, nein, das haben sie falsch verstanden. Das war ja komplett ein Underground Shokugeki. Ja. Das ist eigentlich auch so geil gewesen. Stimmt, da hat er... Absolventen. Genau, das stimmt. Ich habe mich geirrt. Da tritt ja sie gegen diesen französischen Megumi, aber mit Hilfe als Beikoch. Ne? Er durfte ja aber nur helfen, quasi. Er durfte ja nur unterstützen und nicht irgendwie an der Essensfindung und auch an der Idee nicht teilhaben. Genau. Er hat ja wirklich nur geschnitten und so ein Kram. Genau. Das war geil. Also ist geil. Das schafft dann auch so Spannung aufzubauen aus nix. So, das ist krass, ja. Das haben sie wirklich drauf, so diese Spannung zu erzeugen, einfach. Auch wie sie es da wieder analysieren, an Punkten, wo du denkst, gell, er passt sich genau ihrem Tempo an. Genau. Er arbeitet quasi perfekt zu. Er ist nicht zu schnell, aber er ist auch nicht zu langsam. Sie ist einfach nur, wie er da so ganz schnell den Teig rührt. Er hat keine Leerlaufzeiten, er steht nicht da und wartet, bis sie fertig ist. Er analysiert genau ihr Tempo. Er nutzt optimal die Zeit aus. Genau. Keine Bewegung ist zu viel. Dieses Gequatsche ist so herrlich, ey. Also habe ich dir eigentlich nicht zu viel versprochen, oder? Ohne Mist. Das ist so wahrscheinlich die erste Anime-Empfehlung, die ich dir überhaupt gegeben habe, oder? Glaube. Ja, stimmt, ja, eigentlich. Na, weil sonst du bist eigentlich der Anime-Mensch. Hm? Mir hat es ja auch schon mal, der, dessen Name nicht genannt werden darf, hat es mir auch schon mal empfohlen. Okay. Gesagt, hast du eigentlich schon mal geguckt hier? Guck dir das mal an, Food Wars, ist eigentlich ganz witzig und sowas. Ach ja, irgendwann mal. Jetzt, wo du noch damit angefangen hattest, habe ich gedacht, na gut. Food Wars. Roland Chapelle. Genau. Das Reset. Reset. Das ist so Banane. Ich liebe das. Richtig cool. Also, meine Damen und Herren. Und Herren. Food Wars. Zwei Staffeln auf Netflix. Drei auf Anime On Demand. Und wahrscheinlich auch Crunchyroll. Ja, also wer einfach Bock drauf hat auf eine schöne Mischung aus Kochen, Schonen, also Titten. Genau, so ein bisschen Fighting, Titten, genau, Titten. Erotik, Comedy, Tentakel, bisschen absurden Quatsch erzählen. Genau. Und richtig nicen Analysen wie beim Fußball. Weißt du, ja. Und da geben wir nochmal die Taktikanalyse. Weißt du? Genau. Aber ohne, dass angekündigt wird. Die gehen halt einfach in die Analyse. Genau. So, und trotzdem auch liebenswerten Charakteren, die interessant auch aufeinandertreffen. Ja. Ist ja auch interessant, was wird so aus Soma und Erina, gell? Es wird ja immer so ein bisschen angeteasert, also das Gefühl habe ich zumindest, dass der Anime mir sagen will, die kommen irgendwann mal zusammen, oder, weißt du? Ja. Das sagt ja dann auch sein Vater, ne? Das, nach dem ersten Anruf, ich glaube, es gleich in der ersten Folge, sagt er zu ihr, ja, Soma, jetzt lassen wir dir noch ein Geheimnis verraten, und Soma legt einfach auf. Und dann sagt er, na, es bedarf der Frau, der du alles darbieten willst, oder alles darbringen willst, so, dass, okay, dass du das perfekte Gericht findest. Da wird er ihm ja das Geheimnis der großen Küche beibringen. Stimmt. Und danach gibt es direkt einen Schnitt auf Erina. Stimmt, ja. Und die treffen halt immer wieder, also auch in der dritten Staffel immer wieder in Szenen aufeinander, wo Soma auch immer so total unbedarft ist und sie dann immer errötet und sowas. Gell? Ja, okay. Und sie immer merkt, dass er sie gar nicht ernst nimmt. Das sind für mich auch immer die geilsten Szenen. Ja. Und sagt, na, was hast du jetzt? Sprech nicht so mit mir, ich bin eigentlich Gauben. Ja, kannst du das jetzt mal kosten für mich? Da bezahlen andere Geld dafür. Stimmt. Dann kriegt er das auch trotzdem irgendwie wieder hin, dass sie das irgendwie kostet, gell? Er sie überredet bekommt. Und auch in diesem Stagiaire-Programm trifft er ja dann auf ihre Handlangerin da, Hisako Arato, und kommt mit der super klar, gell? Der medizinische Küche. Und plötzlich fängt sie auch an, ihn zu unterstützen, und sie, Erina weiß aber nichts davon. Geil. Gibt's auch eine super geile Szene, wo sie dann sagt, ich habe gerade gar keine Zeit, ich warte auf einen Umzug, gell? Ja, der LKW hat sich eine Stunde verspätet. Ja, kannst du mal kurz ein Gericht von mir probieren? Und dann sagt ja Hisako, ihre rechte Hand, sagt dann so, ja, du hast maximal eine Stunde, Soma. Und dann guckt sie, was? Warum, Hisako, warum unterstützt du diesen Soma, gell? Sie wissen aber nicht, dass die zusammen im Stagiaire-Programm waren, gell? Geil. Und sich da super gegenseitig durchgeholfen haben. Mega. Super geil. Ey, mega Serie, macht Spaß. So, es muss schnell gehen, du hast nur eine Stunde. Was? Super geil. Also, schaut's euch an, Leute. Herz allerliebst. Das ist furchtbar schrecklich. Das klingt mal furchtbar schrecklich. Mit dem Herbs. Ja, sagt er dann noch nicht Kräuter, sondern Herbs, gell? Herbs. Die wunderschöne Herbs. Herbs. Wir müssen euch mal was erzählen, denn an diese Folge jetzt gibt es das kleine Special. Peter und ich haben uns mit seinem alten Freund, Jugendfreund Holger getroffen. Holle. Wir haben auch Holger mittendrin mal gesagt, ist ja, egal. Wir haben uns getroffen und haben dann, es sollte eigentlich nur ein bisschen so Bratgut geben und ein bisschen Gaming in Peters Garten mit Beamer und Switch und PlayStation und NES Mini und SNES Mini und PlayStation Mini und und 4 Switches, glaube. Das war brutal. Das war brutal. Das war, und, den ich fotografiert haben. Und dieser Abend war sehr schön, und Peter und ich haben zwei Dumme einen Gedanken, haben einfach mal spontan Aufnahmegeräte mitgenommen. Und wir haben jetzt quasi eine halbe Folge noch für euch, die jetzt kommt. Und zwar ein Vorgespräch eigentlich, was dann sehr schnell zu einem Random-Gespräch, zu einem Hype-Gespräch über Kojima abdriftete. Holger berichtet euch so ein bisschen über seinen Gaming-Werdegang auch und es geht auch nochmal um Witcher und so weiter und so fort mit den eindrucksvollen Bratgeräuschen im Hintergrund. Passt auch wieder zu dieser Folge, und zum dann, Thema, gell? Und dann, ideal. Und dann, mach's gut, ja. Peter. Mit einem kleinen Zwischenruf. Ja, stimmt. Das war ja teuer. Ja. Aber auch da könnt ihr hören, wie optimal das Fleisch kein Tick zu früh oder zu spät vom Rost geholt wurde. Genau. Die Cola, wie der Herz die perfekte Temperatur hatte. Genau, wie der perfekte Umami-Geschmack. Das ist der Rostwurst, der Thüringer Rostbratwurst, eine Symbiose mit dem Bier, was durch unsere Kehlen glitt. Und der Senf war optimal gewürzt. Genau. Diese unglaublichen Herbs. Und danach haben wir sagen dann, wir hören uns nachher wieder, aber wir haben uns da nicht wieder gehört, weil wir haben an dem Abend noch ein paar richtig schöne Runden Smash Bros. Gespielt und Mario Kart und Mario Party. Es war richtig geil, ein richtig geiler Abend. Es war dann auch ordentlich kalt dann. So, aber es war richtig cool. Und ich würde jetzt einfach dann mich von euch verabschieden. Und auch von dir, Peter. Vielen Dank wieder für die schöne Folge. Und wir hören uns demnächst wieder. Viel Spaß beim Bonus-Part. Genau. Viel Spaß am Rost. Lasst es ordentlich durchgaren. Das ist der herzhafte Umami-Geschmack. Diesen Ohrenschmaus genießen. Genau. Und denk an den Umami-Geschmack, der einfach explodieren wird auf euren Zungen, euren Gaumen. Und ein podcast-technischer Fußgasm. Einfach optimal ein Ambiente eines Holzfällers wiedergibt, der aus seiner Holzhütte sitzt und sich denkt, ich brauche ein schönes Stück Fleisch und sich schnell was jagen geht und auf den Rost schmeißt und einfach diese Wildnisstimmung, dieses Lagerfeuer, dieses urige, dieses naturverbundene, stellt euch das vor, wie das perfekt sich verbindet. Genau. Und ein Hornissenangriff. Stimmt das sogar auch noch. Aber das ist leider nicht auf dem Podcast, also auf der Zusatzepisode mit drauf. Also das werdet ihr leider nicht erfahren, meine Damen und Herren. Wir hören uns. Bis bald. Peter, wir begrüßen unsere Zuhörer. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuesten Ausgabe. Die Dorfschönheiten-Folge. Peter. 48? 48, bist du sicher? Ich denke. Ja, 48? Ja, stimmt. Bist du dir sicher? Sind sie sich wirklich sicher? Und ihr hört schon, wir sind nicht alleine. Wir begrüßen unseren nächsten Gast. Ein Kindheitsfreund von Peter. Ja, hallo. Peters Gartenfreund. Holle, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf und mit euch reden darf. Schön, wie ein krasses Privileg. Hat ja lange genug gedauert. Ich war 2 Jahre lang auf der Warteliste, ne? Und jetzt bin ich hier. Ja. Ewigkeiten. Anmeldung unter diedorfschönheiten@gmail.com. What the heck was that? Also es kann passieren, dass heute auch ein paar Nebengeräusche irgendwie direkt aus der Gartenanlage ertönen. Wir sind wieder im Garten, ja. Im Garten, genau. Bloß in einem anderen. Genau. Wir sind quasi jetzt Gartenhoppers. Ja. Weil hier der Grill steht. Ja, und wir Hunger haben. Denn man kann ruhig sagen, ich habe beschlossen, wir können ruhig bei mir in den Garten gehen. Wir können auch ruhig braten, das war ein guter Vorschlag, Holle. Nur dann ist mir vor Ort aufgefallen, ich habe gar keinen Rost. Naja, warte, du hast einen, aber du hast den vergessen, daheim. Er steht woanders. Ja. Die Mutti hat es dir noch gesagt, ne? Ja, zum Glück. Und damit begrüßen wir auch unseren besten Peter Stolze. Hallo. Seines Zeichens Balladenhengst. Der menschliche Nuselraum. Und der polnische John Schnee. Stimmt, das warte noch, ja. Also ich habe viele Titel. Und Liebhaber von 90er Music. Ja. Das werde ich gleich noch erzählen. Genau. Wir starten nämlich immer, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, was heute nicht vorhanden ist wahrscheinlich. Freestyle. Heute ist Freestyle, das Thema Freestyle. Wir starten immer mit dem Opening-Gespräch, was so beinhaltet, was haben wir als letztes geguckt, Serien, Filme, was haben wir als letztes gespielt. Oh, das ist und so weiter und so fort. Und cool. Wir überlassen natürlich dir den Anfang. Holle, was hast du als letztes gesehen, konsumiert, genossen? Okay. Liebe Genossen. Eine sehr schöne Serie, sehr komplexe Serie. Lacht mich nicht aus, wenn ich sage, ich habe geguckt. Game of Thrones. Nein, das ist lange her. Tote Mädchen. Lügen nicht. Okay. Das du ja auch gesehen, oder? Ich bin aber stehen geblieben bei Staffel 1, das ist mein Problem. Ja, ich habe nämlich jetzt mit Staffel 3 angefangen. Bin drei jetzt Staffeln schon, gibt's da schon. Es ist jetzt vor kurzem ist eine Staffel 3 rausgekommen. Ja, Moment. Ja. Staffel 3 ist wirklich. Ich habe eigentlich auch gedacht, ja, ist es jetzt eigentlich schon alles erzählt, aber Staffel 3 ist echt gut gemacht. Macht Bock. Soll ich noch ein bisschen erzählen, worum es da geht? Gern, natürlich, gerne. Es geht um ein Mädchen. das ist jetzt nicht lustig, es hat sich das Leben genommen, weil sie gemobbt wurde. Okay, Soweit wissen wir Bescheid, das hat Peter auch schon gesagt. Ja, und ein, mit diesen Kassetten und so. Genau, und ein guter Schulfreund, genau. Der eigentlich immer ein bisschen mehr wollte, aber leider immer so der Friend war. Achso, Friendzone. Ja, genau, Friendzone. So Friendzone. Ja. Okay, ne? Der hat da so ein bisschen für Gerechtigkeit gesorgt und wollte halt wissen, wer hier der Übeltäter ist. Woran hatte die Legion? Warum hat sich das gute Mädchen das Leben genommen? Es war echt harter Tobak. Man hat auch gesehen, wie sie es gemacht hat und welche Gründe da waren. Also, das war echt heftig. Okay. Und kann man sich angucken. Also, es ist, viele sagen, das wäre nur was für Teenies, aber wenn Leute Bock haben auf eine gute Story, ja. Auf gut geschriebene Charaktere, auch sehr authentisch und charmant erstellte Charakter, die hier drin sind, es hat echt Laune gemacht. Ich wollte halt immer wissen, wie es weitergeht. Obwohl ich bei der ersten Folge schon dachte, na, das ist nur was für Teenies, aber nee, es hatte mich gleich gehabt. Ich habe mich bis nie jetzt dran gewagt. Nie. Dann meine Frau hat es geguckt, fand es auch okay, aber irgendwie. Ja, gib dir mal einen Ruck. Das ist so. Gib dir mal einen Ruck. Peter hat ja auch damals das Lied The Night We Met vorgestellt. Stimmt, ja. Von Lord Huron. Ich fand das so stark hier auf dem Ball dann, wo sie dann diesen Rückblick hatten im Endeffekt. Every breath you take. Ach nee, es war ein anderer Ball. Das war eine andere Serie. Das war der Snowball. Da sind wir schon wieder bei seltsamen Dingen. Dieser Song, irgendwie hat er mich verzaubert. Also den höre ich mir immer wieder gerne an, bis heute noch. Mm-hmm. Und ich weiß nicht, ob du den Song so ein bisschen noch auf dem Schirm hast. Der war so ein bisschen so getragen, wie so ein Walzer fast so. Vor allem auch in Staffel 1 wurde der oft gespielt, aber auch nur zu passenden Momenten. Genau, ja. Immer wenn es wirklich gerade sehr tragisch wurde oder so. Der Moment, wer davon ein Cover hören möchte von Peter, den empfehle ich unsere Musikfolge, wo Peter das Folge 806. Genau, B. Die B-Seite, weil wir haben nur Kassetten eigentlich. Genau, Kassettencast. Ja. Das hast du jetzt geguckt? Bist du durch mit der dritten Staffel? Nee, ich bin jetzt in der letzten Folge, habe ich heute früh geschaut, bis mir Peter gesagt hat, er ist unterwegs, muss ich pausieren. Okay. Aber es macht echt Bock. Aber guckt so, euch das an. Ja. Und habt keine Angst davor, dass es irgendwie welcher Kitsch ist oder irgendwie so. Ist echt eine gute Story. Abgeflaut von der Vergleich zur ersten oder zweiten Staffel? Ist die ganze Zeit, hat sich sogar verbessert in Sachen Storytelling. Also echt geil. Auch das Character Development ist drin. Mhm. Weil du hast am Anfang von Staffel 1 und 2 ein paar Gesichter, wo du denkst, was machen die hier? Die haben sich auch gemausert. Okay. Also guck dir die Staffel 2 an. Das war jetzt geil. Das war stark. Guck wirklich diese Serie weiter. Das war jetzt so ein bisschen der Lanz. Ja. So ein bisschen. Ja, vor allem nein, wirklich, guck dir Staffel 2 an. Und dann, wenn es dir gefällt, Staffel 3. Also, hast du Staffel 2 nicht schon was angefangen? Ich habe sie auch nicht. Ich habe irgendwann mal kurz angefangen, dann habe ich gedacht, ich habe keine Zeit. Nee, ich habe neulich mal durch Zufall parallel bei jemandem mitgeguckt, die dritte Staffel angefangen hat, also eine Freundin von mir, und hatte eben die dritte Staffel angefangen, die kam direkt raus, hat sich angeguckt, und ich habe schon gemerkt, irgendwie blicke ich nicht mehr durch, mir fehlt echt die zweite Staffel. Ja, und kannst du ja auch nicht machen. Genau, also da ist wirklich ein bisschen was passiert dazwischen, und die dritte Staffel setzt wieder mit neuen Sachen an, und ich habe einfach gemerkt, wie ich da gesessen habe, habe gesagt, ist das jetzt komplett neu, oder ist das in der zweiten Staffel schon erklärt worden? So, und manchmal war eben so, ja, der Tenor, dann der Grundtenor, ja, das ist schon erledigt, aber das, was sie gerade sagen, ist neu. So nach dem Motto, habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss die zweite Staffel gucken. Oder es gibt dann wieder Rückblicke, und es tauchen neue Personen auf jetzt. Ja, da kannst du ja nicht relaten. Wo du so durcheinander bist, auf einmal denkst, waren die ganze Zeit da? Die tun irgendwie so, als wären die schon länger da, und irgendwie blicke ich ja nicht durch. Dann kommt plötzlich ein Rückblick mit dieser Person, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und habe gedacht, was, wie lange ist denn jetzt da? Ich denke, das ist die neue, und also... Sowas wird ja auch aufgegriffen. In der dritten Staffel habe ich nur gemerkt, dass es eben drum geht. In Staffel 3 ist das auch nochmal jetzt kommt die neue stärker so beleuchtet, dass die halt oft von der Vergangenheit erzählen, was alles passiert ist. Und selten bist du da gerade in der Gegenwart. Hm. Na, die erzählen viel, was damals alles geschehen ist. Ja. Hm. Aber auch gut. Und irgendwann kommt der Jobber mit Grace drauf. Ja, okay. Okay, keiner versteht. Ach, okay, okay, keiner versteht den Pulp Fiction. Pulp Fiction. Okay. Das ist bei mir Jahre her. Dann werde ich jetzt intervenieren an dieser Stelle und werde jetzt einfach mal eine Lanze brechen. Markus Lanzer. Für Markus Lanzer. Für einen meiner. Boah. Für einen meiner meiner. Okay, das. Mein Lieblingsthema. Der Podcast ist ab 18. Filme. Schneid mal raus. Ja, wir sind. Wir sind auf jeden Fall als explicit gelistet. Wir dürfen sowas wie Fotze sagen. Das ist in Ordnung. Das finde ich toll. Das ist in Ordnung. Das ist sympathisch. Historienfilme. Ja. Große Liebe von mir. Alles, was mit irgendwelchen pseudogeschichtlichen Bezügen, auch wenn es nur entfernt ist. Ich habe endlich mal wieder nach Jahren mal wieder Braveheart geguckt, Alter. Braveheart? Ich liebe Braveheart. Warte mal, das war doch mit dem Drachen. Nee, oder? Das ist nee. Dragonheart. Ah, okay. Braveheart ist hier. Ey, scheiße. Für Schottland! What the hell? Ey, ich liebe ihn. Und ich habe versucht, auf Englisch zu gucken. Und die reden ja alle so hier schottisch, ne? Hey, they can't agree in the color of the shite. So, wo ich mir denke, Alter, was? Und dann schalte ich um. Sie können sich nicht einigen in der Farbe ihrer Scheiße. Ach ja. Ey, ich liebe diesen Film. Das Problem ist ja... Gut, ich bin raus. Ich werde mich mal um das Fleisch kümmern. Peter nimmt es in die Hand. Und wir kommen mit an Rost. So, meine Damen und Herren, es geht jetzt live an den Rost. Ihr seid an den Rost. Live dabei. Ihr könnt vielleicht die Rostaromen hören. Die großen Dorfschönheiten... Ja, wir müssen hier auch langsam mal anfangen, weil sonst Grillparty. Ja nichts hier. Peter, komm mit rum. Ja, also die Kohle ist auf jeden Fall schön weiß durchgeglüht. Ja, das durchgeglüht Fettstift. Ja, auf jeden Fall die Geschichte von William Wallace. Ich denke, der Film ist von Born 90. Ich glaube, das sollte eigentlich jedem bekannt sein. Der ist eigentlich. Die Sache ist halt Mel Gibson, gell? Mel Gibson. Der ja mittlerweile so halb als Antisemit gilt oder so. Und du siehst aus wie so ein Reporter. Das ist gerade echt geil. Schwierig ist. Peter, das wird doch eh nix. Stell dir das mal vor, ja. Wir haben gerade eine schöne Hecke hier. Ich habe gerade überlegt, dass einfach dieses Mikro so aus der Hecke rausguckt mit diesem roten Leuchten. Okay, ja. Und Peter macht zurück. Peter macht wieder Störgeräusche. Ja, und ja, richtig geiler Film. Hast du mal gesehen? Braveheart. Irgendwann mal, ist lange her. Der ist auch ewig lang, oder? Ja, der geht 3 Stunden. Morgen. Warte mal, ich werde den mal kurz mit Speck noch einreiben. Ja. Und morgen. Da gucke ich mir eher der Herr der Schotten an. Der ist genauso lang. Die Schotten dicht machen. Wenn Herr der Ringe auf Schottisch guckst, hast du Herr der Schotten. Put the ring in the fire. Wir brauchen Speck. Speck. Speck. Speck. Was geht denn, Alter? Backstreets, Speck. Alright. Ja, ich sehe, wir haben keinen Speck. Nee, leider nein, weil mein Vater alles eingesackt hat. Leider gar nicht. Aber ist doch nicht schlimm, aber, das wird so gehen. Aber weißt du, was ich holen kann? Spekulatius. Und zwar Mandelspekulatius, Leute. Es ist wieder in den Geschäften. Get the fuck hier. Out of here. Ich habe wirklich alles so mit Spekulatius ausgekleidet hier. Kompletten Rost belegt. Spekulatius. Du bist ein richtiger Spekko. Bist ein richtiger Spekko. Ist auch geil, ja. Auf jeden Fall, du hast den auch schon gesehen? Auf jeden Fall möchte ich morgen... Der Film ist auf jeden Fall spektakulär. Spekulatius, yeah. Morgen gucke ich einen Patrioten. Morgen gucke ich Patrioten, das ist genauso lang. Also Mel Gibson-Filme sind nicht immer scheiße, wollte ich nur nochmal sagen. Auch wenn der Typ wahrscheinlich privat ein richtiger Wichser ist. Ja, aber es geht ja um den Film jetzt. Es geht ja auch um den Film. Genau. Und das ist das Wichtige. Da interessiert dich keine Hintergrundgeschichte. Mit Mittelalter kriegt man mich ja sowieso. Mittelalter geht bei mir immer. Das geht schnell. Also auf jeden Fall ist es ordentlich hot hier. Also Leute, ich empfehle euch. Alter, das geht aber wirklich gut. Der Patriot, meine Damen und Herren. Der Patriot. Der Patriot. Und. Du willst gleich Werbung für deine neue Patreon-Seite machen. Peter, was gibt's bei dir noch? Interessant, wie wir uns die Bälle jetzt hier zuspielen. Das ist fast wie früher. Erstmal noch den Tennisprofi beobachten konnte, Boris Spekker. Und kurz den Heuballen durchfliegen lassen. Grillen zirpen. Erstmal Grillen zirpen. Wir müssen viele Dinge rausschneiden, merke ich. Das hat mir jetzt angetan. Peters schlechte Gags bleiben immer drin. Genau. Also wir schneiden ich liebe fast nichts, außer Namen. Stimmt. Nicht mal Haare, momentan. Ey, ich mag aber deinen neuen Jesus-Look. Ich find den geil. Ich mag deinen Jesus-Look. Nee, das sieht schon cool aus. Ja doch. Das ist schon geil. Das hat schon was. Irgendwas. Ich weiß nicht was. Jesus vielleicht. Ich glaube aber, Peter möchte vorstellen, wer eigentlich Holle ist. Oh ja. Mein... Ja, dann. Ja, dann machen wir das. Also beide so angeguckt. Okay. Eine kleine Laudatio. So kurz gehalten. So, dieser Liebesblick, also, dieser. So, das sind kurz Herzen durchs Mikro geflogen. Ja. Also, Holle ist, ich habe ja schon ein paar Mal davon erzählt, ist mein. dieser Blick. Mein Freund von. Holle von, was my first love. Ja, so von, ähnlich, ja. So von ähnlich. Früheren Gartentagen. Die Tage. 20 Jahre ist das her, ne? 20 Jahre, ja. 1999. Ich glaube, das war... Das war 1999. Meine Freundin ist weg und freut sich. In der Südsee. Wir brauchen Speck. Allein. Meine Freundin kriegt Speck. Und freut sich. Ja, okay, ich habe dich unterbrochen. Freundin grillt Speck und freut sich. Weil wir können diesen emotionalen Moment jetzt hier nicht so lapidar behandeln. Ja. Okay, sorry. Nochmal von vorn. Also, es war vor 20 Jahren. Als es sich begab, Robert, hör auf, Robert speit gleich hier alles aus, was eigentlich in... Nein, er hat sich unter Kontrolle. In seine Röhre soll. Und zwar, genau, es war vor 20 Jahren, da begab es sich, dass der junge Peter Stolze in ein Garten hauste und in derselben Gartenanlage... Hauste, wie ein Poltergeist. In derselben Gartenanlage noch mehr Menschen unterwegs waren. Aber nicht jeder war gleich. Viele interessierten den jungen Stolze nicht. Gut, vielleicht die heiße Nachbarin von nebenan, die gerne im Bikini sich gebräunt hat. Aber Alter, kennst du die Geschichte noch? Wir haben uns darüber unterhalten. Kleinen Moment. Okay, okay. Aber ich weiß, wen er meint. Dazu später mehr. Jetzt erstmal noch zur Vorstellung. Jedenfalls, es begab sich, dass in einem Garten, nicht weit entfernt, in einer Galaxie, nicht weit entfernt von diesem Garten, ein junger Holle... Das Licht der Welt. Das Licht des Gartens. Das Licht der stolzschen Welt erblickte. Das auf erste jeden Mal draußen war. Genau, also. Das erste Mal Sonnenlicht sah. Sonnenlicht. Und auf jeden Fall begab es sich, dass diese zwei jungen Menschen nicht weit voneinander entfernt, in dieser Gartenanlage, irgendwie aufeinander trafen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber es war schön. Ja, es war wunderschön. Ich kann das bestätigen. Das war unser erstes richtiges Aufeinandertreffen. Auch ja, noch nie beschrieben. Stimmt, ja. Das müssen wir mal machen irgendwann. Auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall auch Fußball gespielt und sowas. Wahrscheinlich hat sich's über einen Sportplatz oder sowas entwickelt. Ich glaube, vermute ich so, mal. Ne? Genau. Hier gleich vor der Gartenanlage gibt's ja diesen riesigen Fußballplatz, wo die ganzen Gartenkinder zusammenspielten. Und dann hat man uns ja, die Eltern vielleicht so zusammen geschickt haben, gesagt, hier, spiel mit dem. Na, nerv uns mal nicht. Wir wollen genau, die wollen, dass sie ihre Ruhe halten. Genau. Und dann fing es an. Du hattest die PS1 oder dein Bruder hatte die PS1. Mhm. Und du hast gesagt, ey Holger, lass mal hier dieses geile Game von meinem Bruder spielen. Und das war Metal Gear Solid 1. Alter. Warst du davor schon Computerspiel-affin? Ja, ich hatte ein Game Boy. Okay. Und habe auch schon rote damals... Rote oder blaue Edition? Rote. Okay, sehr gut. Guter Mann, guter Mann. Rote, ich habe auch viel Mega Man gespielt. Das war auch mein zu meinen ersten Spielen. Ist sehr hart, härter als Dark Souls. Also, ne? Ist halt kein Dark Souls. Ist halt kein Dark Souls, ne? Aber ja, so, ja. Kannst du richtig wurde, schon mit drauf haben. Ja, das, ja, aber nur in der Mitte ist es hier am meisten. Hier vorne nicht so. Das kannst du vorgaren. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ah, okay. Garus Forus. Ja, Garus Forus. Aber so entstand eine... So entstand eine starke Freundschaft. Ja, also wir sind wir haben Metal Gear Solid 1 durchgespielt. Mhm. Und wir hatten nur eine Stunde pro Tag Zeit, weil deine Mutter immer gesagt hat, jetzt spielt man hier wieder draußen Fußball. Sonst werden eure Augen viereckig. Habt ihr dann auch nach dem Fußballspielen nochmal eine Stunde Zeit gekriegt? Ich glaube, wir haben dann nochmal was bekommen, ne? Ja, ja. Also deine Mutter hat dir dann so gesagt, ja kommt nochmal eine Stunde, kommt nochmal rein. Ja. Das war dann schon sehr angenehm, ja. Ja, ab und zu wollte sie einen ja auch mal wiedersehen, so. Also es kann ja auch sein, dass man dann irgendwie plötzlich mit dem Fußball davonfliegt oder sowas. Oder den Fußballplatz verlässt oder woanders hingeht zum Zocken. Und hat sich gedacht, naja, bevor die woanders hingehen, lass ich es einmal wieder rein in die Gartenlaube und dann schön mit dem kleinen viereckigen Röhrenfernseher, gell, hingesetzt. Oh, das war so geil, ey. Und ja, das waren Sachen. Aber zu der PlayStation kann ich auch nochmal sagen, die war ja, wie du gesagt hast, mein Bruder hat die eigentlich gehört. Stimmt, du hast mir das erzählt. Der hat sie zum Schulabschluss oder so geschenkt bekommen von den Eltern. Ne? Na, das war eigentlich die Motivation für meinen Bruder. Der war halt in der Schule auch immer nicht so hier ganz in den Top-Ergebnissen, sag ich mal so. Gell? Er hat auch nur das Nötigste gemacht. Ne? Ja, genau. Also kennt man vielleicht so ein bisschen. Wer nicht, genau. Also das ist eigentlich das Grundprinzip dieses Podcasts. Und im Prinzip war das dann so der Ansporn, so jetzt machst du aber noch eine richtig geile Abschlussprüfung, da kannst du es nochmal reißen, so, weil die Noten waren ja wesentlich mehr wert und das wurde ja nochmal neu verrechnet und da konntest du ja nochmal ein bisschen was rausholen. Und das war im Endeffekt, wie gesagt, die Motivation, der Ansporn, dass mein Bruder nochmal richtig lernt, sich dahinter klemmt. Mhm. Und es hat sogar funktioniert. Mein Bruder ist richtig gut abgegangen von der Schule. Also der hat sich dann nochmal richtig von seiner besten Seite gezeigt, richtig gute Noten nochmal bekommen. Welche, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Belohnung war die PlayStation 1. Ja, genau. Dann auch gut genug, um halt die Konsole von den Eltern zu bekommen. Und also das nenne ich das hat mich geprägt. Motivation. Ja. Ja. Also ich muss sagen, das hat mich echt geprägt. Als wir damals Metal Gear gespielt haben, ich habe mich sofort drin verliebt und bin bis heute Kojima-Fan. Ich habe ja auch gerade die Jacke an. Ich wollte gerade sagen, man sieht es gerade. Es ist ein geiler Typ. Ja. Und ich freue mich so auf Death Stranding. Und es macht mich traurig, dass Robert-Teaser, ne? Dieser da heißt Robert. Wirklich noch nie was mit diesem Mann zu tun hatte. Was soll das? Was ist die Entschuldigung hier? Das kann nicht sein, das kann ich so nicht hinnehmen. Leider kein Attest. Und dabei wendete er die Wurst. Wenn er diese Frage sein. Kleine Frage, und darf ich ein Foto von euch machen? Und er wedelt mit der Tätschern. Auf unserem Blog veröffentlicht. Klar. Ja, auf jeden Fall. Das Lustige an der Geschichte war eigentlich auch noch, warte, ich muss kurz innehalten. Leute, wartet, Foto. Wartet, hört, still. Die Röstaromen, hört ihr sie? Und mein Bruder hat die dann im Endeffekt bekommen, aber hatte dann nicht mehr wirklich Zeit. Er ist dann in die Ausbildung gegangen. Das war auch eigentlich so das Traurige. Er hat dann die PS1 bekommen und wir waren eigentlich immer so die Einzigen, die da dran saßen. Peter, der Nutznießer. Also ich habe im Prinzip nichts gemacht und habe sie bekommen. So ein bisschen und wir haben gezockt dann. Ja, Paris. Ja, wie so ein kleiner Parasit, ne? Aber ein freundlicher Parasit. Ein bisschen freundlicher. Aber man muss halt auch sagen, wir konnten die auch besser nutzen, gell? Mit dem man verwandt ist. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir dann parallel gezockt, beziehungsweise uns immer abgewechselt. Ach, das war und also so wirklich geil, Metal Gear war dann auch so ein Ding, wir da auch damals in unserem, ich nenne es mal Leichtsinn, haben dann versucht, irgendwie Metal Gear zu schaffen und dann gab es ja diese Stelle mit dem Codec, also wo man dann diese Codec-Nummer zum Kontakt rausfinden musste. Ich glaube, wir sind nicht so drauf gekommen am Anfang, aber wir haben es dann hat man so einen Geistesblitz und uns mega gefreut. Ja. Mhm. Internet war noch nicht so das Ding, das war das Problem. Nee, das wurde ja da noch nicht erfunden. Man war angewiesen auf ich hol mal kurz Erfindungsreichtum, seinen eigenen Grips. Du spielst jetzt auf das mit der Verpackung an, oder was? Genau, ja. Genau. Als dort hinten auf der Verpackung das wirklich drauf stand, ne? Und welcher Code war es? 140.15. Genau. Ah, da hat mich sogar, lustige Geschichte noch am Rande, jetzt ist Holle gerade kurz weg, um was zu holen. Holle hat ja mit mir zusammen nochmal Metal Gear angefangen, aber und zwar auf dem GameCube, das Remake Twin Snakes. Und wir haben es leider nur so bis zur Hälfte geschafft an dem einen Abend, aber es ging auf jeden Fall gut voran. Und selbst Holle hat geguckt, dass ich mich nach den Jahren noch an diese scheiß Codec-Nummer erinnern konnte. So, dann kam das, ja, jetzt brauchen wir die Nummer. Und ich so, na, 140.15. Holle, was hast du dir dabei gedacht? Hast du bestimmt gedacht, der Stolze. Das ist doch nicht in sein Ernst, dass er das noch weiß. Was stimmt nicht mit ihm? Ja, stimmt, du wusstest es auswendig, ne? Ja, ich hab's dir gleich gesagt. Ja, dann hast du mich angeguckt. For real jetzt? Echt jetzt? Ich hab mich erst noch so drauf gefreut, okay, das weiß er nicht mehr, ey. Das weiß er nicht mehr. Ja, da hat er gedacht, da hat er mich. Aber ich hab mich an ganz anderer Stelle extrem blamiert, und zwar im Kampf gegen Revolver Ocelot, den ersten, das war ersten Bosskampf. Sehr peinlich. Also das war echt gruselig. Aber das war auch das Remake, ne? Das ist ein bisschen anders auch noch gewesen, so vom Gameplay her. Ja, der Stick hat mich immer wieder aus der Bahn geworfen. Man muss dazu sagen, der Raum ist halt vermint mit zu treten in der Mitte. Und man hat du, im Prinzip immer, du hast ausgesehen dann immer auf diese C4-Dinger. Ich bin da ständig wieder reingerannt. Okay, jetzt losgerannt, bumm, rein, um die Ecke gebogen, zack, in C4 reingerannt. Wieder Game Over. Und irgendwann war das nicht mehr zu fassen, dann hat es Holle gemacht. Nachdem ich 20 Mal gescheitert bin. Aber wir sind vorangekommen. First try. Naja, also Metal Gear Solid nach wie vor, geiles Game, haben wir damals wie verrückt gespielt. Aber da war noch ein Game dabei, was wir damals auch gezockt haben, also das ich mich noch gut erinnern kann, und zwar Final Fantasy 7. Und 8 haben wir auch fucking viel gespielt. Ja. Ey, Alter, das war so geil. Das waren so die wir ersten haben 8 Games. Mega wirklich gesuchtet. Ey, das war mega gut. Da müsst ihr euch einfach vorstellen, dieses Bild, wie so zwei kleine Knatze da drin sitzen in der Hollywood. Nicht Hollywood, in der Laube. Mm, und da wirklich drin setzen im Bungalow, genau, und vor so einem kleinen Monitor und versuchen da irgendwie voranzukommen, irgendwie Progress zu machen. Und irgendwie auf eine neue Ebene zu kommen. Zu leveln. Looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Okay. Egal, mit grässlicher Grafik. Pipapo. Trant ist geil. Auf jeden Fall sind es eben immer noch nach wie vor geile Memories. Also es gab auch die Memory Card damals, da hätten wir es auch drauf speichern können, aber die hättest du heute nicht mehr mit ihren 8 MB, gell? Aber es, war das schon bei der PlayStation 1 8 MB? Ich bin mir sogar gar nicht sicher. Ich bin der Meinung, es waren 8 MB. Echt? Ich dachte, die Standardgröße der PlayStation 2 Memme ist 8 MB. Aber was hatte dann die 1? 2 MB? Ja, wahrscheinlich sowas, ja. Was ganz komisches. Ich weiß es nicht mehr. Damals, als man noch Memory Cards brauchte. Da musstest du dir sogar überlegen, was speichere ich jetzt ab? Gell? Kann ich den Speicherstand noch erhalten, sobald ich ein neues Spiel habe? Klappt das noch? Muss ich den irgendwie rüberschieben? Brauche ich eine zweite Memory Card? Ja. Also Final Fantasy 7 Remake, das müssen wir zusammenspielen. Das geht nicht anders. Das stimmt. Das geht nicht anders. In der Laube. Ich habe so keinen Bock drauf, ey. Das kann doch nicht sein. Wer ist das nochmal? Halt, er nennt sich Robert. Dieser hier. Dieser. Kein Final Fantasy-Kontakt bisher gehabt. Nicht einmal. Na gut, Xbox, ne? Da haben wir schon mal einen Fehler. Na doch, Final Fantasy 15 habe ich angefangen. Habe ich eine Stunde oder zwei drinne versenkt, aber. Ja, der gut, das ist so, kein Final Fantasy. Ey, das ist auch so, ich habe da so kein. Irgendwas schreckt mich da derbe ab, ey. Ich mag das irgendwie nicht. Die Haare. Ach, Mann, ey, Leute, ey. Gib mir eine Axt. Gib mir eine Axt. Und dann bin ich zufrieden. Also. Das hat fast so ein bisschen was so von so einem MMORPG-Style, so als würdest du hier in World of Warcraft rumlaufen und so, und da tauchen immer mal Viecher auf. Eigentlich, also Final Fantasy 15 war wie in Kingdom Hearts. Oder das ist sogar der bessere Vergleich, ja. Aber in Kingdom Hearts ist ja wenigstens noch Disney drin. Ja, aber so vom Gameplay her, das meine ich. Ach so, okay. Weil du bist ja da rumgerauft. Ja. Es gab ja kein Active Time Battle mehr, das haben sie ja nach 10 komplett weggeworfen. Ich wollte schon sagen, Moment. Brauchst du warmes Bier? Ja, auf jeden Fall, nee. Du bist ja der Jüngste. Also brauchst noch kein warmes Bier. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, aber. Sind wir jetzt noch bei 15? Oder? Jetzt sind wir bei 7 wieder. Oh, ey, wirklich das Remake. Ich habe, also, die Grafik sieht klasse aus, aber ich mag irgendwie. Ja, aber das Gameplay ist auch wie bei 15 sogar noch ein bisschen besser, Weil du ja diesen rundenbasierten Aspekt noch mit drin hast, wenn du Gegner angreifst, dass sich diese Leiste füllt und dass du dann einen Skill machen kannst, in aller Ruhe noch auswählen kannst. Hm. Und das sieht richtig geil aus, wenn die Aber kann man Zeit da, hat man da auch einen Charakter, der Fotos machen kann? Das ist die wichtige Frage. Das wird 100 pro, also jetzt nicht der Charakter, aber es wird 100%ig einen Fotomodus geben. Ich glaube auch, dass es kommen wird. Weil es sieht einfach zu geil aus, wenn die Zeit so ein, also wenn alles so in Zeitlupe abgeht. Und ich bin mal gespannt, ob es da ein Regalia Easter Egg gibt. Delicious. Delicious. Aber zumindest gibt's. Ich muss mir das. Es gibt ja trotz ich mag allem diese Random Encounter einfach nicht. Es gibt es ja dort nicht. Da kommt, du haust die ja einfach weg. Da kommen diese. Also jetzt bei. Jetzt bin ich wieder bei 15. Diese. Da kommt auf einmal. Kommt auf einmal so ein Flugpott-Schiff. Da kommen da solche Techno-Dudes raus, wo ich mir denke: Oh, fickt euch, ey, ehrlich. Ich hab da keinen Bock drauf. Mann. Die waren aber echt nervig. Gebt mir eine Armbrust. Gebt mir eine Armbrust. Und auch so randommäßig, ne? Sind die immer so angeflogen, rausgekommen, ja, sagen, aber das, hey, das Jungs, gehört ja auch teilweise. Nach der Bock. Das gehört random. So, moin. Wo du denkst, was warum? Wir wurden hier zu einer Grillparty eingeladen und dann steht ja nur drei am Rost, gell? Random, was soll das? Random Encounter gehört ja zu Final Fantasy dazu irgendwo. Das ist mir schon bewusst. Hm. Ist ja auch in Final Fantasy 7 drin. Ich habe ja das zumindest auch schon mal angefangen zu spielen. Ja, ja, im Original, ja. So, dass quasi die Switch-Version, die es da gerade im eShop gibt. Noch und das ja, irgendwie boah, die Grafik stört mich nicht mal so richtig dabei. Mhm. Ich finde, das ist kein richtiger rundenbasierter Modus, finde ich. Dadurch, dass du halt trotzdem eine Zeit hast, die abläuft. Ja, das ist das Time-Battle. Das mag ich halt. Dass du halt warten musst, bis dieser Balken sich füllt und dann erst eine Aktion hast. Das mag ich halt gar nicht. Mhm. Ich mag dieses stupide Verteidigung von Gegner singt. Ja, du bist, ja man merkt von schon, Pikachu du bist singt. Eher so der Fan von westlichen Rollenspielen. Mhm. Ja, ja. Ja, aber leider ist Final Fantasy 7 nicht gut gealtert. Also ich habe es auch noch mal versucht. Alter. Ja, es ist schwierig. So scheiße sieht es im Handheld-Modus sieht's so scheiße gar nicht aus, finde ich. Ich will eigentlich nur Chocobo-Rennen machen. Chocobo? Chocobo-Rennen machen. Mehr will ich eigentlich nicht. Dann wirst du der Chocobro. Ich will Chocobos züchten. Gibt's in Final Fantasy 15. In geil. Was? Die sind sogar gar nicht so schlecht, ja. Was? Fand ich auch cool. Was? Vor allem, was? Vor allem, ich muss morgen erstmal wieder installieren. Vor allem kannst du mit denen dann auch geil durch die Kante rennen, auch so über die Welt. Also ich bin irgendwann ganz viel mit dem Schokobo rumgerannt und ganz viel durch die Kante gehüpft. Da und der lernt ja dann auch so ein bisschen dazu, dass er weiter hüpfen kann und dann ein bisschen auch hier ein bisschen flattern kann. Leicht, da gab es dieses Assassin's Creed Crossover, ne? Hm? Obwohl das war wieder das Geile mit dem Regalia, das war ja dieses Auto, ja, genau, wo du dich reinsetzen konntest, dass du da alte Final Fantasy Musik abspielen konntest, das war geil. Das war nice, ja. Ja, ist halt für die krassen Fans ist das was. Mich lässt das halt kalt, ne? Mega geil, so. Vor allem wieder so die alten Final Fantasy bei 9 Tricks. Bei mir passiert da ja nichts. Hm. Ah. Ist ja logisch, dass da bei mir nichts passieren kann, ja, weil ich es nicht kenne. Was wollt ihr jetzt sagen? Scheiße. Schokobo. Bei Schokobo waren wir. Schokobo? Ja, da gab es ja dieses Assassin's Creed Crossover. Ne? Das war auch nicht schlecht, sag ich. Ne? Ja? Da gab es irgendwie so Events hier. Konntest du dir kostenlos runterladen. Assassin's Creed in Final Fantasy 15. Und dann gab es in Assassin's Creed Origins gab es quasi eine Mission, die quasi, wo du deinen Charakter triffst in Assassin's Creed von ich weiß jetzt nicht wer. Auf Noctis, jeden Fall, Pronto, nee, Gladio. Nee, auf jeden Fall keiner von denen. Ignis. Ach, jemand anders? Jemand anders. Okay. Und Sid. Und da kriegst du ja dann auch einen Schokobo. Reitest du in Assassin's Creed auf einen Schokobo rum. Ach, das ist ja cool. Ach, okay, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja. Okay, das ist cool, ja. Aber so ein Fake-Schokobo ist eigentlich ein Kamel, was ein paar gelbe Federn reingemacht hat, mit einem Schokobo-Gesicht drauf. Naja, gut. So, hat halt vier Beine. So. Na gut, aber okay, das ist dann wieder ein bisschen trotzdem ist es, weird. Trotzdem ist es ganz nett, so für Fans. Und dass sie da halt auch so einfach gemacht haben, okay, wir machen da das Event für die Final Fantasy Leute und dann hier das Event so halt Crossover-mäßig. Das fand ich geil. War eine coole Idee. Ein Schokomehl. Ein Schokomehl, genau. nicht schlecht. Peter Stolze. Oder Kamobo. Kamobo. Kamobo finde ich ein bisschen Kamobo geiler. Ist ein bisschen besser, gell? Ja. Ein wildes Kamobo greift einen Kind nach Pokémon Schild und Schwert. Nein, ich möchte das nicht. Pokémon. Ich frage mich, wann die Grillzange kommt, einfach als Pokémon, weißt du? Einfach eine wilde Grillzange drauf. Jetzt gibt's ja jetzt eine Teekanne, ne? Gibt's als Pokémon jetzt. Ja. Ja, und irgend so einen komischen Reier oder was das da war. So ein, ich muss so krass reiern. Ja, da, ich muss reiern, Mann. Die hätte so viel mehr machen können. Aber ich weiß nicht, wollen wir uns jetzt auf dem Pokémon-Thema versteifen? Ich hoffe ja irgendwann. Wo es uns hinträgt, trägt es uns. Ja, aber dann gibt's hier wieder Hate. Wieso? Bist du raus? Na, ich bin Pokémon-Fan der ersten Stunde. Aber als ich dann 2015 bei der Switch-Konferenz gehört habe, dass die Jungs an einem großen Konsolenthema jetzt wieder arbeiten, habe ich Bock gekriegt. Weil seit 10 Jahren gibt es kein Konsolen-Pokémon mehr. Und dann zeigen sie es und sieht halt einfach aus wie die Gameboy-Fassung in HD. Da war ich ein bisschen traurig. Auch die Animation, alles ist alles 1:1 kopiert wieder. Da bin ich sad. Ja? Da bin ich sad. Ja, weil ich weiß, dass sie es halt viel Pokémon geiler machen. Klasse. Ich mag's. Ich warte auf die zweite Generation. Meinst du Go oder Pokémon Let's Go? Also jetzt auf dem Handy. Das Ding. Nee, oder meinst du das auf der Switch? Pokémon Let's Go, Pikachu oder Evoli. Ist ja von der Switch. Ah, okay. Ich mag das. Mag das total. Ja, stimmt. Ich warte ja auf die zweite Generation. Ich warte wie ein Blöder, ey. Ja, ich habe mir die erste Gen jetzt auch geholt, jetzt vor einem Jahr gespielt, ein Nostalgie-Bonus over 9000. Ja. Das ist halt einfach geil, wenn du so ein altes Gameboy-Spiel in Anführungsstrichen nochmal so in 3D erlebst und es hat Bock gemacht. Es macht so mega Spaß. Obwohl es so Spaß einfach war, aber es war halt wieder geil, so in die Gebiete zu kommen, die Musik. Es macht mega Spaß zu farmen. Das ist so das. Ja, und das war auch angenehm, dass du halt nicht so in Random Encounter reinrennst, sondern halt die Viecher gleich gesehen hast, wo du halt reinrennst. Da konntest du halt gleich sagen. Das macht mega Spaß, auf Shiny-Jagd zu gehen. Ich liebe das, ey. So geil, ey. Da irgendwelche Shinies zu farmen und so. Das macht schon richtig Laune. Pokémons ausmaxen durch die ganzen Bonbons, die du ja dann kriegst immer. Ja. Ich war super skeptisch, aber mir gefällt's. Bin auch sehr gespannt auf den neuen Teil dann. Muss ich sagen. Wird sich auch wieder gut verkaufen, weil die Diehard-Pokémon-Fans, die kaufen eh alles. Ja, auf jeden Fall. Ich kauf's auch. Ja, siehst du, da haben wir wieder einen. Ich kenne auch Leute, die kaufen beide Editionen einfach, um sich selbst das dann hin und her Peter, das darfst du nicht schieben machen. Zu können. Ja, aber Peter, geht doch gar nicht. Na, ich nicht. Es geht doch aber gar nicht, wenn du noch zwei Switches hast. Aber die wollen ja die Pokémon... Die wollen ja die Pokémon Bank, wollen die ja jetzt auch auf für das Switch machen. Das gibt's ja auch noch. Ist das eigentlich jetzt schon online, dieses System? Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Aber... Ja, es wird das erste Pokémon sein, wo man nicht alle Pokémon kriegen kann. Was sie da vorgestellt haben. Das ist schon wieder scheiße. Ja. Aber naja, ich finde doch die Haupt-Pokémon echt lame. Also hier das Schwert und das Schild. Also das Schild sieht echt Banane aus. Wobei ich diesen Hund mit dem Schwert noch ganz geil finde. So. Also das erinnert halt auch so ein bisschen an Dark Souls. Beziehungsweise so ein bisschen... Wie immer mit eurem Dark Souls. Ja, ich habe es nie gespielt, irgendwie feiere ich den Stil. Raus hier. Raus aus diesem Garten. Raus aus diesem Garten. Weg vom Rost. Nee. Wir haben uns die längste Zeit gekannt. Ey, Dark Souls ist wirklich gut. Nee, es gibt ja auch so einen Hund tatsächlich in der germanischen Mythologie, der da eben ein Schwert in der Fresse hat. Okay. Ja, aber sowas hatten sie doch schon mal, legendäre Hunde. Was soll denn der Quatsch? Ja, okay, der Arzt da ist sehr hässlich. Einfach gehalten, einfach simpel, aber ich weiß nicht, ich fand das schon, also als sie so vorgestellt wurden in diesem kleinen Trailer, das sah schon cool aus. Eigentlich ist es genau das gleiche, der eine hat ein Schild, der andere ein Schwert, aber es soll halt einfach sein. Ja, für die Würde mal interessieren, ob die Typunterschiede haben. Ja, 100%. 100%. Der eine ist Typ Hund. Schild. Und der andere ist Typ. Der eine ist Hund Schwert, der andere Hund Schild. Wurde das eigentlich schon besprochen? Gibt es dann wieder eine neue Klasse? So eine neue... Neue Typen? Weil ich glaube nicht. Weil auf dem Gameboy-Spiel wurde doch Typ Fee eingeführt. Also auf dem 3DS meine ich jetzt. Ja. Kann sein. Genau, Typ Fee. Aber sonst kam also jetzt zweite Generation war ja neu Stahl und Unlicht. Mhm. Und dann kam irgendwann noch Fee hinterher. Fee ist ja sowas wie Pipi und Pixie und so. Ja. Mhm. Und die Attacken von den Viechern sind ja auch stark gegen Drache. Und Drache war ja vorher immer so OP. OP, ja. Weil du hattest ja nur Drachenattacken und Eisattacken, die dagegen nur effektiv waren. Ist es logisch. Ja. Game of Thrones wäre ganz anders gelaufen, wären da ein paar Feen am Start gewesen. Ja. Prost. Läuft plötzlich so ein Pipi hier im Hintergrund durch. Ja, und vernichtet einfach alles. Ne? Auf der Mauer, weißt du. Ja. Oh, Fußroter. Fuß runter. Und malt dann alle Viecher an. Ne? Genau. Dann schön hier ein Nachtkönig mit Schnurrbart. Schön, schön Hitlerbart auf Daenerys drauf gemalt. Oh, Daenerys. Jo, auf jeden Fall, ja, werden wir mal sehen, was das so wird. Ja, ich guck's mir auf jeden Fall an. Es wird ein Erfolg wieder. Na klar. Peter und ich müssen uns noch einigen, wer welche Edition kauft, sag ich mal. Ne, für Peter Schwert. Hat er ja gerade erklärt. Ach, du nimmst Schwert. Also ich finde den zumindest geiler. Aber dann nehme ich Schild, mir scheißegal. Schon ist es gegessen. Du hast ja das letzte Mal auch Evoli genommen. Das obwohl stimmt, Pikachu geiler ist. Naja, weil irgendwie mehr deswegen Leute muss ich jetzt in meinem Freundeskreis alle irgendwie schon Pikachu hatten. Ja, dann kaufe ich Schwert. Schild. Ja, dann bleiben wir einfach dabei, Schwert, du kaufst dann einfach Schwert. Ja, ich habe auch wirklich... Ich bin Zink. Nee, Fink. Ich bin Zink. Ich bin Blei. Ich bin Zink. Zink und Feisig. Zink und Bleisig. Weisig. Bleisig. Bleisig. Du bist das Letzte. Ehrlich, Peter, du bist das Letzte. Ich bin ein Fink. Hört euch mal Helge Schneiders Duett an mit Udo Lindenberg. Mit sich selbst. Mit Udo Lindenberg. Das habe ich übrigens schon live gesehen. Das ist richtig mega. Ach, das hat er auch nochmal live gemacht? Ja. Oh, geil. Oh. Ich war damals, wo der da bei Raab war, zu der Tour, wo der die gerade promotet hat, war ich da bei Helge. Na. Ja, was steht noch an? Death Stranding, möchtest du sicherlich was dazu sagen? Oh, da hab ich Bock drauf. Wir sind gerade so... Ja, es ist der Hideo Hype, ja, Hideo Kojima, der ja damals von Konami, als er Metal Gear Solid 5 gemacht hat, ein bisschen rausgeegelt wurde aus der Firma. Ey, der Typ ist so erfolgreich, gell? Denn seine Spiele werden leider, weil Metal Gear 5 hat kein befriedigendes Ende. Also man merkt richtig, wie abrupt es zu Ende geht. Ja. Es war traurig. Warum traurig. Merken die nicht, der Typ, alleine der Name ist ein huge selling point. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil Konami hatte eigentlich nur noch Kojima. Und wo ist Konami jetzt? Hm. Ohne Kojima. Die machen nur noch Pachinko-Hallen auf, haben Fitness-Hallen und das war's. Die sind ganz klein, alle hassen sie. Zu Recht. Weil, wie die Kojima rausgeegelt haben, ey, wirklich, es ist traurig. Zumal, dass sie eben nicht begreifen, dass sie diesem Mann einfach Zeit lassen müssen. Es ist so traurig. Beziehungsweise gibt dem Mann doch einfach 1 Milliarde Dollar und lass gucken, was am Ende rauskommt und das, gut ist. Und genau das hat ja Sony gemacht. Die haben dann so ein, Kojima lag ja dann so ein bisschen so auf der Straße so getreten und Sony kam dann so an und hat Kojima so die Hand gereicht. Ja. Und Kojima hat dann gesagt, ey, Jungs, das ist alles cool. Ja, ich mache euch ein geiles Game. Aber ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben. Mhm. Und jetzt, 5 Jahre später, sind wir bei Death Stranding, was alle hypen. Keiner weiß so richtig, was das Gameplay ist. Mhm. Wurde jetzt aber vor... Das kann aber gefährlich sein. Wurde heute und gestern wurde Gameplay gezeigt. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Ich seh noch also man sieht an jeder Ecke, an jeder Animation, wie weit gepolished das ist. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und das ist immer so schade, dass es so wenige machen und so wenige können. Ja, weil auch so viele auch nicht so Bock drauf haben. Beispiel EA, da ist ja alles Fließarbeit und EA sagt ja, hier, macht ein paar Lootboxen rein, passt schon, die Leute kaufen das. Die haben da Bock drauf. Dieses Grinsen dazu. EA, ich hasse EA. Das sind oft so die größten... Verbrecher. Gott. Ey, wirklich, sagt's nicht. Nee, aber das wird Rekorde brechen, da bin ich sicher. Also Death Stranding wird richtig groß. Also ich bin sehr gespannt, wie es einschlagen wird, auch bei den Kritiken. Also ich denke, die Kritiker sehen das nochmal mit ganz anderen Augen. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen Skepsis gehört. Aber der hat halt so eine Fanbase und so viele Leute, die ihn einfach nur feiern. Also weil ich muss sagen, ich feiere den halt dermaßen für sein Storytelling, dass das alles so, dass das Mastermind Kojima dahinter Level. Ist. Ja, na, ist auf einem ganz anderen Level. Und der das einfach alles so zusammenführt, diese ganzen Fäden, die ihr da seht. Natürlich ist es immer ein bisschen weird und du verstehst teilweise nur die Hälfte von dem, was er dir eigentlich sagen will. Gell? Der Rest bleibt geheim. Aber ich mag das einfach, dass man sich da so vertiefen kann. So, dass man so unendlich tief reingehen könnte. Ja, und vor allem jetzt Death Stranding geht ja auf einen ganz anderen Level. Das ist halt... Denkt ihr, es wird irgendwo einen Zusammenhang auch wenn nie ein Name genannt werden wird. Zu Metal Gear? Zu Metal Gear geben? Nee. Also Kojima hat einmal gesagt, dass er damit jetzt komplett abgeschlossen hat mit Metal Gear, weil er kann ja nichts machen, weil die Rechte liegen ja bei Konami. Sie können jetzt nur noch warten, bis Konami pleite geht, aber das werden sie wahrscheinlich nicht gehen. Nee. Genauso traurig ist ja, dass die Silent Hill Lizenz liegt ja auch noch bei Konami tot rum. Warte mal, ich puste noch mal kurz. Lass ich mir einen Puste! Vielleicht kommt irgendwo noch ein kleines Easter Egg, was so eine entfernte Anspielung ist. Das könnte ich mir wieder vorstellen bei Kojima. Habt ihr ein toter Hund? Habt ihr diese Demo gesehen damals Silent Hill BT? Ja, dir muss es doch was sagen. Abgefuckt, ekelhaft. Also richtig ekelhaft. Also richtig schlimm. Ach, du hast es auch gespielt? Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es gesehen. Mir reicht Horrorspiele ist für mich sowieso nichts. So, und das war ja wirklich eher ein Horrorspiel als ein Silent Hill Spiel, wenn du so nimmst. Finde ich. So meine. Naja, Silent Hill ist ja Horror. Ja, aber schon nicht so, wie das da war. Es ist ja schon anders gewesen. Auch. Also war so mein Empfinden. Und das Geile war ja, dass da ja auch schon Norman Reedus dabei war. Ja. Echt? Er hat ja da schon mit Kojima gearbeitet und dann stimmt das ja genau. Und dann fing das an, als er dann rausgeekelt wurde von Konami. Und dann hat er aber gesagt, hier, ey, Norman, ich habe da ein neues Projekt, hast du da Bock drauf? Und Norman hatte Bock drauf und jetzt. Das klingt immer so, als wärst du dabei gewesen. Ja. So. Ja, da war ja die Pressekonferenz. Ja, ihr werdet lachen. Ich bin, by the way, so ein bisschen so ein kleiner Praktikant für Hideo. Deswegen habe ich ja auch die Jacke hier. Nein, natürlich nicht. Aber ich liebe diesen Mann. Ich habe mich in die Arbeit seit Metal Gear 1 verliebt und deswegen macht mich das traurig, dass du das nicht gespielt hast. Ja, wollte ich mal sagen. Aber der ist auch toll. Ja. Deswegen. Also ist bei sehr überragend guter Schauspieler. Überragend gut. Underrated. Ja. Ja. Vor allem auch ein richtig guter Antagonist, gell? Das ist eben das Ding. Also das sieht aber auch das wird sehr interessant. Diese Story, allein diese Story, das ist alles so abgefuckt. Du weißt nicht, wie kommt man auf diese Scheiße eigentlich. Was mit dem los ist, der müsste eigentlich mal Filme machen oder eine Serie. Der hat ja auch Bock darauf, aber er mag es halt. Er mag dieses Medium Gaming halt, weil du da halt so viel mehr halt machen kannst. Ist halt Das macht halt. Weil so ein Film ist in 2 Stunden zu Ende. Den konsumierst du ja einfach, ohne irgendwas zu machen. Ja, aber in so einem Spiel. So ein Abspann von Metal Gear kann ja auch mal dauern. Oh ja. Eine Stunde, ja. Kann ein bisschen gehen, ja. Metal Gear 4 war... Aber und dann kommt doch noch was. Es war aber auch alles geil. Metal Gear 4, ganz zum Schluss mit Big Boss. Das war geil. Das war so geil. Als dann so die Credits liefen und so die Synchronsprecher vorgestellt wurden und dann auf einmal stand da Big Boss und du denkst so, der war doch nicht einmal da. Und dann genau dann kommt diese Szene mit Solid Snake und Big Boss. Oh, das war so wunderschön. Das ist einfach Kojima. Solche What-the-fuck-Momente, wo du denkst, manchmal weird und dann manchmal, wo du denkst, wie geil ist das gerade? Ja. Dass er das gerade so verzahnt oder dass das eine Anspielung darauf ist oder jene Hintergründe von irgendeiner Person nebenbei mal erklärt werden. So. Oder ich sag nur hier, die Johns, nee, wie hießen die? Diese Familie von den Typen, die sich immer einscheißen. Johnny. Die ist immer Johnny, genau. Die immer mit dem Darm haben. Den es in jedem Spiel gibt. Ja. Ne? Oh, das ist so geil. So Dinger. Und dann aber in Metal Gear 4 hat er auch mal seine coolen Momente da bekommen. Plötzlich wird er da als Actionstar noch zelebriert. Er ist sogar ein starker Nebencharakter. Und sogar wunderschön. Ja, ist wunderschön. Nachdem er die Maske abgezogen hat, ist er wunderschön. Und er kriegt Meryl. Genau, er kriegt leider Meryl, auch nicht das Pokémon. Alter, das ist gerade ein Inside-Talk hier. Das ist gerade sehr krass. Also, willkommen im Kojima-Cast. Ja. MGS. Metal Gear. Was hat denn Kojima noch gemacht? Nur eine Metal Gear? Der hat auch Zone of the Enders gemacht. Das ist so ein Mech-Spiel für die PS2. Kam dann auch nochmal für die PS3, HD-Remake. Und sogar jetzt für die PS4 gibt es einen VR-Modus dafür. Auch sehr zu empfehlen, Zone of the Enders. Hab ich nicht gezockt. Also das nächste. Und was er auch gemacht hat, ist mit dem Castlevania, mit der Castlevania IP, Lords of Shadow. Kam für die PS3. Castlevania, Lords of Shadow. So die Vorgeschichte zu Dracula, also wie Dracula eigentlich Dracula geworden ist, auch sehr cool. Habe ich auch leider verpasst. Man kann nicht alles spielen. Aber wenn ich so auf dem Spiel Kojima sehe und ich weiß, der ist da integriert, dann bin ich sofort dabei. Wenn man so überlegt, Kojima ist so ein bisschen auch so der Letzte, wo man sagt, Games-Branche verbunden mit einem Namen. Also wenn du auch überlegst, Tim Schäfer gab es ja noch, so was Adventures betrifft und Peter Molyneux, Fable, Black and White, Black and White 2, Goddess und so weiter und so fort. Einer der letzten, der so noch ein bisschen auch am Schlüssel ist. Ja. Und da haben die Leute auch Bock drauf. Auf jeden Fall. Er macht halt einfach einen geilen Job. Halt nee, wenn man halt das krasser Fanboy, gell? Ey. Das merkt man. Ja, aber wenn du Metal Gear gespielt hättest, du wärst auf unserer Seite. Allein Metal Gear. Allein Metal Gear 3. Wie geil Metal Gear 3 war. Snake Eater. Snake Eater. Ich muss sagen, irgendwann ist das auch so in so eine Bond-Richtung noch mitgegangen, gell? Die weiteren Teile dann, was ich auch so gefeiert habe, dann plötzlich mit den Sängerinnen und sowas. Gell? Ja, vor allem 3 war ja so krass, ne? 3 war übelst. War wirklich. War richtig. Aber es war auch gut gemacht. Vor allem dann noch mit Ocelot, mit dem Jungen, ne? Mhm. Ach, das ist das, was ich meine, so parallel dann auch solche Stories dann plötzlich noch mit verzweigt, so verzahnt mit und da einfach gezeigt, ja, deswegen ist er so oder so hat er ja, das finde ich immer so geil, wenn so Charakter dann nochmal so eine Hintergrundinfo haben. Ja. Weil Ocelot war ja eigentlich, der hat am Anfang nur mit so halbautomatischen Waffen geschossen und hat dann von Big Boss dann so die Cine-Action-Army bekommen. Den Tipp bekommen, ja, hier so ein Revolver wäre eigentlich viel besser für deinen Stil. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Ja, nicht schlecht, da muss ich zwar mehr nachladen. Ja, und sowas, versuch gell, ich mal, ne? Aber dann der Bossfight, das war alles geil. Die Cutscenes, Mann. Da ist eigentlich Kojima immer am stärksten. Also wie geil der die Cutscenes also eigentlich macht. Ein Regisseur, eher, als, ja. Also das siehst du dem an, auch was da auf der Tokyo Game Show gezeigt wurde heute. Es ist krass. Da sitzt der Norman da in dieser Hauptbasis und es wurde einfach eine halbe Stunde lang gezeigt, was du alles in dieser Hauptbasis machen kannst, mit welchen Gegenständen du interagieren kannst, wie die Animationen ablaufen. Das ist der Hammer, wenn ihr das seht. Gibt es da ein Housing-Element? Also, Housing. Wenn ich schon Bass höre, eine Basis höre. Ja, du bist dann, ja, du hast dann... Wie bei hier... Mhm. Fünf. Hm. Wie bei fünf, mit der Plattform ausbauen kannst und sowas. Du kannst die so ein bisschen... Sowas liebe ich als Spielen. Es ist zwar nur ein Raum, den du da gestalten kannst, aber andere Spieler können diesen Raum erkunden. Mhm. Also wenn die dann so vorbeikommen und sich denken, hey, da ist ja eine Base von einem anderen Spieler, das guck ich mir mal an. Ja, dann sieht er dann, wie du die Wände gestrichen hast, zum Beispiel, oder welche Gegenstände du da reingehauen hast. Sieht dann das Teetassen-Pokémon auf dem Tisch stehen. Genau. Geil. Tee also kann. Nee, gibt es auch noch eine Teetasse? Ich weiß es nicht. Das wird wahrscheinlich kommen. Das ist dann oder die Weiterentwicklung. Könnte sein. Ey, Weiterentwicklung wäre zerbrochene Teekanne eigentlich. Ja. Mega. Mega. Oder Teekessel. Einfach so ein Fass hingestellt. Ja. Oh, geil. Nee, Also, gehen wir mal weg von Kojima. Ja, das ist Day One. Day One und ich werde das gleich mit dem Peter hier spielen. Da könntest oder ja. Mr. T-Kanne. Mr. T-Kanne. Mr. T-Kanne. Nächstes Thema. was sagt ihr eigentlich zum ganzen Thema Jobsimulatoren? Bin ich leider raus. Ich auch. Ich finde die alle langweilig. Ich liebe es. Och, ich wusste das. Ich höre da so gerne Podcasts dabei. Es ist schön zum Runterkommen. Was sehr erfolgreich ist, ist ja der Farming. Ja. Farming oder Landwirtschaftssimulator, ja. So eigentlich der erfolgreichste unter den Sims-Spielen. Ja, ich habe mir das aber nie angeschaut. Ich habe da mal ein paar Videos dazu gesehen, dachte, ja, wenn es da Leute gibt, die da Bock drauf haben, ja, ich gerne. Bin da wieder schnell zu meinem Kojima gerannt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, also die einzige wirkliche Reihe, die mich hart gedickt hat, sag ich mal, war halt wirklich Assassin's Creed, die ich halt über Jahre verfolgt habe. Aber was anderes habe ich jetzt nicht wirklich. Ja, gut, Fable gab es nur 3 Teile. Simulator-Spiel? Ja, nee, ist ja kein Simulator-Spiel. Aber so, um jetzt mal wieder von meinem kleinen Gag mit den Job-Simulatoren wegzukommen. Mhm. Ich habe so eine richtige Reihe, ne? Die ich die ganze Zeit, außer Assassin's Creed, nix. Unterm Strich, nix. Sag ich mal. Ist eigentlich schade. Mhm. Aber ich mag leider diese PlayStation-Controller nicht, wirklich. Ich finde die ekelhaft. Ich hab die man muss es halt leider zugeben. Leider also der zugeben. PS4-Controller liegt tadellos in der Hand. Get the fuck out of here. Leider, ich ja, nie. Ja, aber dir entgehen so geile Spiele, The Last of Us zum Beispiel, was du auch noch nicht gespielt hast. Peter, da müssen wir was machen. Muss ich auch noch nachholen. Ich mag solche Shooter-Scheiße nicht. Nein, das nicht, ist keine, gilt genug es dafür. Es ist keine Shooter-Scheiße. Ja, es ist Third Person, aber du ballerst da nicht nur rum. Also es ist wirklich, die große Stärke in dem Spiel ist die Geschichte und die Charaktere, wie die zusammenschweißen. Wir wissen alle, dass er am Ende stirbt. Nein. Spoiler, nein. Aber es ist wirklich so gut erzählt. Peter, echt. Ich muss es nachholen. Das ist mein Pile of Shame. Ey, wirklich, The Last of Us ist ganz weit oben, steht das. Ganz weit oben bei mir. Hast du beide gespielt auch? Ja, der zweite kommt ja leider erst noch. Da kommt erst. Ich warte seit 5 Jahren drauf, Mann. Nee, das als letztes rauskam, war quasi ein DLC, quasi wie so ein Zwischenteil. Es soll... Hast du dir gerade eingeschenkt? Ja. Okay. Nee, es war... Es soll jetzt am 24.09., jetzt in der Woche, sollen neue Infos zu kommen. Und ich hoffe ja auf ein Release-Date, weil ich will endlich, dass es rauskommt. Mann! Aber das war doch irgendwie, dass da irgendwie so eine krasse Pilzseuche anschaut. Ja, und das ist das Geile dran. Diesen Pilz gibt's wirklich. Und in dem Spiel ist es halt so weit, dass dieser Pilz... auf den Menschen übergreift. Genau, dass der mutiert ist und auch den Menschen infizieren kann. Das ist geil. Das ist nicht einfach so eine langweilige... Greift er nicht normalerweise auf Ameisen über oder so? Ja. Den gibt's. Ich hab's nicht gespielt, aber ich kenne mich aus. Ja, also den gibt's... Ey, man muss nicht Spiele spielen, um drüber Bescheid zu wissen. Also zurzeit ist er nur auf Menschen. auf Ameisen halt. Aber auch wie eklig. Aber ich höre hier eine leise Hoffnung raus. Der infiziert... Ich habe schon alles vorbereitet. Der infiziert halt die Ameise und steuert die dann so, dass diese Ameise... so ein Grasstängel hochklettert, um sich absichtlich von Vögeln fressen zu lassen. Genau, um dann aufs nächste. No, um dann weiter auf das nächste. Auf den nächsten Wirt zu kommen. Genau, quasi. Es ist so krass, ey. Hm. Es ist so krass. Wirklich? Ja, ich kenne sowas mit Schnecken irgendwie, die dann aussehen wie so Zombie-Schnecken hier, wo die Augen dann so pulsieren. Gibt's auch. Sieht dann aus wie so eine Disco-Schnecke. Ja, Disco-Schnecke. Aber halt in The Last of Us wirkt das halt alles so authentisch und ach, halt auch nicht so übertrieben der Anfang wie in Resident mega. Evil. Ich habe den Anfang mal gesehen. Das ist absolut der krank. Anfang ist... Spoiler das nicht, Peter. Ich will... Das kenne ich. Das kenne ich tatsächlich. Die erste halbe Stunde oder Stunde habe ich mal, glaube ich, jedes Mal, mega, da habe ich jedes Mal ein Kloß im Hals. Ja, jedes mega. Mal. Habe ich, glaube ich, mal bei GameTube, glaube ich, damals im Let's Play gesehen. Ja. Und dann plötzlich diese Stille an der Stelle gleich am Ende und des Intros sozusagen. Und dann, ich habe auch so da gesessen. Ist nicht in ihr Ernst jetzt, ja. Da möchte ich mal eine Lanze für die deutsche Synchro brechen. Weil... Die deutsche Synchro in dem Spiel ist einwandfrei. Die ist so gut gewählt. Im Englischen ist sie auch gut. Leider wirkt Ellie im Englischen wie eine ältere Frau. Das passt halt, also ihre Stimme im Englischen passt nicht zu ihrem Charakter. Das haben die in Deutsch viel, viel, viel besser gemacht. Okay. Jetzt die wichtigste auch Frage, die den Rest des Abends entscheiden wird. Ja. Witcher. Ich habe Witcher 3 gespielt, die Vorgänger aber nicht, weil da bin ich eingeschlafen. Nicht. Ich auch nicht. Achso. Das ist nicht genau. Witcher 3 auch, ja. Gibt's jetzt bald auf der Switch, da kannst du das Witcher spielen. Ich freue mich. Leider für Vollpreis. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Shut up and take my money. Ah, okay, so einer bist du dann. Ja. Ja, ich auch. Also wenn ich auf was Bock habe, dann zahle ich auch gerne 60 Euro sofort. Ich habe dann, hab dann Bock drauf. Same, ich sag nur Final Fantasy 7. Oh ja, das Remake. Und fandest du geil oder nicht? Witcher? Ja. Witcher 3? Ja. Die Story, die Sidequests waren so geil. Also wirklich so geile Sidequests. Leider das einzig Schlechte an dem Spiel ist diese Größe. Ja, es ist riesig. Die Map ist riesig. Leider hast du da kaum was zu tun. Ja, es gibt ja diese ganzen Fragezeichen, die man aufdecken kann. Ja, du bist halt oft einfach nur so am Reiten, suchst halt nach weiteren Quests oder... Aber es war halt zu groß. Zu groß. Hm. Die Stimmung ist aber geil, die dabei vermittelt wird. So diese Wälder und einfach diese Ungeheuer, Wenn die so am Rand... Wenn der Wind durch diese Birkenwäldchen pfeift. Ich habe gleich für euch ein Beispiel, was das viel, viel besser löst. Aber sprecht das mal über Witcher. Okay. Peter, weißt du, was Peter für ein Ende hatte? Das Schlechte wahrscheinlich, genauso wie ich. Ach, echt jetzt? Du auch? Nee, ich hatte auch ein ganz schlechtes Ende. Ich weiß nicht, darf man hier spoilern? Ja, wir spoilern. Ich habe meins schon gespoilert, auf jeden Fall, kannst du sagen. Ne? Geralt saß in der Hütte, alleine, irgendwie alle verloren und ich dachte mir, hä, what the fuck? Ja. Was ist denn jetzt los? Ja. Und dann kamen irgendwie diese drei Mäuren und andere Gefiecher und dann Black Screen. Dann siehst du noch, wie diese ganzen Viecher da reinrennen. Moomin. Ach, Moomin war das. Mäuren war, glaube ich, aus God of War. Oh. Ja, stimmt, da sind wir bei God of War. So, Jungs, Essen ist fertig. Geil. Geilo. Geil, wir haben aber hier ein bisschen Licht. Aber wir haben noch, eins haben wir noch. Ich weiß gar nicht, haben wir die Speisekarte vorgestellt heute schon? Nee. Es gibt Bratwurst. Und Bredel. Und Bredel. Und was im Grillkäse. Steaks ach, genannt wird. Den Grillkäse kann ich auch noch drauf werfen. Ach, den kümmern wir zur Not auf. Ja, komm, schmeiß noch mal drauf. Parallel, der braucht ja länger. Essen wir schon und dann... Jo. Genau. Ich würde sagen, wir essen jetzt. Hast du die Erweiterung gespielt von Witcher? Die DLCs, ne? Und? Noch nicht. Noch nicht. Och, genau. Ich habe nur Gutes drüber gehört. Du, hast du es gespielt? Das ist... Ja, Mann. Das ist fast besser als das eigentliche Spiel. Hm. Und vor allen Dingen bei Blood of Stones? Heart of Stones. Kommt eine richtig geile, der dunkle Turm-Referenz. Ah, okay. Stephen King, verstehst du? Richtig geil. Stark. Und vor allen Dingen das Ende. Das ist ja dann kommt ja das eigentliche Ende in Blood and Wine. In Blood and Wine kommt ja das eigentliche Ende. Ach so. Ey, mega. Mega Gänsehaut, wenn ich schon dran denke. Hm? Unnormal. Einfach nur unnormal. Zumal. Schönen Abend noch. Jo, danke. Jo, schönen Abend. Ja, ich weiß. Ja, der meint mein Vater jetzt, aber der ist nicht da. Der auch Peter heißt. Einfach nur. Gut zur Erklärung. Einfach nur mega, ey. Da merkst du richtig, wie sie bei Blood and Wine nochmal alles rausgeholt haben. Alles haben sie noch mal. Ich habe da auch nur gutes Grafisch Wort. Auch, ey, mega. Weil auch der PR-Guy von CD Projekt Red, Fabian Döhler. Pavian Döhler. Der hat das übrigens auch auf der Mac. Der ist so sympathisch. Der war letztes Jahr auch dabei. Der hat das nämlich jetzt auf der Gamescom nochmal erklärt, dass die bei den Erweiterungen sich nochmal so das Feedback von den Fans sich nochmal reingeholt haben. Der war almost dirty. Almost dirty. Und ich habe gehört, die haben da sehr viel an den an der Umgebung nochmal geschraubt, dass es alles nochmal besser aussieht, nochmal viel detailreicher, dass es mehr Bock macht. Ey, Peter, das musst du spielen. Peter, du musst das nochmal spielen. Also ja, drei kannst du gleich spielen. Eins und zwei habe ich bisher nur Schlechtes gehört. Das ist halt der alte Grab einfach. Ja, ich muss mich irgendwann nochmal dran trauen, aber das ist bei mir genauso mit Final Fantasy 15 gelaufen. Spätestens mit dem Switcher. Ich hab's durchgezockt und... Mit dem Switcher spiele ich es nochmal komplett. Mit dem Switcher. Naja, der Switcher bietet sich auch gut an, weil du kannst es ja überall spielen. Auf dem Klo, Zug, im Bett. Das ist halt das Geile an der Switch. Das ist absolut Hammer. Das ist das Beste, was es gibt. Boah, kurze Geräuschaktion. Also dieses Jahr ist ja wirklich ein krasses Spielejahr. Ey, ich habe eigentlich gedacht, ich komme endlich mal dazu, alles mal nachzuholen, weil viele so am Anfang 2019 gesagt haben, ey, das wird ein Scheißjahr. Und was da alles rauskommen wird, vor allem Nintendo, Mann. Nintendo. Die rasten natürlich komplett aus. Die haben mich jetzt kommt doch bald Zelda Awakening Remake. Ja. Große Empfehlung, ich habe es auf dem Gameboy gesuchtet, war eins meiner ersten Zelda-Spiele. Machen wir jetzt wieder unbeliebt gleich. Ja, aber das ist wäre was für dich. Ich liebe Zelda. Awakening. Aber ich habe noch nie eins durchgespielt. Was so? What the fuck? Peter, was hast du für Freunde? Ich bin halt wirklich wahrscheinlich der casualigste Spieler, der hier gerade steht. Wahrscheinlich. Ja, ich höre das schon so ein bisschen. Ich bin auch, dadurch, dass ich so spät damit angefangen habe, wahrscheinlich auch nicht so kompetitiv unterwegs. Ich möchte das halt zum Runterkommen haben. Ich will das genießen. Ich ziehe mir halt auch. Ich auch. Ich bin ja auch so. Ich ziehe mir Telltale-Spiele rein. Mich kotzt an, dass ich Detroit Become Human nicht spielen konnte. Oh, solche Sachen, ja. Das kotzt mich mega ab. Kannst du hier bei mir? Ich kaufe mir schon mal eine PS4. Gab's jetzt auch bei PS Plus kostenlos. Ach ja. Ich glaube vor 2-3 Monaten. Sehr gutes Spiel. Ja, ich gucke das dann meistens immer online irgendwo und da kriege ich das trotzdem mit und so. Aber ich mag solche Sachen irgendwie. So, hier, Origami Killer, ja, solche, Heavy Rain. Ja, diese halt so Filmspiele, die machen auch Bock. Vor allem, wenn du die noch mit anderen spielst und so siehst, wie die Entscheidung treffen. Ja. Es ist jedes Mal sehr interessant. Kann auch frustrierend sein. Vor allem bei Detroit Become Human, so die erste Mission ist halt geil. wenn du da versuchst, so einen Konflikt zu lösen als ja, Psychologe, in Anführungsstrichen, ist schon geil. Ist schon geil. Und wenn du da halt so die falschen Fragen und Antworten gibst, dann eskaliert es aber ordentlich.